Ich muss mal sehen, was er damit macht, wenn wir denn unseren Gast nachher dazuschalten, weil dann ja ein dritter Kanal dazu kommt. Mhm. Und das haben wir ja auch noch nicht gemacht, außer bei Holger, der einmal mittendrin abgestürzt war und wiederkam. Da war das schon sehr seltsam. Haben wir jetzt alle drin? Wolf noch nicht. Wieso? Der wird auch gleich kommen, denke ich, ne? Kann die Anhänge nicht öffnen. Ach, Heike antwortet mir gerade. Sonst, wenn ihm mal einer anschreibt, da, dass er einen tiefer muss in der Aufnahme, wenn er das noch nicht gemerkt haben sollte, das wäre nett. Ansonsten haben wir alle da. Du machst die Begrüßung? Genau, wie immer. Es ist auch pünktlich 20 Uhr nach meiner Uhr hier. Ich schaue mal gerade auf die am Ja, Abend. Stimmt. Voll. Pünktlich wie die Maurer hier. Schönen guten Abend. Dann begrüßen wir mal zu unserer heutigen Aufnahme live im Chat den Glider 74. Andy Handicap, Dr. Ringding, Ellie Mettbrötchen, Filia Noctis, Graf Zahl 75, Hoja Haha, oh, die beiden direkt untereinander, die sonst immer verschlafen hier. Natürlich unseren Schreiberling, den Interceptor, Katrin und Gerwin, KWC Hero, Captain Kriegstrom, Mageddon, Mandau Beach, Magnelix, Maribi, Markus GT77, Mika, Old Death, Schlemmerkescher, Südmeister, Team 1966, Zebra-Dompteur und wahrscheinlich gleich kommt noch der Wolf hier reingesprungen. Das ist wieder eine ganze Menge. Oder ist eingeschlafen. Doch. Der Wolf schläft. Ja, naja, ist ja auch noch ein winterliches Verhältnis. Wir haben immer noch Corona. Also was sollen sie auch anderes machen? Sie sind ja gezwungen, hierher zu kommen. Ja, stimmt. Und seid froh, dass ihr alle heute da seid. Also wenn ich so die Nachrichten da auf Twitter und so verfolge, werden wir ja dieses Wochenende alle sterben. Jetzt ist es nicht Corona. Jetzt kommt ja die große Schneemasse hier auf den Norden zumindest zugerollt. Nee, es rutscht runter. Die neuesten Modelle sagen eher Richtung Nordrhein-Westfalen. Wir kriegen kaum was ab hier. Echt? Ich denke, hier soll 500 Meter hoch Schnee wie 1979 mit Panzereinsatz und was weiß ich. Nee, ich glaube, bis heute Morgen habe ich immer noch geguckt, da war für den Wilserberg 40 Zentimeter angesagt, mittlerweile sind es nur noch 9 oder so. Das ist aber sehr schnell geschmolzen. Auch die letzten Tage sollte hier viel fallen. Bei uns ist der Hof leicht weiß gepudert. Das taut schneller weg, als du gucken kannst, weil wir keine Minusgrade kriegen, obwohl wir angeblich 10 Grad Minus haben sollten oder sowas. Und ich lese gerade, irgendwer hat retweetet, gerade vor einer Stunde, dass es jetzt im Norddeutschland soll, dass fast so schlimm werden wie 78, 79, also nur noch fast. Ah, okay. Ja, nur noch fast sterben. Ne? Bin gespannt. Also heute war es wirklich scheiße, das war die richtige Einstieg zum Cachen. Ich wollte nach Buchholz und es stand alles. Es fuhr nichts mehr. Ich bin dann echt zum... Aber nicht wegen des Wetters. Das doch. Echt? Okay. Ja. Also bei uns war das gestern so, ne? Gestern? Nee, hier hat es auch geschneit, aber es war eigentlich gar nicht glatt, weil es ja taute. Ich bin dann zum Tister Bauermoor gefahren. Mhm. Da schneite es so richtig fett. Also da war Cachen echt anstrengend, muss ich sagen, bei dem Wetter. Aber es ging dann wenigstens. Aber es war heute schon derbe. Ja, wir hatten irgendwie gestern hier so richtig so Eisregen, morgens schon richtig glatt, also so richtig glatt. Mhm. Das ging. Und ich habe heute tatsächlich ein Multi zu Ende gebracht, den ich, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal angefangen habe. Mhm. Und ich bin dreimal um den Baum gelaufen, bis ich dann auf die Idee kam, nimmst du mal diese restlichen Eisschneeschollen, die da so in der Astgabel liegen, hoch und tatsächlich gute Tarnung. Ne? Ich habe gestern Schneehasengrill quasi. Ne? Ich habe gestern komplett im Bett verbracht. Also ich hatte irgendwie Migräne, ich habe mich auf Arbeit krank gemeldet und ich glaube, ich war 2 Stunden wach, den Rest habe ich geschlafen. Das war auch ganz gut so. Ey. Boah. Frauen haben doch nur Migräne eigentlich. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich hatte gestern, ich werde wohl alt. Also mich hat es echt voll erwischt. Jörg, aber wollen du wir mal alt. Genau. Wollen wir anfangen, damit wir unsere, ne? Wir haben ja heute den unseren Gast, den wir nachher dann Sprachpower vergeben. Wo ich ihm schon mal sagen kann, du kannst dein Mikro übrigens schon mal anschalten, lieber Gast, weil solange wir dir keine Sprachpower vergeben haben, hat auch schon, geht das eh nicht, also kein Problem. Aber wir machen erstmal unser Vorgeplänkel. Postkarten gab es keine. Okay, will ich mal akzeptieren. Ein Brief gab es, ne? Ein Brief gab es? Ja, müsste jetzt zwischen den Sendungen gewesen sein, mit der Sendung voller Getränke und so. Ach, den habe ich ja, ach Mann, oh gut, das ist peinlich, ey. Ja, von wem war der noch hier? Wir haben letztes Mal den Namen schon nicht gewusst. Das war nicht von Taron, ne? Shit, ey. Thomas. Nee, nicht. Thomas. Ja, Thomas, genau, Thomas. Der kommt irgendwie, ich glaube, halb Ruhrpott, halb Osten da. Irgendwie so war das. Und er hat uns jede Menge Gin geschickt, weil er so ein Gin-Fan ist. Ich kann das immer noch nicht beurteilen. Mit Alkohol habe ich es nun sowieso nicht so, aber ich werde den probieren. Also ich habe den jetzt zurückgelegt, habe Heike gesagt, sie soll unbedingt dran denken. Und wenn wir das nächste Event haben, dann bringe ich sowohl den Gin als auch die Getränke, die er da in Dosen dazu gepackt hat, rein. Und dann werden wir das verkosten oben auf dem Berg. Ja, mach richtig ein hinter die Fritteuse löten. Ne? Genau. Das außerdem, ist, ich lese gerade hier, nun ja, von zu Hause eine Karte verschicken ist auch nicht der Bringer. Logo. Ja, ja. Karten sind immer willkommen. Das hat ein bisschen nachgelassen, Leute. Ne? Ja. Ich lese gerade, Interceptor sagt auch, Gin ist ein lecker Gesöff. Hast du das schon mal getrunken? Es gibt hier jetzt eher so ein Heide-Gin, ne? Kaluna-Gin oder so. Also selbstgebrannten Blindmacher. Nee, den habe ich mal probiert, den fand ich jetzt nicht so. Ja, also Heide kauen ist okay, trinken, naja, geht so. Ne? Also ich hab's, ja, ich weiß auch nicht, ich bin noch nicht mal irgendwie, das ist noch nicht mal was irgendwie. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sowieso nicht so der Hartalkoholtrinker. Ich trinke tatsächlich lieber gerne ein schönes, kühles Bier. Thomas Lenz, so jetzt habe ich nachgeguckt, verdammte Hacke. Ja, also ich bin eher so der Biertrinker eigentlich. Wer mir einen Gefallen tun will, ein lecker Bier, ne? Aber so ein Gin würde ich tatsächlich nochmal probieren. Ne? Ja, zum Testen denke ich auch. Also ich bin jetzt auch nicht sklavisch gegen Alkohol, um Gottes Willen, darum geht's gar nicht. Ich mag den meisten einfach nur nicht. Das ist so das. Das ist bei mir genauso. So Whisky oder so. Ich trinke den dann, auch einen guten Whisky pur, und dann denke ich mal, ja, also das, was mein Kumpel da irgendwie rausschmeckt und sieht, das ja. Sehe ich nicht. Deswegen ist es bei mir eigentlich verschenktes Geld. Also du musst mehr davon reich. Ja, wahrscheinlich. Dann siehst du das irgendwie. Daher, also ich trinke schon, aber glücklich macht mich anderes. Aber wir freuen uns über alle Geschenke. Ne? Das wollen wir mal nicht unterbewerten. Also vielen Dank, Thomas, für die Sendung. Beim nächsten Event werden wir das dann tatsächlich dann mal verköstigen. Und ich glaube auch tatsächlich, so lange kann es mit Events nicht mehr dauern. Wir schwimmen ja in Impfstoff, von daher. Ne? Vor den Kommentaren soll noch mal gesagt, ich habe den Titel etwas umbenannt. Du hattest ja erst vorgeschlagen Dexter mit EGG geschrieben. Fand ich auch nicht schlecht, aber ich fand eigentlich heute fast irgendwie einfach aus Werbezwecken schon Clubhouse-Pott-WG passt noch besser. Warum kommen wir noch drauf? Kommentare machen wir jetzt ein bisschen anders, weil wir sonst einfach 3-4 Stunden Kommentare, wir wollen leider den Witz einfach wegnehmen. Nee, also nein, es wird einfach zu lang. Also so sehr ich mich freue über die Kommentare und ich lese sie auch wirklich alle und ich freue mich, weil es wirklich auch andere Sichten reinbringt, müssen wir sie trotzdem mal anders aufbereiten, einfach ums, die wollen wir auch nicht kürzen, sondern wir wollen sie einfach... Wir machen es anders, mal sehen, ob es besser klappt. Und zwar nennen wir einmal alle Kommentatoren, weil das liegt mir echt am Herzen, weil das sind die, die echt viel Arbeit für uns leisten, letztlich, muss man ja mal so sagen. Ja. Und die möchte ich auch genannt haben, ob sie das wollen oder nicht. So, das waren dieses Mal Barney, Marebi, Ralle, Bayab, Louis Seifer, H. Michel, Grisou, Buddle Daddy, Sunblazeman, Mika, Rand Riedi, Gleider 74, Klaus, Gerhard Sasse, Stefan Schmidt, Dr. Ringding, Markus, Andy Handicap, Stellinger, DL3BZZ, Micha, noch ein Geoblock, Andy Olli, Holger, also ein Heilvor. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und dann fassen wir die Kommentare jetzt nämlich einfach mal zusammen, dann ist das vielleicht sogar übersichtlicher. Letztendlich kann sie ja eh jeden, der es nochmal detaillierter wissen will, nachlesen. Ist ja genau, wir sind ja in Stein gemeißelt bei uns auf dem Blog. Ne? Genau, von daher. Aber ich möchte sie trotzdem natürlich einmal auch im Podcast zumindest ansprechen und von wem so alles kommt. Erstmal bin ich echt, ja, ich freue mich echt drüber, dass das so viele sind, die wirklich was auch zu sagen haben dazu. Das ja, hilft schon weiter. Ja, jede Menge habe ich dazu geschrieben. Genau. Und echt lange Kommentare zum Teil. Hoja verlinken wir, der hat uns mal auf Facebook, weil das ist ein Bild, das finde ich gar nicht schlecht, das sagt mehr als 1000 Worte oft, der hat auf Facebook uns mal ein Bild praktisch gezeigt, was er so mitnimmt zum Tauschen. Das fand ich ganz spannend. Das packe ich auch als Link in die Shownotes, dass man da mal nachgucken kann. Eins ist in unserer Gruppe, glaube ich, gewesen, ne? Ja, ja, genau. Ja. Genau, in der DSM 2.1, so eine Halbgruppe, wer da mal gucken will, da kann man mal sehen, was er so mitschleppt. Und nur durch. Achso, dann kam noch mal ein Vorschlag. Wir hatten ja über die Log-Bewertung gesprochen. Es gab ja diesen Vorschlag vielleicht, dass man auch Logs bewerten kann, also der Owner. Und das könnte man ja anonym machen und nur den Durchschnitt anzeigen. Ich glaube, das würde trotzdem, ja, das würde Unruhe bringen. Bin ich mir fast sicher. Ja, weil du kannst ja dann theoretisch, es gibt ja so akribische Owner, die sich dann angucken, wie sie so bewertet werden und genau. Wenn drei Leute gelockt haben, auf einmal ist der Durchschnitt unten. Ja, dann wissen sie, wer es war und so. Genau, genau. Ne? Dann kannst du auch so lieber gleich offensiv sagen. Ja, so typisch deutsch vor allen Dingen auch. Ja, ja. Dann hatten wir den Text im bayerischen Erlass, der, also jetzt hat das mal einer geprüft, ich kenne natürlich seinen Hintergrund, aber er meinte, dass er so ein bisschen besser beurteilen kann, ob das jetzt rechtlich, wie das rechtlich aussieht. Und der ist definitiv auch gegen, der verhindert eigentlich Geocaching. Ja. Muss man mal so sagen. Wenn man das durchziehen würde, ne, dann hätte die Bayern ein Problem. Ne? Da bin ich mal gespannt, ob da noch was hinterherkommt oder ob das jetzt steht im Text und dann lass ihn mal vor sich hingammeln. Ich glaube, es las sich aber so, als wenn das da schon länger drin steht. So hatte ich das jetzt aus dem Kommentar. Nee, da stand schon länger was drin, aber Geocaching wurde jetzt explizit aufgenommen. Achso, okay. Und das ist ja ein schlechtes Zeichen, wenn das explizit aufgenommen wird. Das muss ja einen Grund haben. Also da habe ich schon so, habe ich schon geschluckt. Schlucke ich auch immer noch, wenn ich daran denke. Aber erstmal, es betrifft nur Bayern, ist weit weg. Ich wollte sagen, es ist auch am anderen Ende unsere Nation, von daher. Da kam auch mal der Einwurf, also wir verbinden die diesmal einfach nicht mit Namen, die Kommentare, sondern fassen das zusammen. Also es haben nicht nur einer geschrieben. Tradis bzw. Serien sind auf der Karte einfach präsenter als Multis. Das fand ich auch ein Einwurf, der durchaus... Die fallen auf, ne? Eine Runde fällt dir auf der Karte, wenn du selbst schon etwas mit einem etwas größeren Radius ranzoomst, siehst du sofort eine Runde, Also das fand ich auch mal so ein Einwurf, wo ich auch dachte, da hat das auf den Punkt gebracht, das stimmt. Dann hatte ich so das Gefühl, wenn ich die ganzen Kommentare las, also dass man Dexter eher so mittelfiel glaubt. Ja, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ne? Ja, aber man, selbst in den Kommentaren merkte man schon, das nimmt ihm keiner so richtig ab. Also was er da geschrieben hat, dazu kommen wir aber auch noch. Dann Telegram wurde als Kanal bevorzugt, haben wir ja jetzt auch schon umgesetzt. Das, bei sowas machen wir uns immer sehr lange im Kopf und nach einem Tag machen wir es dann. Genau, also es gibt jetzt einen Telegram-Kanal, wer es noch nicht mitbekommen hat. Sucht einfach nach Geocaching Boulevard und dann findet ihr uns schon. Ja, wird auch, wie gesagt, es ist auf der Homepage verlinkt. Oben rechts ist ja irgendwo, wo man uns findet. Da steht auch was von Telegram-Kanal. Und man muss da nicht mal rein. Man kann ihn auch lesen, ohne dass man drin ist. Das sage ich hier nochmal offen dazu, weil da wohl einige überrascht waren. Wir wollen das genau so offen und transparent haben. Wir wollen ja keinen Kanal, wo hinter der Hand über andere getuschelt wird, sondern wir machen sowas offen. Das heißt, wir tuscheln und die können alle gerne zuhören, wenn sie es möchten. Und das geht ganz gut ab. Also jetzt aktuell sind es gerade 82 Mitglieder. Also die Idee war ja eigentlich auch, dass die Erfahrung von Gleiter war es ja eigentlich, dass es von einem anderen Podcast einen Telegram-Kanal gibt und das ganz gut angenommen wird, da relativ viel Bewegung ist. Ja. Ich möchte mal darauf hinweisen, wir haben nach einer Woche mehr Mitglieder als die. Ne? Ein bisschen Kacke hauen muss man schon, das stimmt. Genau. Das, falls ihr euch fragt, warum das liegt, Jungs, wir sind halt keine Machos. Wir haben auch eine weibliche Seite, die vergötter nämlich ich oder verkörper ich. Ne? Ja, je nach Sichtweise von wo man, auf jeden Fall ist gut besucht, ist nicht zu viel los. Da hatte ich so ein bisschen Befürchtung, wenn 80 Leute alle gleichzeitig was schreiben, dann wird es auch langsam schwierig. Aber nach dem Anfangseuphorie hat sich ein bisschen gesenkt, das ist auch okay so. Ja. Aber wenn was kommt, ist es meistens sehr spannend. Also da, das gefällt mir. Es ist Bewegung drin. Es ist nicht so, dass nur zwei, drei was posten und schreiben, ich habe tatsächlich das Problem, dass ich jetzt die letzten zwei Wochen extrem viel Stress auf der Arbeit hatte und ich teilweise gar nicht nachkam mit Lesen und Kommentieren sowieso nicht, weil da wirklich viel Bewegung drin war. Ne? Also Hut ab, Leute. Schön weitermachen so, das macht Spaß. Ne? Ja, das stimmt. Es war, wirklich, hat auch schon interessante Sachen gebracht, die wir heute ja auch mit drin haben. Ich lese gerade, du sollst etwas leise sein. Also dieses mit dem leise und laut von unterschiedlichen Zusprechern habe ich jetzt schon öfter gemerkt, das kann nicht an uns liegen, weil wir haben es bei der Aufnahme nicht. Also da müsst ihr mal gucken. Perfekt ist Mumble halt auch nicht, Teamspeak halt auch nicht. Ich glaube, ich habe mal ein bisschen dichter noch angeholt. Nicht, dass ich wieder Darth Vader bin, aber vielleicht bin ich jetzt ein bisschen lauter. Ja, nee, bei uns stört, also für die Aufnahme ist auch egal, Tadu. Weil wir jagen das später nochmal durch Auphonic und der macht da tolle Sachen von. Ja. Der schafft sogar, dass in meinem Gehirn ein bisschen mehr Inhalt drin ist. Auphonic kann alles. Ne? Stimmt. Und dann haben wir noch Lab-Tipps, die sind auch sehr gut angekommen. Da kommen wir aber nachher nochmal in Tipps auch zu. Da ging es ja darum, dass man Lab-Caches sich holen kann. Mit allen, das habe ich noch nicht ganz verstanden, den Unterschied, dafür bin ich jetzt auch nicht tief genug bei Lab-Caches drin, aber man kriegt sozusagen die Antworten, die bei einer Station erscheinen, wenn man das Richtige eingegeben hat, wenn ich das richtig sehe. Das habe ich jetzt auch noch nicht verstanden. Ich habe es auch ein bisschen versucht und geguckt mal. Ich habe das heute mir angeguckt. Also du gehst hin und dann steht da ja, auf dem Schild steht bla bla bla und jetzt sag den Straßennamen. Und wenn du das Ding über dieses Tool geholt hast, dann kriegst du tatsächlich das schon angezeigt, diesen Straßennamen. Ah, okay. Ich meine, du musst ja trotzdem noch hin, wenn du es jetzt nicht ganz bescheißen willst, aber du hast einfach den Vorteil, wenn mal irgendwas unklar ist, dass du dann trotzdem nachgucken kannst. Also ja, du hast die Antworten einfach dabei. Ich wollte gerade sagen, dieses Tool hat dann anscheinend jetzt den Vorteil, dass die Sofa-Locker, die vorher sowieso schon mit Fake-GPS in irgendwelchen Facebook-Gruppen waren, um Lösungen auszutauschen, das nicht mehr brauchen. Die Gruppen sind jetzt überflüssig. Ne? Ja. So, wer da bescheißen will, konnte es vorher auch schon, kann es jetzt vielleicht noch einfacher. Ich weiß auch nicht, ob das so viel Sinn macht, das mit dem Bescheißen, das finde ich sowieso mal komisch, aber ich finde es ganz nett als Sicherheit und man hat oft bei vielen wohl auch gleich, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber ich glaube, der Stellinger hat es geschrieben, man hat bei vielen wohl auch dann tatsächlich schon gleich die Möglichkeit, die Bonuskoordinaten abzugreifen. Mhm. Also wie gesagt, dann braucht man nicht rechnen. Also ich würde es nicht zum Bescheißen nutzen, da habe ich gar keine Lust zu. Ich finde das viel zu schön, da draußen rumzulaufen. Warum soll ich das von zu Hause? Ich meine, das ist was echt immer noch an mir vorbeigeht. Aber dass ich zur Sicherheit die Antworten dabei habe, das finde ich immer angenehm. Also überhaupt keine Frage. Ja, und ich muss sagen, mir gefällt es tatsächlich, ich habe sie jetzt in CGO alle reingeholt, ne? Und ich habe eine wirklich vernünftige Übersicht, wo ich auch mal sehe, ich habe so einige Labs auf dem Weg zur Arbeit auch, die sich über mehrere Kilometer ziehen. Wo du wirklich dann siehst, okay, guck mal, die Station kannst du jetzt auch mal machen, weil du gerade in der Nähe bist. Ich finde diese Übersicht, dass sie halt drin sind, ich finde das wirklich sehr praktisch, ne? Ja, also ich benutze es auch sehr intensiv, also. Und vor allem kannst du auch mal sehen, wie groß die Runden sind im Vorfeld, vernünftig, ne? Kannst du drauf gucken, siehst, in dem Bereich einmal rumgehen, alles gut, ne? Ich find's klasse. Also, ja, habe ich heute gerade beim Tista Bauernmoor einsetzen können, das war richtig angenehm. So, das hatte ich mir mal dazu geschrieben, das können wir auch kurz und knapp, aber machen wir mal einmal in eigener Sache, so ein bisschen Hausmeisterei sozusagen. Das kam zum Beispiel so ein bisschen, von leider kam mal die Frage, warum wir eigentlich die Melodie am Anfang nicht spielen. Finde ich auch eine durchaus berechtigte Frage und ich finde immer, wenn solche Fragen kommen, dann möchte ich die ja auch gerne für alle mal gleich beantworten und nicht immer nur auf irgendwelchen Kanälen. Das ist ganz einfach. Wenn ich die Melodie hier einspiele, dann muss ich das irgendwie ans Mikro halten. Also mal abgesehen davon, dass sich das scheiße anhört, ist das einfach kompliziert. Wenn ich das so wie jetzt mache, dann schmeiße ich meinen Soundfile am Ende, den wir hier aufgenommen haben, in Auphonic und der haut mir die Melodie davor und dahinter. Das schneidet der automatisch. Und ich brauche einen Workflow, der möglichst kurz ist. Ich habe, also gerne ich Podcast mache, ne, auf diese ganze Vor- und Nachbereitung habe ich echt keinen Bock. Also das ist schon genug Arbeit. Ne? Vorbereitung anhand der Themen sammeln, wollte ich gerade sagen, das ist schon genug Arbeit, die macht mir auch Spaß. Aber jetzt irgendwas, manche schneiden dann noch die Äs und Ös und so raus. Ey, oh nee, sorry, aber auch Kapitelmarken werdet ihr hier nicht erleben, diesen ganzen Quark will ich alles nicht haben. Das muss einfach und schnell gehen. Und der schnellste Workflow ist, ich nehme das Audio-File, schmeiß das in Auphonic rein und kriege das nach einer halben Stunde wieder raus. Ich schneide da nichts hinter, ich schneide da nichts vor und ich schneide da nichts raus. So einfach ist das. Und daher ist das mit der Melodie davor und am Anfang, das wäre mir tatsächlich zu aufwendig. So. Der Mitbewerber kann das mit einer Soundbar. Ja, aber dafür haben die keine Ahnung von Geocaching. Und siehst du, so hat jeder sein Leid zu tragen. Nein, war nicht böse gemeint, aber nein, weiß ich, dass die sowas haben, ist ja auch schön, wenn sie das gut finden. Ich gestehe da einen Moment, höre ich gar keinen Podcast mehr. Ich finde nichts Schlimmeres als ein Podcast, wenn mittendrin Bingelebangelebummelebam, jetzt kommen wir zu, bla bla bla. Wir sind hier im Laber-Podcast. Viel schlimmer ist, dass dieses Bingelebangelebong immer dermaßen laut ist, im Gegensatz zu den Aufnahmen von den Leuten, dass ich im Auto jedes Mal fast gegen einen Baum kachel. Ne? Ja, das kommt noch dazu. Also ich kann das auch alles also verstehen. Ich habe in irgendeinem anderen Podcast ich habe jetzt tatsächlich alle abgestellt nach und nach, weil es mir echt, ich konnte nicht mehr. Aber da hat mir dann, ich glaube, das war bei Spielbrett Erde, der benutzt auch Phonic nicht, weil er das alles selber per Hand machen möchte. Das kann ich auch, ich kann das sogar verstehen. Er ist sowieso, glaube ich, Berufsmusiker und hat dann halt einen anderen Anspruch. Aber mal ganz ehrlich. Und dann nachher quetsche ich das Ganze dann am Ende in 64 Kilobit, stell das irgendwo hin und irgendeiner hört das dann in seinem, ich weiß so VW Diesel auf der Autobahn. Sorry, das ist doch Verarschung. Mit dem Lautsprecher vom Smartphone. Genau, ja. Nee, also nein, machen wir nicht. Hier müsst ihr mit scheiße Leben, das ist nun mal so. Und außerdem, wenn wir Kapitelmarken setzen würden, dann würdet ihr ja die ganzen Running Gags von Anfang an nicht mitkriegen in der Sendung. Ne? Ja, vor allem, wo willst du denn bei uns eine Kapitelmarke setzen? Am Anfang und am Ende. Ja, genau. Hier ist Anfang, hier ist Ende. Nee, jetzt kommt die Melodie. Genau. Da muss er auch noch einsetzen. Ach nee, also das nur mal zur Erläuterung, warum wir das nicht machen. Also ich nehme solche Anfragen durchaus ernst. Ich lese mir auch wirklich jede durch. Und mir lacht es jetzt nur mal am Herzen, auch mal zu sagen, warum wir manches halt einfach nicht umsetzen. Da können wir vielleicht mal kurz anschmeißen. Heute kam im Telegram-Kanal ja auch die Frage, ob wir nicht einfach nach der Aufnahme hier nochmal eine Talkrunde mit allen machen wollen können. Ja. Kann ich nicht. Ich wirklich, Leute, wenn wir hier die 90 Minuten stramm durchmoderiert haben, dann bin ich wirklich durch. Also ich merke zum Ende der Sendung schon, ich werde sozusagen müde, ich muss morgens früh hoch und ja. Ich kann dann auch nicht mehr viel schnacken. Also am liebsten würde ich mir dann nochmal schön ein halbes Fass Bier reingurgeln, damit ich nicht ganz so trocken bin in der Kehle. Und da ist aber wirklich Luft raus. Also ich wollte gerade sagen, so spätestens, also bei mir ist auch noch 3,5 Stunden, merke ich tatsächlich ein Kratzen im Hals. Ich mache dann auch nicht mehr sprechen. Das ist dann unangenehm. Dann brauche ich tatsächlich noch eine Stunde, so ein bisschen runterzukommen. Da ist es immer ganz gut, deswegen ist der Podcast auch immer so schnell draußen, weil die Stunde bräuchte ich sowieso, da kann ich nicht sofort noch schlafen. Nee, ich auch nicht. Ich sitze eine Stunde und gucke mir mal hier Lanz oder was so kommt dort an. Ja. Weil ich, dann ich muss runterfahren. Ne? Wir machen das nicht umsonst donnerstags. Das ist, weil ich freitags frei habe. Ich könnte das mittwochs nicht. Nächsten Tag zur Arbeit würde bei mir nicht. Richtig. Und bei mir geht's halt in der Woche eher besser als am Wochenende. Und freitags ist halt nur ein halber Tag Arbeit bis 13 ja. Uhr. Das kriege ich dann halt schon, ne? Ja, genau. So, und dann nochmal die Raumkonstellation in der Pott-WG. Fiel mir heute so auf, dass da manche, glaube ich, immer ein bisschen irritiert sind. Auch nochmal zur Erläuterung. Die haben die Pott-WG umgestellt. Wenn wir in diesen Hauptraum DSM 2,5 gehen, dann darf da jeder alles. Und wenn ich jetzt aufnehmen wollte, wie heißen die noch, Mitbewerber das auch zum Beispiel machen, die müssen dann immer darauf hoffen, dass alle ihren Sound ausgestellt haben. Wenn nicht, dann hast du mitten in der Sendung immer, oh, da hat noch einer ihr Mikro an, mach mal eben bitte aus und so. Das will ich alles gar nicht haben. Und deswegen legen wir einen Raum da drunter an und über den bin ich dann der liebe Gott. Das heißt, der Raumaufnahme wird von mir angelegt, der hält auch nur so lange, bis keiner mehr drin ist, dann löst er sich automatisch wieder auf. Und in dem kann ich sagen, außer uns beiden hat niemand Sprachpower. Das nicht macht mal ich, es einfacher. Nicht mal ich kann das machen. Ne? Stimmt, weil ich ihn angelegt habe. Ja, wenn du ihn anlegen würdest, genau. Aber der ihn anlegt, hat dann Sprachpower. Also kommen wir damit zu, nee, Clubhouse kommen wir später zu. Eigentlich haben wir jetzt schon mehr Funktionen erläutert, als Clubhouse überhaupt hat, und aber die gleichen auch. Also, naja, kommen wir später nochmal zu. Genau. Ne? Und deswegen machen wir das halt eben im separaten Raum, weil genau. Wir aus Erfahrung wissen, irgendeiner hat ein Bluetooth-Headset, geht kacken und dann hört man, ne, genau. Wie die Spülung geht. Ne? Und als, zu guter Letzt, das habe ich nicht mal aufgeschrieben, aber vielleicht auch nochmal, es gibt auch immer wieder mal den Vorschlag, ja, das könntet ihr da und da auch machen. Ja, können wir alles, aber wir haben auch ganz viel ausprobiert vorher. Ich weiß noch, wie wir da mit Holger und hier 3 Stunden gesessen haben und alles Mögliche durchgetestet haben. Dieses Pott-WG ist mit der Anleitung, die auf der Hauptseite haben und mit unserer, die wir da noch zu Louis Cypher verlinkt haben, echt die simpelste, einfachste und vor allen Dingen super stabile Lösung. Ja. Deswegen Pott-WG. Das wird sich auch, glaube ich, solange das stabil läuft, nicht in diesem Leben mehr ändern. Ich glaube, wir hatten ja mal den Ansatz, Discord zu probieren, ne? Und da ist schon daran gescheitert, dass ich nicht mal geschafft habe, überhaupt irgendwie einigermaßen reinzukommen. Ich habe unseren Raum, also unsere Gruppe gar nicht gefunden. Ja. Also das fand ich völlig absurd, ja. Ja. Also das hier ist schon wirklich gut und ich finde auch, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen so ein Anwender-Nerd. Also ich muss schon wissen, wie das irgendwie geht. Und hier ist es wirklich so, dass es wirklich leicht ist. Ne? Also, ja. Wenn man es einmal hier gemacht hat, dann weiß man, wie es geht. Das ist wie im echten Leben. Ne? Ich hatte bei der Umstellung erst so meine Bedenken, aber jetzt kann ich sagen, nö, finde ich gut. Ja, Interceptor, das ist nett von dir, aber ich brauche keine Discord-Schulung. Reicht schon, wenn ich immer irgendwelche Teams-Schulungen und so kriege. Eben, immer wenn ich eine Beratung oder eine Schulung brauche, dann weiß ich schon, weg. Geh weg. Die alten Leute können das nicht mehr so. Genau, ich will, nee, das ging bei mir auch schon immer so, obwohl ich ITler bin, aber ich will podcasten und nicht mich mit irgendwelchen scheiß Tools beschäftigen, die dann doch wieder nicht laufen und am besten noch irgendwie so Linux-like, wo du dann auf der Kommandozeile, ach gut, lassen wir es. Also, wir brauchen Tools, die man auch mit der Zunge bedienen kann, dann sind wir glücklich. Ne? Genau. Möglichst einfach. Ne? Genau, die müssen halt für ältere Leute, guck mal, das ist einfach so, wir kommen jetzt bald auf die 60 zu, da kommen wir früher zur Impfung und alles, also von daher. Genau. Müssen wir ein bisschen langsamer machen. So, dann sind wir mit den Sachen schon durch. Genau. Jetzt muss ich glatt mal gucken. 23 Minuten. Oh. Ne? Das ist wirklich, leider, du siehst, keine Dreiviertelstunde heute. Ich glaube, so funktioniert das besser. Ja. So werden wir das immer machen. Ich möchte weiterhin auch alle vorlesen, die kommentiert haben. Das ist mir echt wichtig, weil die wirklich Arbeit sich machen. und dann die Kommentare so zusammenfassen. Ja. Und wer dann noch da Näheres zu wissen will, der guckt einfach mal die Kommentare rein, weil groben Überriss haben wir ja gegeben, was es da so gibt. Ich wollte sagen, und zwischen unseren Sendungen hier, die 4 Wochen, da mal die paar Berichte durchgucken mit Kommentaren, dann ist für Schneechaos am Samstagabend die gute Zeitvertreib, ein guter Zeitvertreib. So, jetzt versuche ich mal unserem Gast Sprachpower zu geben und hoffe, dass er jetzt nicht irgendwie ein Echo anhat oder sonst was, sonst schalte ich ihn gleich wieder ab. Oder gerade auf Klo ist. Ne? Nee, naja, das kann sein, aber jetzt habe ich ihn mal, hörst du uns jetzt? Kannst du auch sprechen? Einen wunderschönen guten Abend, sehr gut, ich höre dich sehr gut. Klasse an, ja. Ja, jetzt wissen natürlich alle. Und das mit Bluetooth-Headsets. Ja, siehst du? Deswegen leuchtest du auch blau hier in der Anzeige. Ne? Aber nur ab und zu. Ja, er hat kein Dauersprechen an. So, die im Chat wissen jetzt natürlich, wer unser Gast ist. Ja. Die Konservenhörer natürlich nicht. Das ist Old Des. Genau. Den wir uns heute, oder der sich quasi selbst eingeladen hat, weil er eine Idee vorgebracht hat und wir ihn einfach gefragt haben, ob er da was zu erzählen will bei uns. Und da da nicht abgeneigt war, haben wir gesagt, dann machen wir das mal und nehmen dich mal mit rein. Ne? Genau. Ja, ich bin froh, dass es so funktioniert. Auch mein erstes Mal über diese Plattform. Beim ersten Mal tat es noch weh. Ne? Das ist halt wie im Leben. Ne? Okay. Ja. Oh, hau raus, dein Vorschlag. Genau. Willst du mal was darüber erzählen? Ja, mein Vorschlag. Es haben sich alle so ein bisschen, oder alle, viele darüber aufgeregt, dass sich Neulinge herausnehmen, Geocaches zu legen. Dass da viele Fehler entstehen und die Koordinaten ungenau sind. Und meine Idee ist es, ein Patensystem. Heißt, die ersten, ich sag mal, 5 Geocaches muss ein Neuling mit einem Paten zusammenlegen. Nicht immer der gleiche, wenn einer sagt, ja, der D-Buddy, der geht mir auf den Keks, den mag ich nicht. Dann nimmt er beim zweiten den Markus oder den Interceptor oder sonstigen. Und derjenige guckt nach. Sind die Codes in Ordnung? Ist das Listing richtig? Sind die Daten richtig eingetragen? Und der müsste dann irgendwie über seinen Account in dem Listing von seinem Paten einen Haken setzen. Ja, ist überprüft, funktioniert so. Und er kann den dann zum Publish einreichen. Damit hast du zumindest für viel Bewegung am Telegram-Kanal besorgt, als du das geschrieben hattest. Das ist ja auch ein Dauerthema eigentlich, ne? Das kocht ja auch immer wieder in irgendwelchen sozialen Medien hoch, ne? Das ist man müsste 100 Funde haben oder so. Und da hattest du, Jörg, glaube ich, ganz gut auch mal dazu gesagt, dass du auch durchaus schon Caches gefunden hast von Leuten, die 1000 Caches gefunden haben, die trotzdem kacke waren, ne? Also, ja, wobei ich aber auch eher ein Vertreter tatsächlich davon bin. Also das Patensystem, da war ich glaube ich gleich der Erste geantwortet, weil ich habe da ein ganz Schreckliches mit. Das ist immer so ein Vergesellschaftungszwang. Das heißt, du musst irgendwelche sozialen Kontakte wieder aufbauen, die ich gar nicht haben will unter Umständen. Aber als ich da noch ein bisschen darüber nachgedacht habe, ich fand die Grundidee ja mal nicht schlecht, weil ich bin tatsächlich fast so weit in GSAK einzustellen, dass überall, wenn im Text mein erster Cache steht, die auszusortieren. Weil das wirklich, das sehe ich auch schon als ein gewisses Problem, was da teilweise für den Schrott rauskommt. Mein Gedanke war dann nur eher, das zu kombinieren, entweder Pate oder mindestens X Funde. Klar kannst du auch mit 1000 Funden schlecht legen, das will ich gar nicht vom Tisch wischen, aber natürlich hast du trotzdem, du kannst auch einen scheiß Paten haben, also, aber trotzdem hast du ja ein bisschen Erfahrung dann gesammelt, das war mal so die Idee, das vielleicht zu erweitern. Ja, irgendwer hatte in der Telegram-Gruppe auch geschrieben, ja, dann wird mir ein Stück Wald zugeteilt, wo ich mich drin austoben kann. Ja, wenn dir aber das dann vielleicht bei dem Paten nicht gefällt, ja, dann nehme ich mir einen anderen. Oder ich sag, okay, ich schmeiß meine 5 Dosen oder 10, je nachdem, wie man es einstellt, halt in den Wald und dann mache ich mein Ding. Es geht nur darum, um so ein bisschen dieses Grundkonzept, wie funktionieren Koordinaten, wie funktioniert die Seite. Einfach dieses, ich habe in der Telegram-Gruppe ja auch einen Link reingeschickt zu einem Cache. Der hat 2 DNFs und 3-mal die Codes verändert. Ja, wäre das bei dem jetzt nicht vorgekommen. Wenn da einer als Pate dahinter gestanden hätte und gesagt hätte, okay, die passen nicht und nimm mal bitte die. Und ich zeige dir, wie man es einmisst. Da hast du natürlich recht. Das ist GC95958. Nochmal GC95958. Waldversteck. Der hat das Ding rausgehauen, dann haben ihn aber sogar 2 gefunden. Und dann hat er dreimal die Koordinaten angepasst, um das erste Mal um 38 Meter, dann nochmal um 19 und dann nochmal um 37 Meter. Und dann wurde er nicht mehr gefunden. Dann hat ihn wieder einer gefunden. Ah, das ist also, ja, so der typische, ich weiß nicht so genau, wie man das mit den Koordinaten macht, oder ich habe Google Maps benutzt, Variante. Ja, das ist noch besser. Ne? Mit Maps eingemessen kann ungenau sein. Ja, ja, so kommt. Aber ich glaube, dass ich, was Oltes gesagt hat, also ich würde es, glaube ich, noch nicht mal so, so auf die Spitze würde ich gar nicht treiben, dass man sagt, dann kriegt man nachher ein Gebiet zugewiesen. Nö, ich würde einfach nur sagen, wenn ich einen Cache einreiche, dann müsste es quasi zwischengeschaltet sein, dass nicht der Reviewer das Ding kriegt, sondern tatsächlich erstmal ein Pate. Und zwar ein Pate aus der Region, der zur Not auch mal einspringen kann und sagen kann, komm, wir treffen uns vor Ort, ich zeige dir mal, wo das Problem liegt oder so. Ne? Also dass das wirklich ein bisschen regionaler ist. Und dass man halt tatsächlich auch sagt, okay, du kannst deinen Cache erlegen, wo du möchtest, wo es halt auch geht nach den Guidelines. Aber dann, in dem Moment, wo du das Listing quasi erstellt hast, vorgeschrieben hast, dann kommt ein Pate ins Spiel, ne? Und wird zwischengeschaltet, ne? Captain Kriegstrom schrieb gerade im Chat, der Pate sollte auch mehrfacher ownen sein. Ja, habe ich gelesen, finde ich auch richtig. Stimmt, ja. Klar, es bringt nichts, wenn ein Neuling, der 1500 Funde hat, also aus diesem System rausgefallen ist, beim anderen das erklärt. Klar, der Einäugige ist unter dem blinden König, aber das funktioniert nicht. Also entweder irgendwo Idee, einen Favoritendurchschnitt bei seinen Caches von 5 Punkten ist ja nichts, was man nicht erreichen kann. Oder wo man es dran aufhängt, ist ja. Man könnte es am Hellscore vom Cache aufhängen. Ja. Ne? Um zu gucken, wie schnell reagiert er auch. Aber willst du wirklich dieses Zwang zum Kontakt? Das würde mich absolut stören. Ich habe die ersten 2 Jahre keinen anderen Geocacher getroffen. Will ich auch gar nicht, wollte ich auch nicht. Also es muss immer, finde ich, so eine Variante geben, entweder oder. Also ich finde das mit den Paten schon keine schlechte Idee, aber das kann nicht Vorschrift sein, weil für manche wäre das echt eine Sache, wo die sagen, dann will ich gar nicht. Also das, Also es heißt ja nicht, ich muss Pate werden, sondern ich denke, irgendwann kristallisieren sich Leute raus, die das gerne machen, die da Lust zu haben. Ja, das befürchte ich. Ich habe in der Schweiz gibt es das ja schon. Ne? Da heißt es ja Götti-Projekt, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ich hatte ja in 2 Schweizer Gruppen einfach mal reingeschrieben und gefragt, wie das so läuft. Also, dass da mal jemand eigentlich Erfahrungsberichte mal raushaut, ist leider nicht passiert. Also es kam halt nur der Verweis auf die Seiten, wo man die Erklärung dazu findet und da halt auch, Cacher, die halt dann Paten sind. Ich hätte gerne mal gehört tatsächlich von Cachern, die einen Paten aufgesucht haben und haben Hilfe in Anspruch genommen, wie das so abgelaufen ist. Ob das tatsächlich so ein bisschen von oben herab war oder wie das so empfunden wurde. Aber ich habe da leider nicht wirklich Feedback bekommen. Ne? Wir müssen mal eben, dass der Chat uns da nicht wegscrollt. Andy Handicap sagt, auch alte Hasen passieren Fehler. Ja, stimmt, aber wir reden ja jetzt auch nicht von 100%, was wir abdecken wollen, sondern wir reden mal davon, dass man einfach mal 90% von dem Schrott rausfiltern möchte. Und ich glaube, das würde man tatsächlich in irgendeiner Form schon hinkriegen. Also sowohl mit Paten, auch als wenn man sagen würde, entweder Pate, ich bin immer noch dafür, entweder Pate oder X-Funde oder sowas. So am Rande. So, was haben wir noch? Ja, der letzte Neuling, der sich hier im Ort erlaubt hat, wurde so zerrissen, dass er gleich wieder aufgehört hat. Ja, aber ich muss auch mal sagen, das ist ein Argument, das andere nämlich im Telegram-Kanal auch schon hatte. Wir haben das 2006 auch hingekriegt, einen Cache zu verstecken und da hat mir gar keiner geholfen. Da musste man sich mal die Arbeit machen und nachlesen. Es gibt nämlich eigentlich genug Orte und Sachen, wo man das nachlesen kann. Und ich befürchte, dass die Typen, die das jetzt schon nicht machen, ja, ob die über einen Paten, ja doch, über einen Paten werden sie gezwungenermaßen zumindest etwas besser. Also das Problem ist ja bei diesen extremen Newbies, ne, gerade jetzt in der Pandemie, dann sagen, steht überall Geocaching hier, Geocaching da, kannst du machen, dann holen sie sich die App, gucken, oh geil, ist ja nicht weit von zu Hause weg, rennen hin und damit geht's ja schon los. Als ich angefangen habe, bin ich über das Thema gestolpert, habe mich erstmal habe gegoogelt, bin auf eine Seite gekommen und da wurde auch erklärt, was machst du, wie sollst du dich verhalten, dass du nicht erkannt wirst, sollst du dich ein bisschen bedeckt verhalten, alles wieder so zurücklegen, wie es gefunden hast und. Ja, die ganzen Regeln, die man so kennt. Das stand da drin, dann bin ich erst los. Heute rennen sie sofort los, suchen Cache, finden dann auf einmal wahrscheinlich am ersten Tag schon gleich 6 Stück, denken, oh, das ist ja geil, oh, da lege ich auch noch mal einen hin. Und dann geht die Kacke ja schon los. Dann wissen sie nicht, wie man vernünftig einmisst, das wusste ich am Anfang auch nicht, musste ich mich auch erstmal mit beschäftigen. Und was Gleider hier schreibt im Chat gerade, ich vermisse eine Art Kurzanleitung aus dem Headquarter für Anfänger. Auf der Seite ist man als Neuling schnell überfordert. Und ich muss sagen, meine ersten drei Caches, die ich eingereicht habe, da hätte ich einen Paten gut gebrauchen können. Zumindest der mir erklärt, wie ich mit der Seite umzugehen habe, was eigentlich jetzt, wo jetzt irgendwie sinnvoll ist. Und also auf was er vorher schon geschrieben hat, in Geocaching-Gruppen werden zum Beispiel Neulinge bei Fragen manchmal zerrissen oder trauen sich kaum noch zu Fragen zu stellen. Ja, da muss ich ihm recht geben. Da hat er tatsächlich eventuell eine spezielle Gruppe gründen, die sich kümmert bei Fragen, ohne gleich erschossen zu werden. Ja, wenn wir in einer idealen Welt wären, würde ich das sofort zustimmen, genau wie mit dem Patensystem. Das Problem ist, dass genau die sich als Pate bereitstellen und in diesen Gruppen Fragen beantworten. Die Leute zerreißen. Ja, geh mal eine GSAK-Gruppe und stell mal eine Frage. Ich glaube, stell mal zwei, drei Fragen, dann wirst du genau wissen, wen ich da meine, ohne dass ich jetzt mal einen Namen nennen möchte, der da wie so ein Troll rumsitzt und schon wartet und anstatt die Frage zu beantworten, stellt er erstmal 50 Nachfragen, weil du nicht genau genug gesagt hättest, was du hast. Und nach diesen 50 Nachfragen sagt er, ja, nee, tut mir leid, da kann ich dir auch nicht helfen. Also, das sind so, Also du hast so wieder diese Pöstchenjäger, will ich sie mal nennen. Also das ist für mich so ein Hauptproblem dabei, dass du solche, die sitzen wie die Spinne im Nest. Ja gut, aber deswegen sage ich ja, dass man nicht sich unbedingt auf einen fixieren muss. Ja, dass man das sagt, stimmt. Okay, ich hab jetzt den Debudi, der muss die 5, die ich legen will, muss er sich angucken, ob er da Zeit oder Lust zu hat, ist egal. Ja, sondern ich suche mir für jeden Cash, den ich lege, suche ich mir meinen eigenen Paten. So, und wenn der mir beim letzten Mal so tierisch auf den Geist gegangen ist, dann lasse ich den weg. So, oder du hast einen, der fragt nach, ey, kannst du mir da helfen? Nee, ist nicht mein Ding, hab keine Lust. Aber du, hier, ich weiß, Old Death macht das gut und der macht das gerne und melde dich bei dem, der hilft dir. Ja, es müsste eine Art Forum geben, wo du einfach rein kannst sagen, hier, ich möchte hier einen Cash legen, ich habe aber irgendwie, glaube ich, ein bisschen Probleme damit oder ich brauche mal Hilfe. Und dann würde sich jemand anbieten, der auch dann in der Lage ist, direkt mal dann vor Ort hinzufahren. Ne? Also die Frage ist tatsächlich, das würde mich mal bei den Reviewern interessieren, ob das Problem eigentlich eher das Einreichen des Listings ist, weil wir sehen ja hier in der Sendung oftmals nur die, die dann irgendwie 80, 300 Meter im Off sind und dreimal den Cache, der wird gepublished, der wird da gleich erstmal deaktiviert, dann wird da die Koordinaten korrigiert, dann wird er wieder deaktiviert und dann wird er irgendwann archiviert, bevor ihn einer gefunden hat. Aber ob tatsächlich das Problem mit den Newbies auch im Formular schon hängt, also ob die da wirklich Hilfe brauchen oder ob das Problem tatsächlich eher nur im Feld ist, weil im Feld muss es ja einer vor Ort mal kontrollieren und sagen, pass mal auf, ich gehe mal mit dir los und messe die Koordinaten nochmal ein, ob die passen. Ne? Weil das ist, glaube ich, das Problem, was viele Neue haben, dass sie gar nicht richtig wissen, wie es eingemessen wird. Ne? Ja, und da hättest du dann den Paten im Hintergrund, den die sich halt irgendwo suchen müssen, ob es auf Events ist oder und wenn es im Profil von Groundspeak ist, dass da hinsteht, ich kann Patenschaft übernehmen oder irgendwie sowas. Ne? Dass man dann sagt, okay, ey, der sitzt hier in der Nähe, der hat Ahnung, der hat 15 Dosen gelegt, die sind alle gut. Den frage ich mal, ob der mir hilft. So, und ob der mir dann hilft, ist seine Entscheidung. Aber vielleicht kann er mir dann auch jemanden sagen, der das gerne macht. Ja, ja, ja. Oder wo er zumindest auch sieht, Mensch, das ist bei dem direkt vor der Haustür und der ist hilfsbereit, schreibt den mal an, ja. Ja, ja aber ich habe da die Befürchtung, dass die Leute, die wirklich den anschreiben und ihn fragen, weil der hilfsbereit ist und so, ne, die haben sich vorher auch eingelesen. Du hast jetzt aber die Penner, die keinen Bock haben, auch nur eine Zeile zu lesen und die jetzt so wie Hoja gerade schreibt, er schreibt ab und zu sogar mal welche an, wenn die irgendwas nicht falsch verstanden haben, um das zu erklären und wird nicht selten bepöbelt. Und genau die Arschgeigen hast du und wie du die kriegen wirst, da habe ich, da möchte ich auch kein Pate dann sein. Aber als Patenonkel zum Beispiel kannst du ja auch Erziehungsaufgaben übernehmen. Ja. Du kannst mir auch mal ruhig aus eine ziehen. Ja, also wenn ich die Erlaubnis zum Prügeln kriege, dann könnte ich das eventuell mir überlegen. Das sind aber wie, ich mache einfach den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie hört sich das toll an und im ersten Moment habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Das wäre eine Idee und so. Aber in der Praxis, du hast zu viele, wir kommen ja nachher auch wieder zu welchen. Wenn du da schon die ersten Logs von denen liest, dann sagst du ja schon, oh mein Gott. Das ist doch nicht. Die Schlemmercacher schreiben gerade, nach unseren Erfahrungen liegt das Problem eher im Einmessen der Koordinaten und weniger im Cache-Submission-Prozess. Das ist tatsächlich vor Ort das Problem. Das denke ich halt auch. Ne? Du brauchst also wirklich Paten, die vor Ort mit dir dahin gehen und vielleicht einfach mal gucken, ob du wirklich eine natürliche Erdhöhle gefunden hast, ne? Oder nicht der Spaten da noch steht und ob das wirklich vernünftig eingemessen ist. Ne? Der Interceptor bringt es auf den Punkt. Die Frage ist dann ja, ob der junge Mitstreiter überhaupt Hilfe haben will. Genau. Das, sag mal, jetzt hat mir gerade die reiner Willkür gerade mal wieder hingewiesen hier auf geocaching.com/play/hide. Hat einer von euch die Seite in Deutsch irgendwie? Ist die immer in Englisch? Oder ich habe jetzt Englisch eingestellt, glaube ich, bei mir. Weil da steht dann, die ist tatsächlich mittlerweile aufgebohrt worden, how to hide a geocache. Und dann sind da ganz viele Blöcke und die sind find geocache to get inspired. Guck mal, die schlagen sogar selber vor, dass du erstmal welche finden sollst. Die schlagen mir erstmal vor, ich habe schon genug versteckt, ich soll sie überlassen. Das kann natürlich auch sein. Thanks for hiding. Ja. Aber das ist doch, aber gibt es das auch in Deutsch? Weil sonst ist schon wieder Hürde Nummer eins, dass ich da stehe und denke, nee, scheiße, ich habe keinen Bock mehr, das alles zu übersetzen. Klar. Nee, wenn du auf Deutsch gehst, steht das auch auf Deutsch. Finde Geocaches, okay. Um Inspiration zu sammeln. Versuche unterschiedliche Geocache-Typen. Bla bla. Super, dann ist das schon mal gut. Das ist immer dieses Seitenproblem, ist es auch bei mir dauernd auf Englisch irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt, nach jedem Update oder keine Ahnung. Nee, wenn du CGO benutzt, genau. Der schaltet genau, um. CGO greift in Englisch auf die Seite zu, ja. Deswegen stellt er die automatisch aufs Englisch wieder um. Also ich stelle sie deswegen nicht um, weil mir die Übersetzung zu beknackt ist. Also da sind so ein paar Sachen, die finde ich dann einfach nicht, weil ich die einfach unter dem englischen Begriff suche. Weil als ich angefangen habe, gab es das noch nicht in Deutsch. Das macht mich dann irre auf der Seite. Aber tatsächlich, ich habe lange keinen Cache, glaube ich, mehr versteckt, weil die Seite sieht jetzt tatsächlich ein bisschen anders aus. Also ich finde die nicht unschick. Also das ist auch kurz und knapp, das ist immer wichtig. Wenn da so elend viel Text steht, das liest keine Sau. Also das sehe ich schon als Fortschritt an. Aber ich sehe auch. Aber wenn ihr jetzt mal bei Facebook guckst, in die Gruppen, da fragt einer nach und dann heißt es ja, die Frage ist schon das 100. Mal gestellt worden. Ja. Klar, die Suchfunktion wird nicht genutzt und die Faulen, die dann doch nicht die Lust haben, sich einen Paten zu suchen, die werden auch keinen Cache legen. Ja? Oder, wie du sagst, wir hängen da noch irgendwo die Fundzahl dahinter, dass man sagt, ab 1000 Funde darfst du ohne. Ist ja auch in Ordnung. Ja, das sage ich ja. Also die Kombination fände ich schon gut. Die suchen sich nachher, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, irgendeinem aus, die schabbern sich so gegenseitig da rein. Weißt du, wie ich das meine? Aber ich denke mal, auch wenn du 1000 oder 5000 Caches gefunden hast, aber noch nie einen einzigen selbst versteckt hast, heißt das ja noch lange nicht, dass du weißt, wie man eigentlich relativ gut einen Cache einmisst, wie man das so macht. Ja, das nicht. Ne? Aber du weißt, dass Filmdosen nicht wasserdicht sind. Ja, die Qualität des Behälters wird besser. Das Problem mit falschen Koordinaten hast du halt wahrscheinlich immer noch. Ne? Ja. Also da ist, Graf Zahl schreibt 5 Trails und du hast 1000 Funde und nichts gelernt. Das stimmt. Das hast du auch teilweise bei 1000 Trails mit 5 Funden jeweils. Ne? Also, ja. Es ist wirklich schwierig. Ne? Also, optimal wäre es natürlich eigentlich, wenn so ein Newbie einen Cache einreicht und bevor das beim Reviewer landet, theoretisch dann so ehrenamtliche Paten zwischengeschaltet sind, ne? Das wäre so ein System, was dann automatisch funktioniert, weil wie gesagt, was die meisten auch schreiben, diejenigen, die dann Hilfe bräuchten, werden sie sich nicht suchen und das denke ich auch, die sind einfach komplett befreit, weil sie denken, jetzt habe ich 10 Caches gefunden, ich brauche keine Hilfe, ich weiß, wie es geht, ne? Man ist ja da, gerade die Newbies sind ja oftmals von sich überzeugt, sonst würden sie keinen Cache legen, ne? Ja, wenn die dann die Pflicht hätten, mit 14 Funden, ich muss mir jetzt einen Paten suchen oder ich gehe weiter cachen, ist dann ihre Entscheidung. Will ich Kontakt zu den anderen haben oder lasse ich's? Es ist auch mit dem Event. Klar, wenn du dich mit 5000 Leuten treffen willst, musst du zum Giga nach Bremerhaven. Ohne Event kein Eventpunkt. Ohne Cash legen oder ohne Paten kein Cash. So. Ja, ja. Ja, aber das ist was Groundspeak auch nicht machen wird, weil die leben davon, dass Caches gelegt werden. Ja, ja. Und ich schnaufe ins Mikro. Ich weiß nicht, wie viel Prozent von den eingereichten Caches von Newbies dann Müll sind. Ne? Ich würde mal schätzen, das ist wahrscheinlich im einstelligen Prozentbereich. So, und damit leben sie halt. Ne? Das ist der Müll, der halt mal rüberkommt. Hört man mich immer noch schnaufen? Nee, jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt habe ich mal höher gedreht, muss so gehen. Irgendwer muss Tina nochmal Bescheid sagen, dass sie einen Raum tiefer muss. Lieber Gott, lass es nur Schnaufen sein. Hundewelpen. Ja. Ja, es ist also, und bei den Schweizern habe ich so rausgelesen, aus deren paar Kommentaren, die es da gab in den Facebook-Gruppen, da war es halt tatsächlich so, es gab gefühlt 25 Paten, die da eingetragen waren in einer Liste, die man anschreiben konnte. Und ich glaube, einer kommentierte damit, ja, naja, ich wurde in 2 Jahren nur einmal angesprochen oder so. Ne? Und also da war die Resonanz halt sehr gering. Ne? Das Angebot war da, aber es wurde halt so gut wie nicht genutzt. Ne? So, und das ist eigentlich im Endeffekt das, was wir ja gerade auch diskutiert haben. Das wird wahrscheinlich dann die Regel sein, dass die Leute, die Hilfe bräuchten, das nicht nachfragen nach Hilfe. Ne? Ja, also wenn ich auf Facebook manchmal sehe, da fragen ja sogar welche. Und wenn ihm dann der Fünfte sagt, ja, vielleicht ist der Cache jetzt doch nicht so gut durchdacht, den du davor hast, ja, dann ist er schon wieder beleidigt. Also wir diskutieren was Groundspeak nie umsetzt. Das weiß ich gar nicht, ob das wirklich, wenn da ein Vorschlag käme, der mal so Hand und Fuß hat, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, ihr habt doch einen heißen Draht, die hören doch hier zu, oder nicht? Das Gefühl habe ich tatsächlich manchmal, ja. Ja. Die hören nicht viele Geocaching-Podcasts, aber uns hören sie. Ich muss nochmal, der Chat hilft auch schon mit. Das tut einem ja schon weh, sie da oben zu sehen. Man kann die Nutzer doch per Drag und Drop verschieben. Ja, in der App wohl nicht. Benutzt irgendeiner die Teamspeak-App? Falls ja, dann könnt ihr Tina mal anschreiben. Die ist immer noch oben in dem DSM-2.1-Raum. Ich kann die nicht runterziehen in Aufnahme, weil dafür fehlt mir die Berechtigung. Vielleicht springt mal einer kurz raus aus der Aufnahme. Von da steht auch, du kannst sie doch verschieben. Nein, ich kann gar keinen verschieben, weil ich auf dem Server selber kein Recht habe. Nur in diesem Raum Aufnahme bin ich der liebe Gott, darüber nicht. Ja, guck mal. Genau, 7 Mi, D2 und Mika gehen jetzt alle hoch. Ja, sehr gut. Tschüss, macht's gut. Das war's noch für heute. Nein. Irgendwas in der Art, so ein System, also vom Ansatz finde ich die Idee wirklich gut, muss ich mal sagen. Die Frage ist tatsächlich, wie man das vernünftig umgesetzt kriegt, dass es da so eine Art, es muss ein Automatismus sein, weil freiwillig werden sich die wenigsten dazu melden und sagen, ich bräuchte hier mal Hilfe. Ja, das kommt höchstens, wenn die ersten 5 schon umsonst da waren und von 5 werden 3 erstmal richtig anfangen zu motzen in den Logs, dann kommt jemand vielleicht auf die Idee, sagt, ich bräuchte mal Hilfe. Aber das sieht man auch ganz oft bei den Caches von Newbies, die dann irgendwie ein Problem haben, die wirklich weit im Off sind. Da wird ja auch Hilfe angeboten. Ich habe auch schon mal jemandem Hilfe angeboten, der hat sich auch nicht gemeldet. Also das ist halt schwierig. Also ich glaube auch schon, dass wenn man den Vorschlag, also das ist ja so, natürlich diskutieren wir das und Groundspeak macht es erstmal nicht. Den Vorschlag muss man ja Groundspeak aber erstmal machen, was ja auch ganz oft passiert. Es wird geredet, aber keiner kommt auf die Idee, dass dem, der das überhaupt entscheiden könnte, auch mal vorzuschlagen. Und wenn ich mir das heute Abend alles angehört habe, klar, warum überlege ich mir schon, ob ich da nicht mal hinschreibe wieder. Warum denn nicht? Man kann doch einfach mal hinschreiben, warum macht ihr eigentlich nicht ein Patensystem so? Ja. Kostet ja erstmal nichts. Und wenn ich hier schon das wusste ich zum Beispiel auch nicht, was ich gerade lese hier Es ist das Seattle Cat, das Götti-System. Mhm. Ja, Sie kennen das, aber warum machen Sie da nicht mehr? Also finden Sie es gut, finden Sie es nicht gut? Wenn jetzt keiner nachfragt, dann denken die vielleicht auch, ja, lassen wir so laufen. Wenn jetzt der 30. nachfragt, warum es nicht mal sowas gibt, ja, dann kann das schon wieder eine Bewegung sein. Also, wenn ich sehe, dass mal, wer schreibt das hier gerade? Log-Bewertungssystem in Norwegen kannst du Logs bewerten. Das war mir völlig neu. Ist das denn von Groundspeak aus, dass man in Norwegen Logs bewerten kann? Das fände ich ja dann auch sehr spannend. Tina schafft's irgendwie nicht. Sie bleibt immer noch oben. Jetzt hat er hier ein GC72V7K. GC72V7K. Ah, tatsächlich. Ach ja, doch, das hatte ich schon mal gehört. Hilfreich. Genau, da kannst du unterm Log auf Great Story oder Helpful klicken. Ach, das ist ja eine gute Idee eigentlich. Und dann kannst du sie auch sortieren, ne? Nach Neueste, Unterhaltsamste oder Hilfreichste. Wo ist das denn? Ach da, ja. Oh, dabei. Das ist ja von der Idee gar nicht mal so schlecht. Ne? Best Story und dann ist eine vom 8.8.2020 oben. Dabei ist die ganz kurz, da geht's schon mit los. Also wenn du das mal sortierst nach Best Story, dann ist die zweitbeste Story ist ein TFTC. Na gut, jetzt sind hier 36 Loks drin. Ja, trotzdem. Also wenn der zweitbeste TFTC ist, ich bitte dich. Also der bei den hilfreichsten der dritte in der Liste heißt übrigens der User heißt Fricken97. Also wenn du da das R vergisst beim Loggen, ist auch mal blöd. Ist auch scheiße. Also das beste Log angeblich in diesem Cache, den wir jetzt gerade angesagt haben, hier ist: Wir parkten an der Brücke und gingen von dort aus. Wir wählten den falschen Weg und mussten ein wenig den Hang hinaufbüschen. Diesen Wasserturm war eine Reise wert und wie immer fanden wir einen besseren Weg zurück. Das ist jetzt natürlich Google Translator Übersetzung, deswegen ist diese scheiße. Aber das ist ja jetzt auch nicht, das ist die greatest Story. Also ich würde mal sagen, wenn ich hier auf, wenn ich das sortieren lasse nach unterhaltsamste oder nach hilfreichste, dann sind es immer dieselben drei, die oben sind. Ja, also das ist. Ich glaube, das liegt daran, weil die bisher noch nicht bewertet wurden, die Loks. Ne? Meinst du? Ja. Wenn du jetzt auf ich habe jetzt auf Great Story geklickt. Und wenn ich jetzt sage Best Story, wenn du erstmal Newest und jetzt nochmal zurück auf Best Story, dann ist der oben. Ich habe bei Fricken, also Fricken 97, oh Mensch, Tina, willkommen, jetzt hat sie es doch noch geschafft, guck mal. Jetzt habe ich bei Fricken 97 mal drauf geklickt und tatsächlich ist der dann oben. Aber diese, also kann das sein, dass die Funktion noch nicht lange gibt, deswegen noch nicht so viel bewertet wurde da? Ja, so? Weil ja. Das kann ich auch wieder wegnehmen übrigens. Wenn du wieder draufklickst, ist das wieder weg. Ich habe das jetzt wieder rausgenommen, weil ich will das ja jetzt auch nicht da. Ich habe jetzt mal nämlich einen Cache von 2002 genommen und der wurde auch, glaube ich, nur, da wurden zwei Loks bisher irgendwie bewertet. Aber so vom Ansatz ist das eine gute Idee schon. Ja, mal, ne? Das muss ich auch sagen. Das gefällt mir. Also das funktioniert offensichtlich schon ein bisschen. So wie Groundspeak üblich, wird es wahrscheinlich 3 Jahre dauern, bis das richtig funktioniert. Aber der Start ist gemacht. Ja, die Frage ist auch, ist es nur ein einfacher Traddy oder ist das so ein gut gemachter Multi mit mehreren Stationen und interessanten Sachen? Ja, denke, na klar. Da werden die Loks auch anders sein. Ne? Ja, das ist ja auch nur mal jetzt als Beispiel. Aber sowas finde ich auch nicht schlecht, denn das würde auch die Qualität der Loks vielleicht mal ein bisschen. Nee, dann müsste man auch noch sagen können, war völlig scheiße. Sonst bringt das wieder nichts. Sonst kommen diese Idioten, die mit 200 Sprachen Danke sagen, damit sie in irgendein wie heißen die anderen wieder da? Auch diese ganzen Rotzcache, die ich sowieso nicht mache. Challenge. Genau, irgendeine Challenge wieder erfüllen müssen und so. Aber grundsätzlich finde ich schon mal eine gute Ansicht. Und vor allen Dingen sieht man auch, also Groundspeak ist ja offensichtlich schon bereit, auch mal was zu tun. Ja, ich denke, der große Trend ist durch. Jetzt müssen wir mit Qualität punkten, oder? Ich wusste gerade, also Tina gibt alles, nur sie hört nichts. Aber naja, irgendwas ist immer. Da kann ich jetzt nichts ändern dran. Ach, herrlich. Also dieses etwas detailliertere System von GCVO zum Beispiel mit Sternchen und so war halt da schon, in diesem Fall dann halt schon ein bisschen besser. Ne? Jetzt hast du halt nur so zwei, du kannst nur sagen, tolle Geschichte, er war hilfreich, kannst aber nicht sagen, er war nicht hilfreich, oder? Ja, aber das werden wir tatsächlich, also da wird Groundspeak sich nicht ändern. Die wollen nichts Negatives. Das ist auch was typisch Amerikanisches, glaube ich. Die wollen nichts Negatives. Die wollen das positiv haben oder gar nicht, aber nicht, auf gar keinen Fall negativ. Da sind die Kacke. Ja gut, ich meine, du willst natürlich, positives Feedback ist immer gut, ne? Und wenn alle sehr positiv gestimmt sind, ist das natürlich immer ein bisschen besser, ja. Ja, ja. Ja, mal gucken, vielleicht setzt sich das irgendwie durch mit den Loks bewerten. Und ich meine, wenn sie damit erstmal anfangen, ist es ja oft so, dass es dann auch mal ein bisschen verbessert wird nach und nach, ne? Aber ich habe, guck mal, bei US-amerikanischen Listings geht das scheinbar auch. Guck an. Aber ich habe jetzt immer noch nicht so richtig, also im Telegram-Kanal hatte ich eher das Gefühl, dass die meisten sagen, nee, Patensystem scheiße. Heute, wenn ich aus dem Chat so folge, hört sich das eher an wie, ja, wird ja nicht gemacht, aber grundsätzlich, warum nicht? So, also, ja, ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Ja, es ist eine interessante Idee, die ich finde, die geistert schon bei mir so ein paar Jährchen rum. Ich habe ja auch bei dem eben genannten Cache reingeschrieben, brauchst du Hilfe, melde dich. Das habe ich bei mehreren. Ich habe hier Freunde gesagt, ey, du bist doch Geocacher, kannst du mir helfen? Klar, immer wieder gerne. Ja. Helfen tue ich gerne. Besser gute Hilfe als Scheißlogs. Reich das doch mal ein. Ernsthaft. kannst du ja mal einfach an Groundspeak schreiben. Ja, so vom Ansatz, weil ich habe immer das Gefühl, also wenn man die wirklich vernünftig anmeldet und das mal erläutert, das Problem, was man hat, also die sind immer sehr, sehr offen eigentlich, ne? Ja, ich habe bis jetzt immer gute Antworten, vernünftige bekommen. Natürlich machen sie nicht alles, keine Frage, aber. Ich befürchte nur, wenn du so ein System hast und da gibt es so Paten, die dann sich immer gerne anbieten als Paten, dann wirst du auch immer die haben, die so, die FTF-Jäger, die dann ja auch wissen, okay, da kommt mal liegt ein Cash, dann kann ich morgen schon mal hingehen, mich schon mal eintragen, ne? Die wirst du natürlich dann auch aus der Reserve locken, das ist dann halt so, ne? Ja, das stimmt. Ja, gut, da könnte man dann aber hingehen, wenn man sagt, okay, der Pate muss das Listing, ich sag mal, absegnen, durch seinen Account einen Haken setzen, ja, habe ich kontrolliert, dass man dann hingeht und ja, in seinem Log, den er dann für den Cash schreibt, in Klammern Pate hintersetzt. Dann hätte man einmal schon einen Anhalt, wer Pate ist und wer Pate machen kann und wer da auch Lust zu hat. Stimmt, ja. Und die Sache mit dem FTF-Run ist weg, weil der Pate weiß, wo die Dose liegt vorm Publish. Ja, ja. So, und wenn dann der Pate FTF schreibt, dann kannst du sagen, ey, blöd Mann, du hast das Ding da selber mitgeholfen hinzulegen. Also nein. Ja, stimmt. Obwohl das mit dem FTF ja sowieso so eine Geschichte für sich ist. Ne? Ja, aber es ist auch wirklich, wie Mark Nielig schreibt, eigentlich ist es letztendlich ein Beta-Tester. Ja, ja, ja. Wie müssen wir aufpassen? Tina hört jetzt endlich was. Mensch, kaum die Stunde rum. Haben wir auch das in den Griff gekriegt. Guck mal, das ist auch, die Paten haben alle geholfen. Also wir haben viele Paten im Chat, die auch helfen. Aber das mit dem Beta-Tester ist ja auch so eine Geschichte, das zum Beispiel habe ich dann auch immer gelernt, dass das vielleicht ganz gut ist bei so einem etwas größeren Multi, mein Wandermulti zum Beispiel, den habe ich tatsächlich damals dann auch von zwei Leuten Beta-testen lassen. Weil das sonst, da hast du 14, 15 Stationen, wenn du nachher einen Zahlendreher drin hast und dann kommen die ersten an und sind dann 14 Kilometer gelaufen und finden die Feindendose nicht, dann ist das in den Log-Einträgen vielleicht auch nicht so schön. Ne? Es reicht schon, glaub mir, bei 50 Metern. Wir haben das hier in Harburg mal gehabt, dass Rollspiel-Kalle leider das Sprachgerät im Vogelkasten Zahlendreher drin hatte. Oh mein Gott, habe ich abends schon Mails gehabt. Ach, die typischen FTF-Jäger sind dann nämlich alle umsonst hingelaufen. Oh, das Ding war gerade mal 500 Meter lang oder so, aber das reichte schon, du merkst schon so gewissen Unmut. Ich finde jetzt auch den Chat-Beitrag übrigens, der bringt es irgendwie auf den Punkt. Ich glaube, wenn zusätzlich die Möglichkeit mit den Paten angeboten werden würde, aber halt nur als Möglichkeit, nicht als Pflicht, dann würde das schon helfen. Das ist tatsächlich auch echt gar nicht mal so schlecht, die Idee, dass wenn du praktisch beim Cash einreichen, in irgendeiner Form schon so einen reinen Reminder kriegen würdest, hör mal, du könntest dir auch nochmal einen Paten holen, der vorher nochmal drüber guckt. Ja, drüber gucken tun ja die Reviewer, da brauchst du eigentlich keinen Paten für. Aber im Prinzip ist das ja so eine Art Reviewer-Gehilfe, den du da hättest. Ja, genau, du hättest einen Ehrenamtlichen zwischengeschaltet, wo dann, das wäre natürlich eine coole Option, dass so ein Pop-up kommt und dann steht da drin, du bist relativ neu, das ist dein erster Cash, es gibt die Möglichkeit, dass du einen Paten bittest, bei dir oder einen regionalen Paten vor Ort, der deinen Cash einfach mal anschaut und guckt, ob alles in Ordnung ist. Ja, das denke ich auch. Das wäre natürlich eine richtig gute Option, ja. Ja. Also. Obwohl die ganzen Neulinge mit 14 Pfunden, ach nee, ich kann das und Attacke weiter. Und du lernst über Logs, ne? Ja, aber du kannst ja sagen, das wird eingeführt als Möglichkeit und wenn du jetzt noch im halben Jahr merkst, ja, läuft rund, dann kann man das ja immer noch zur Pflicht machen. Die Fachpublisher schreiben gerade und wir bekommen dann gesagt, aber mein Pate fand's gut. Wenn er dann zum Beispiel nicht durchgewunken werden kann. Ja, das ist natürlich dann so ein bisschen das Problem, aber das kann man natürlich auch im Vorfeld dann irgendwie ganz klar thematisieren und sagen, der guckt halt vor Ort drüber. Wenn es jetzt aber Probleme im Listing gibt oder mit Abständen, das kann halt nur der Nächste kontrollieren. Ne? Also ein Pate ist nicht zwingend dann quasi der Freiläufer, ne? Dass das Ding auch durchläuft. Ja. Ne? Ich meine, ich kann die schon verstehen, dann wieder die Reviewer, weil dann tatsächlich genau das vorgehalten kriegen. Aber du wirst natürlich immer, also du wirst ja an jedem Vorschlag irgendwas finden, was nicht passt. Das ist ja gar keine Frage. Aber der jetzige Stand macht ja nun auch nicht glücklich. Ich meine, klar, während Corona war es jetzt extrem schlimm, weil so viel neu angefangen haben und irgendwie haben die nach 5 Hunden schon Legedruck, also wie so eine ganze Legehenne, das ist ja schon schlimm. Aber trotzdem, ich kenne Leute, die haben in GSAK tatsächlich einen Filter laufen, der im Text sucht nach mein erster Cash und die aussortiert, weil das wirklich, da brauchst du gar nicht losgehen. Und dann geht's ja los, du musst ja mein erster Cash. Ja. Du musst ja alle möglichen Schreibweisen. Schreibweisen in allen Fällen, ja. Ja, stimmt. Und was Marie beschreibt, das hatte ich halt auch mal, das war allerdings bei einem OC Only, hatten einen Mulch mit 6 Stationen, wo an jeder Station ein Paddling mit Logbuch war. Das ist mir tatsächlich auch schon vorgekommen. Ne? Das ist ja cool. Ne? Also das, ja. Musstest du überall unterschreiben? Ja, und in einem war dann auch irgendwie, da, also im ersten war halt kein Logbuch drin, da war dann aber so eine Art Wegbeschreibung, aber die passte auch überhaupt nicht zur weiteren Wegführung. Also das Final haben wir nachher gefunden, aber der ist auch nicht durchgekommen, irgendwie der Cache. Aber das ist halt, also ich glaube tatsächlich, wenn das so ein gerade so bei Leuten, egal wie alt sie sind, damit bezeichnen, wie viele Funde sie haben, wie lange sie Mitglied sind und wie erfahren sie als Cacher sind, wenn die ihren ersten Cache legen, dass da halt bei den ersten 5 Caches, die du legst, also so ein Pop-Up-Fenster kommt und nur darauf hingewiesen wird, erst wenn es gibt das Patensystem. Ja, das ist ja schon. Würde einer wirklich regional aus deinem Umkreis diesen Cache zugespielt bekommen und einfach mal vor Ort schauen, ob damit alles in Ordnung ist. Ne? Und das kann man natürlich auch ohne Kontakt machen. Kann er sagen, er soll das anonym machen oder ich möchte die Kontaktdaten, ich möchte mit ihm verabreden. Ne? Und in Bensheim muss dann Staubfinger die neuen Caches bannen. Ja, gegen Bezahlung natürlich. Ja, und wenn du natürlich so jemanden hast, ne, dann hast du natürlich auch ein Problem, wenn der als Pate auftaucht, ne? Ich meine, wenn ich jetzt überlege, das Schweizer Modell, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mir das auch mal angeguckt, dann ist das ja im Prinzip das. Da gibt es eine Seite, da gibt es ein Forum, da kannst du hingehen und da gibt es erstmal auf freiwilliger Basis Paten. Genau, ja. Das müsste man jetzt nur in Deutschland sozusagen erstmal auf die Füße stellen. Wie gesagt, man kann ja gleichzeitig bei Groundspeak mal anfragen, wieso überhaupt, ob das nicht überhaupt mal eine Idee wäre, überhaupt mal erstmal, wie die dazu stehen. Und vielleicht gucken die sich das ja auch mal an und wenn das wirklich gut läuft, führen sie es ja irgendwann ein. Ich meine, GC Vote ist doch nichts anderes. Das haben sie sich eine ganze Weile angeguckt. Das lief ja nun wirklich klasse am Anfang, GC Vote. Und plötzlich gab es Favoriten bei Groundspeak. Also die sind schon durchaus lernt, wie das dauert ein bisschen. Vor allem, für die Reviewer ist es ja der große Vorteil, die Cacher, die immer die ganze Zeit an die Tür klopfen und rein wollen, Reviewer werden wollen, die jetzt ja erstmal weg, weil die sind ja Hype-Reviewer dann. Oh geil, ja. Die streiten sich da mit den Reviewern drum. Das finde ich gut. Dann haben wir die auch beschäftigt. Ja, ich glaube, so als Fazit könnte man sagen, warum nicht? Man müsste nur irgendwie anfangen. Da bin ich dann auch raus. Ich diskutiere gerne drüber, aber da stecke ich meine Finger jetzt eh auch noch rein. Es wird Zeit für eine Open-Petition. Ne? Ja. Wir haben noch Old Desk, gute Idee gehabt. Genau. Trag das mal bei Groundspeak vor. Wir hören gerne weiter zu, berichten auch gerne drüber. Du kannst es auch gerne in der Telegram-Gruppe dann publizieren, dass du dich bei Groundspeak gemeldet hast und von den mittlerweile 82 Mitgliedern wird jeder einmal die Woche bei Groundspeak nachfragen, was eigentlich mit diesem Patensystem jetzt ist. Ich, genau. Ja. Werde es mal versuchen. Das kriegen wir doch hin. Ja, also gute Idee tatsächlich. Mal schauen, ich würde tatsächlich, denk mal drüber nach, da einfach mal hinzuschreiben, weil ich finde die Idee an sich gar nicht verkehrt und diskutieren kann man sowas immer mal. Und wenn die es halt abschmettern, dann ist es so. Ne? Aber irgendeine Reaktion auf eine vernünftige E-Mail kommt ja eigentlich immer von dort, von daher. Bis jetzt ja, also ich habe immer Antwort bekommen, sicherlich, wie gesagt, nicht immer das, was man möchte, aber insgesamt war ja, das gut, nie ein Problem. Da ist ja auch mal die Frage, wie viele Leute mailen sie dann an mit wahnwitzigen Ideen und die müssen auch manchmal einfach sagen, geht leider irgendwie nicht. Ne? Ja. Wir können ja auch nicht nach der Aufnahme hier noch eine Talkrunde machen. Es gibt halt manchmal Gründe, die sind wichtiger. Ne? Zum Beispiel Füße hochlegen. Ne? Ja, also da wäre ich ja irre bei, wenn wir das dann auch noch mal annehmen. Okidoki, schließen wir das Thema ab? Genau. Und das vielen Dank nochmal. Ne? Auch, dass du Zeit und Mut hattest und für die anderen Hörer, wenn ihr eine Idee habt mal und wollt ihr vielleicht auch mal vortragen hier, wir können uns auf jeden Fall damit beschäftigen. Ob wir euch dann reinlassen, ist die andere Frage. Das gucken wir uns dann immer an im Einzelfall. Genau, das Thema und die Idee gut finden, dann laden wir euch durchaus mal ein zu einem kleinen Gespräch. Ich fand schon im Telegram-Kanal, da sind wir ja drüber dran gekommen oder überhaupt drauf gekommen, da hat er ja gefragt, fand ich gleich eine passende Idee, die man auch mal hier offen besprechen kann. Klar, Groundspeak setzt das vielleicht nicht gleich um, aber man kann die Idee ja mal in die Welt setzen und mal gucken, was draus wird. Genau. Ja, dann auch von mir vielen Dank. Ja. Dann schmeiß ich dich nicht mal raus. Ich schmeiß dich nicht raus. Ich schalte dich stumm. Aber okay. auf jeden Fall vielen Dank, dass du hier mal Rede und Antwort gestanden hast. Bitteschön. Danke. Ciao. Bis demnächst. Ciao. So. Dann kommen wir mal zu unseren Sachen weiter. Was heißt unseren? Das sind ja unsere Sachen. Genau. Jetzt muss ich erstmal sortieren hier. Genau, wir können mal reinschmeißen, das kam heute ja relativ aktuell, auch bei uns im Kanal, dass Graf Zahl anbietet eine GC-Project-Schulung. Genau. Ne, online, ohne Kontakt, also quasi ein Online-Patensystem. Ich weiß gar nicht, GC-Project ist im Prinzip so eine Statistik- und Suchseite, nenne ich sie jetzt mal ganz grob, die von irgendwelchen Schweden, jetzt bin ich auf dünnem Eis. Ja. Ich meine, Schweden haben das programmiert. Da kann man alles Mögliche auswerten lassen. Da gibt es einen ganz gewissen freien Bereich, der auch nicht so schlecht ist, wo man schon einiges rauskriegt. Und dann gibt es so eine Premium-Geschichte, wo man halt erweitert. Dann kann man aber auch wirklich, also das ist die da kannst du filtern, bis der Arzt kommt, ne? Ja. Genau, und das kostet auch nicht so viel, ich weiß nicht mehr, was es war, ich habe jetzt die Summe nicht im Kopf, aber ist auf jeden Fall project-gc.com und wer so richtig statistikgeil ist, der ist da echt gut aufgehoben. Es gibt für mich einen einzigen echten Nachteil, für mich war das auch das K.O.-System, warum ich das habe auslaufen lassen und auch nicht neu abschließt, ist die Ignore-Liste ist da nicht verfügbar. Mhm. Und das sind bei mir mal so 700, 800 Caches und das war mir zu aufwendig. Man kann die dann kopieren in eine eigene Liste und die dann da benutzen und so, aber ja, dann muss man immer, wenn einer auf Ignore schiebt, den auf zwei Listen pflegen. Ja, das war für mich auf jeden Fall der rausgeschmissen. Auf jeden Fall gibt es bei Graf Zahl unter HTTP, kein S, nur HTTP, Doppelpunkt, also // ist klar, PGC, also PGC-GC-BHV.de. Was für eine absurde Adresse. PGC.GC-BHV.de. Da kann man sich anmelden für zwei Schulungen, hat er, glaube ich, da drin. Gibt auf jeden Fall ob ich einen Request dafür gemacht habe. Ja, hatte ich mal. Das haben, glaube ich, schon 5000 Leute vor mir. Und es wird immer behauptet, das würden die Leute gar nicht haben wollen. Zwei Schulungen gibt's am 13.2., am 20.2. Also zumindest jetzt im Moment. Und da sind auch noch Plätze frei. Genau, 34 im Moment noch, auf dem einen und 32 genau. Auf dem anderen. Mit MS Teams macht er das. Und da kann man sich dann von Graf Zahl, der ist ja nun, ne, Zahlenfetischist förmlich. Der erklärt mal, wie das funktioniert. Ich genau. Würde mir, glaube ich, nicht anhören, weil ich brauche es nicht. Nee, für mich ist es jetzt auch nichts, aber wie gesagt, wir wollten das jede Mal. Ja, aber ich habe das mal ein Jahr gehabt. Wir haben mir mal so ein Jahresabo da gezogen. Das ist schon echt cool, was du da rausholen kannst. Also wenn du wirklich viel Wert drauf legst, so Cache-Touren nur nach Favoritenpunkten zu machen und hast nicht gesehen, dann bist du da richtig. Ja, ich wollte sagen, die Filtermöglichkeiten auch so als Nicht-Premium sind ja auch schon ganz gut, ne? Dass du wirklich mal anzeigen kannst, nach welchen Auswertungssystemen sind die besten Caches dann hier, in welchem Landkreis, um welchen Ort und so. Das ist schon ganz gut, um einfach mal zu gucken, wenn man sagt, Mensch, ich möchte mal irgendwo hin, ja, wo ist eine schöne Gegend. Was zum Beispiel auch wunderbar funktioniert, erhaltene Favoritenpunkte, gucke ich ja immer wieder gerne rein, seitdem der Geheimpunkt da rumtönte, er wäre jetzt Platz 1, was ich nie zu sehen gekriegt habe. Aktuell ist erster, ach wie überraschend, immer noch Hot Beaner mit 44.283 und Geheimnisträger bleibt halt zwar 2 nur, 43.874. Ja, irgendwann vermeldet er bestimmt schon wieder, dass er erster ist, aber im Moment ist er es halt immer noch nicht, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich wollte sagen. Wir hatten noch zum Thema des Tages, Mensch, habe ich ganz vergessen. Eine Lesermeinung hatte ich noch, weil die per Mail kam. Weil er uns arbeitstechnisch nie live hören kann. War da noch was Neues drin? Ich befürchte, dass so was oft die Stars der Region an sich zieht, das Kartensystem, ne? Ja, das Gefühl, welche ihr gedacht sind, ihre Claims abzustecken. Genau, das hatten wir vorhin ja auch schon reingeschmissen, das stimmt schon. Das mit der Mindestfundzahl halte ich für noch schlechter, wie ich schon in der Telegram-Gruppe geschrieben habe, 100 Pfunde habe ich in 15 Minuten gelockt, wenn ich es drauf anlege. Das stimmt allerdings auch. Ne? Ja, aber wie gesagt, aber es ist trotzdem eine Hürde mehr, also dass du alles, nicht alles triffst, ist klar. Ja, ja. Mit schlecht gelegten Caches werden wir einfach leben müssen? Nein. das wollen wir nicht. Ne? Aber es ist halt... Ja, werden wir aber müssen. Doch, da hat er irgendwie leider hat er da nicht ganz unrecht mit. Vom Barney war das übrigens so. Genau. Ja, dann Kleinigkeiten. Geocaching-Magazin, ich habe mich da überhaupt nie so mit beschäftigt. Ich habe das ja damals mal irgendwie ein Jahr gehabt. Das fand ich mehr so als Spende damals, weil ich fand das jetzt nicht so doll, was da drin stand. Dann waren da immer so komische Sachen, wo ich irgendwie sage, nee, ach, lass mal. Aber der Typ scheint ja echt ein bisschen seltsam zu sein, ne? Also ja, das war ja durchaus, also der scheint sich, ja, wie will man das jetzt sagen? Also ein bisschen abgehoben. Also einmal lese ich, das machen wir mal unter Anonym, 2015 hat er sich dann bei Mega in Bremerhaven beschwert, dass es so windig ist und sein Käseblatt da weggeweht wird. Na gut, in Bremerhaven ist man allgemein war ja völlig so überraschend Wind in dem Talkessel, wo der Wind nicht hinkommt. Wer konnte denn damit rechnen? Davon ab, der hat einen Stand und beschwert sich dann, dass sein Stand nichts taucht. Also den Stand baut er doch auf, nicht? Also naja. Und dann was war noch? Genau, da gab es noch mal 2016. Da hat er sich beschwert, dass der Standplatz so schlecht wäre, obwohl er im Vorfeld einen Plan gekriegt hat, wo das drauf stand. Also ich weiß auch nicht. Dann, obwohl das kam aber Twitter, das ist dann ja öffentlich gewesen hier, wo sich einer zusetzen wollte, bei der Ostsee, wie heißt die, Ostseetaufe? Und hatte den Sohn vom Owner dabei und er wollte sich da hinsetzen, weil da noch Platz am Tisch war. Und der liebe Mann vom Geocaching-Magazin ihm dann sagte, ja, also der Sohn vom Owner kann hier sitzen, aber du nicht. Das war stimmt, das hatte ich, stimmt, jetzt wurde es, ja. Ja, ich glaube, ich hätte ihm einfach einen reingehauen an der Stelle. Also wirklich. Ist das Wasser relativ? Ostseetaufe ist vielleicht dann eher die Nordseetaufe, da habt ihr recht. Ja, natürlich, ja klar, Nordseetaufe. Aber es ist aber, also, ja, ich wollte nur mal einstreuen. Wenn solche Typen sowas machen, dann möchte ich auch ruhig, dass es mal rund geht. Also der merkt ja wohl gar nicht. Ich weiß ja, ich bin ja damals geblockt worden, ich weiß gar nicht warum, ich habe nie was über ihn geschrieben, weil was interessiert der mich? Also ich habe bisher nicht so viel da irgendwie mitbekommen von dem, was ich mal so sagen, aber so ein, zwei Stücke, die ich auch mal so jetzt vorher schon mal von ihm immer mal gesehen habe oder so, machte mich auf mich immer so ein bisschen den Eindruck, als wenn sie ja nur das einzige Magazin sind, was es dann irgendwie so großartig gibt und dann vielleicht hebt man dann so ein bisschen ab. Ja, schade, dass das andere da nicht mehr gibt, aber das hat auch am Ende noch nichts mehr getaucht. Ja, das schon mal überlegt, ob man nicht mal so eine Zeitung verlegt. So aufwendig kann das doch gar nicht sein. Also nicht mit richtig rausgeben, sondern einfach nur so ein paar Berichte und fertig. Viel mehr macht er ja auch nicht. Ja, aber dann, guck mal, und dann hättest du ja sogar die Möglichkeit, dienstlich zu reisen. Ich lese das gerade hier im Chat völlig. Ich bin ja, die Tussi der grasenden Reporter ist jetzt Werkstudentin beim Magazin? Ernsthaft? Was studiert die da? Oder betreibt der nebenbei auch eine Hanfplantage oder was? Also das finde ich ja. Aha, also es scheint ja irgendwie leider wahr. Das ist ja schräg. Das finde ich ja auch. Ach, und zufällig wurde ihr Blog vorgestellt. Alter, was ist das denn für. Boah, sowas finde ich dann aber schon peinlich, wenn. Oh, was für ein Gemurksel, ey. Sie fängt da als Werkstudentin an, dafür wird ihr Blog dann da beworben, dafür schreibt sie dann Berichte von ihren Reisen. Ja, gut, ich meine, dass sie fürs Magazin ja von ihren Reisen berichten, das machen sie ja schon seit letzten Jahren. Ja, ne? Linke Hand, rechte Hand, linke Tasche, ja. Rechte Tasche. Ja. Also ja. Lass mal, ich bin aber ganz froh, dass ich mit diesem Magazin nichts am Hut habe, ey. Also ich habe es tatsächlich auch nur ein, zwei Mal in der Hand gehabt und gelesen und da durchgeblättert mal. Ja. Aber es war jetzt auch nichts. Nee. Das ist natürlich auch, also in der Größe ist es natürlich auch ein bisschen schwierig dann irgendwann. Also wenn du dann irgendwie 60 Seiten immer füllen willst jedes Mal, kannst du natürlich 40 Seiten Werbung reinmachen. Aber ob man das jetzt will, weiß ich nicht. Also das habe ich hier beim Wochenblatt immer. Ne? Also ich kann da überhaupt nicht mehr sagen, was da drin steht. Ich lese das seit Jahren nicht. Also das wäre jetzt unfair, was zu sagen, weil ich wirklich ewig nicht reingeguckt habe. Also überzeugt hat es mich nicht, weil sowas kaufe ich sonst auch durchaus mal. Zumindest ein paar Ausgaben, das habe ich nie gemacht, also von daher. Ja, aber da waren so Tests drin, die habe ich mir angeguckt, wo ich dachte, Alter, da finde ich im Internet 10-mal bessere Tests. Also ich muss mal sagen, Respekt, dass du mit so einem Nischenhobby es überhaupt schaffst, irgendwie ein Magazin rauszubringen, ja, was sich anscheinend irgendwie hält. Also ja, das stimmt. Weil, wenn man so auf die Zahlen guckt, die es beim Geocachen so gibt, da kommen wir nachher nochmal zu, muss ich sagen, ja, das war ja Hut ab, ne, dass das überhaupt so viel lese oder sich das lohnt, das in der Qualität halt rauszubringen. Ne? Aber naja, jetzt vielleicht hat er jetzt mit der Werkstudentin auf einen Zusatzjob im Hanfbereich umgestellt, das weiß ich natürlich nicht. Da gibt es ja so, jede Zeitung ist ein Blatt Hanf mit drin, der so hochkant reingesteckt. Das ist wie mit diesen, es gibt halt immer diese Sammelmagazine, ne, wo dann das erste kostet nur 3,50 Euro. Ja, genau. Da ist dann die erste Hanfpflanze drin und wenn du das nächste kaufen willst, das kostet 15 Euro. Genau. Naja, sollen sie mal machen. Ich finde das alles sehr, Geschmäckle, sehr, ne? Sehr, sehr schräg und das ist mir alles. Die sind da so geil drauf, irgendwie bekannt zu werden und das Geocaching-Magazin fand ich schon immer seltsam. Aber vielleicht ist das große Ziel dann jetzt dieser Zusammenarbeit, ja, dass sie tatsächlich nicht nur aus 50% Hanf die Zeitung herstellen, sondern demnächst aus 100% und das geht nicht mehr ins Altpapier, sondern wird gleich weggezogen. Wollte ich gerade sagen, das wird gar nicht bedruckt, das kannst du direkt anstecken. Was ich mich wundert, ist manchmal, dass nicht so ein paar von den großen Blogs, wundert mich wirklich. Das sind ja, wir haben ja so ein paar Blogs, die immer viel schreiben. Aber das ist natürlich auch immer so ein Konkurrenzdenken, den schätze ich mal. Wenn sich davon 3-4 mal zusammentun würden, ne, und sagen, pass mal auf, wir nehmen uns ein Layout-Programm, das kriegst du ja auch schon umsonst heutzutage, und dann schreiben wir jeder Berichte dafür pro Monat oder zwei. Wir lassen Tests und so einen Quark weg, obwohl Quatsch, wenn ich mir angucke, muss ich den Saarfuchs mit reinnehmen in die Geschichte. Der schreibt doch gute Tests oder Gründel, fertig. Ja, die schreiben einen Test dazu und dann gibt's eine Zeitung ohne Werbung. Die hat halt nur 10 Seiten, hat aber dafür nur schöne Artikel. Warum soll das nicht funktionieren? Hat am Anfang dieses Go-Caching funktioniert. Das kannst du ja sogar nur als Online-Medium machen. Ne? Ja, klar, nur als Online. Sonst wird sich das ja nicht rechnen. Aber als Online-Magazin, du hast ja fast keine Kosten. Du hast nur einen gewissen Aufwand. Und ich sage, dieser Go-Cacher oder was, der hatte ja mal ein Magazin. Ja, das war auch ganz ehrlich, ich fand das gar nicht mal schlecht. Die fand ich am Anfang wesentlich besser als das Geocaching-Magazin. Am Ende war es nur noch Werbung. Aber die ersten Ausgaben von denen fand ich richtig gut. Und Graf Zahl wäre dabei, ne? Ja, siehst du. Muss man nur noch einen finden, der das in die Hand nimmt. Guck mal, da hast du schon mal einen, der sich immer grundsätzlich um Statistiken kümmert und so, ne? Eben. Na? Guck mal, H. Michel sagt auch, im Stil der alten Datenschleuder, ja, genau. Ja, vielleicht hauen wir das mal einfach mal so als Idee, als Blog-Eintrag raus bei uns. Mal sehen, welche anderen Blogs sich da so melden. Ne? Garten- und Landschaftsbaustudent. Ne, ich würde das alles machen, weil ich weiß gar nicht, wie die Zeit dann noch hernehmen soll. Also ich habe genug Beschäftigung, aber die Ideen kann man ja mal so ins Volk werfen. Vielleicht kommt ja mal einer auf die Idee, sowas zu machen. Ja. Na gut. Dann, guck mal, es gibt ja auch, es gibt, jetzt ist ja sozusagen, obwohl verdient der Geld damit, das weiß ich gar nicht. Es gibt den ersten offiziellen Geocache-Beauftragten einer Gemeinde. Der Gemeinde Donnersbergkreis. Gut, hört sich jetzt nicht an wie die größte Gemeinde Deutschlands, aber immerhin. Aber den Namen hatte ich vorher schon mal gehört. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Auch Donnerbalken vielleicht. Steht da irgendwo eigentlich, wie groß das ist? Gab es da nicht irgendwie mal so einen Trail bei Donnersberg oder so? Kann das sein? Sagt mir gar nichts, ne? Aber ich kann mir Namen auch nicht so richtig merken. Ich gucke gerade mal, steht da irgendwo, wieso stehen da so komische, wenn ich versuche, mir da was rauszuschneiden, also OneNote, der Webclipper, der funktioniert auch nur noch so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Oder ist das wieder so eine gesperrte Seite? Nee, das ist eine gesperrte Seite. Das war nachher so ein bisschen Datenmüll. Ich habe gedacht, was hast du denn daraus? Genau, ich habe schon versucht, das irgendwie zusammenzusetzen, die Buchstaben. Ja, das sind die ersten paar, knapp 500 Einwohner. Genau, 500 Einwohner und dann wird's wohl kostenlos. Ging wohl darum, die hätten da irgendwie einen offenen Bücherschrank an der Bushaltestelle, der sollte umgestellt werden. Und derjenige, der jetzt hier der Beauftragte für Geocaches in der Gemeinde ist, hat sich gedacht, oh Mensch, da müssen wir uns den Cache wohl mal anschauen, der da liegt. Ja, und dann ist er wohl in dieses Amt gerutscht, würde ich sagen. Und dann gibt's da ein Bild, da hat er seine Tochter, wer immer das ist, ich hoffe, es ist seine Tochter und nicht irgendein fremdes Kind, ein Paddling in der Hand und er so eine komische Dose, wo der Paddling nicht reinpasst. Und da steht sie. Nee, das ist keine Dose. Diese Dose ist ein Smartphone. Ach so. Das sieht ja sehr gepflegt aus. Ja, ich dachte, das ist so eine Aufschiebedose. Das habe ich aber zuerst auch gedacht gestern. Nee, das ist ein Smartphone. Die App ist geöffnet. Das sind irgendwie rechts die Icons, um die Karte umzuschalten. Ja, ja, sehr, also wer das vielleicht deutschlandweit verbreiten möchte, bewerbt euch bei eurer Gemeinde als Geocaching-Beauftragter. Vielleicht kriegt ihr sogar einen Dienstwagen, einen Quad oder so. Ne? Oh, ich lese übrigens gerade im Telegram-Kanal, siehst du, der lohnt sich auf jeden Fall, neu im Geocaching-Magazin-Team. Nadine Kramer ist unsere Werkstudentin, 24 Jahre alt und lebt im schönen Hamburg. Doch allzu oft trifft man sie dort nicht an, denn mit ihrem Freund und Mikrocamper ist sie fast jedes Wochenende irgendwo in Deutschland unterwegs. Ja, ich schätze mal eher in Holland. Sie macht sich auf die Suche nach schönen Landschaften, tollen Stellplätzen und natürlich spannenden Geocaches. Teilt ihre Erfahrungen unter Frieda Reis, dann seid ihr das Gefühl von Freiheit. Bla bla bla bla bla bla. Tatsächlich. Arbeitet sie jetzt im Team. Eieieiei. Kriegt sie da Geld noch für? Das ist mal die Frage. Macht sie so ein duales Studium mit Bezahlung oder? Das ist ein OC-Pferd. Wollte man dazu sagen, auf dem Ausschnitt, den wir gesehen haben vom Geocaching-Magazin, da sitzt die liebe Werkstudentin nämlich auf einem Pferd, ja. Auf einem Holzpferd. Ist auch relativ tot, sieht's aus, das stimmt schon. Ja, aber es ist noch nicht umgekippt, also man weiß es nicht. Man weiß auch ja. Nicht, wer jetzt das OC-Pferd ist, und, oder egal. Also man sieht, man lernt hier auch live beim Podcast. Das Geocaching-Magazin hat also neue Mitarbeiter, die grasenden Reporter. Ja. Immer wenn man denkt, das Niveau ist erreicht, dann geht's nochmal ein Runde. Es gibt immer so Leute, die kennen in dieser Sendung immer wieder. Ja, ja, das stimmt. Kommen wir ja, schon zu dem? Nee, wir kommen jetzt erst zur Memory Line. Genau, zur Memory Line. Da gab's ja neulich einen Blog-Eintrag von Geocaching, vom Headquarter. Und da war ich tatsächlich ein bisschen verblüfft, weil im Vorfeld haben ja viele gesagt, die Memory Lane war viel zu leicht, also dauerte viel zu lange und die Hürden waren viel zu klein. Aber es haben nur 207.000 Geocacher alle Souvenirs bekommen. Ja, da, also das ich. Fand ich nicht. Weiß ich ja, nicht. Die hast du schon fast aus Versehen gekriegt, ohne dass du darauf geachtet hast. Also deswegen war ich auch mehr als baff. Also steht hier drin. 650.000 haben aber das erste Souvenir noch gekriegt. Genau. Gut, jetzt haben einiges am ersten Tag, bla bla. Über 207.000 spielten weiter, um das letzte Souvenir zu erhalten. Und 218.000 Cachern wurde eine Umfrage dazu nachgeschickt. Genau, die habe ich auch gekriegt, die Umfrage. Ja, aber 207.000 haben gerade mal alle geschafft, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja, und ich hätte jetzt mal fast gesagt, also 207.000, die hast du ja mal, also locker, ich weiß gar nicht, wie viele Geocacher gibt es denn in Deutschland aktive? Ja, also ich weiß es nicht, aber ich bin auch erstaunt. Also, naja, aber mein Gott, also das muss ja so gewesen sein. Also offensichtlich sind das doch viel weniger, die wirklich so richtig aktiv sind, als man glaubt. Ja, das war ja auch neulich diese Geschichte in der letzten Sendung mit den, wie viel Neucacher es gab und wie viel Cacher in 2020 das erste Mal einen Cache gelockt haben und so. Da hast du ja auch gesehen, dass es irgendwie, und wie viele Funde die dann im Schnitt haben, dass es tatsächlich doch sehr viele gibt, die überhaupt nicht mehr so richtig cachen. Aber das war eher, die Zahlen fand ich schon sehr verblüffend. Also. Ja, das muss ich auch sagen. Weil ich hätte jetzt mal so aus dem Gefühl gesagt, 207.000 aktive Geocacher, die wirklich, dieses popelige Souvenir schaffen, die hast du allein schon, ich sag mal, in Mitteleuropa, ne? Alter, ich bin gerade eben etwas sprachlos. Wenn du mal den Chat so verfolgst, ne? Ey, da kam gerade ein Link, wo man das Geocaching-Magazin runterladen kann. Ah. Ist das ein Witz? Das ist tatsächlich das Geocaching-Magazin hinter. Das stimmt. Und das ist auch die aktuelle Ausgabe. Ja, aber aha. Was, und seine Abonnenten bezahlen dafür, was ich da jetzt so downloaden kann? Das nee, vollständig, leider. Nicht Ausschnitte, vollständig. Mit 23 Seiten. Ich weiß nicht, ob das vollständig ist. Nee. Das hört auf Seite 23 auf. Okay. Ja, ich glaube, das ist nicht vollständig. Sagen wir mal das Geocaching-Magazin. So, was gibt's denn da zum Beispiel? Trip Geocaching Triathlon in Rot. Technik, das Garmin Montana 700 im Test. Ja, könnt ihr sonst bei Sarfuchs schon nachlesen und beim Gründel, aber schon Wochen vorher. Dann kommen Stories, Webseiten und Blogs. Ja, da sind wir wahrscheinlich nicht gelistet. Lost Places, Backe, Backe, Kuchen. Ja, muss ich gleich mal gucken, ob wir da gelistet sind. Ich weiß es gar nicht. So weit geht's, glaube ich, nicht, ne? Es beginnt bei Seite 28. Achso, wo war? Oh, nein. Die Geocache ist von Bremen. Ja, können wir nicht. Kann ich mir auch vorstellen, wer da hingereist ist. Können wir nicht gucken, du. Naja, ist auch nicht so wichtig, ob ich da nur gelistet bin oder in China-Feldensack Reisum, ehrlich gesagt. Ja, kann man also nur ein paar lesen. Nee, warte, das sind doch die Blogs und Webseiten, da ist doch eine Vorschau, sieht man da irgendeine, kann man nicht erkennen. Nee, da gibt's nichts. Ja, das lösche ich auch gleich mal wieder vom Rechner, weil das will ich auch gar nicht haben, ehrlich gesagt. So, jetzt mal wieder zurück hier. Jetzt kommen wir, wir wirren schon wieder. Also, gerade mal kurz nach 9. Ja, genau. Also wollten wir nur mal sagen, Memory Lane 207.000 haben das nur geschafft. Ich find's, also das hat mich auch sehr irritiert. Also da hätte ich viel mehr erwartet. Ja, weil die halt nicht schwer waren, ne? Also ja. Ich hatte die nach 3 Tagen durch oder so. Ja, und zwar ohne drauf zu achten. Ja, ohne drauf zu achten und ich cache jetzt. Ich meine, ich habe letztes Jahr irgendwie 500 Caches gefunden. Das ist jetzt nicht wenig, aber es ist auch nicht so viel. Also es gibt ja Leute, die machen das in einem Quartal, ne? Oh, ich lese gerade, in der nächsten Ausgabe gibt es übrigens alle Podcasts. Wenn einer dieses Magazin tatsächlich hat, dann sagt mal Bescheid, ob wir genannt wurden oder nicht. Ich vermute eher nicht. Die mögen uns bestimmt nicht sonderlich. Wir werden auch nirgendwo anders. Auch andere Podcasts nennen uns einfach nur die Mitbewerber. Ja, ab und zu werden unsere Blogbeiträge kommentiert. Ja, aber auch ungern, glaube ich. Ja, manche, also. Ja, kommt auf den Podcast halt an. Aber ich glaube, im Allgemeinen sind wir denen zu direkt. Ne? So könnte man das formulieren. Irgendwer hat uns ja einen Link geschickt, den können wir mal vorziehen. Der heißt Graph, also Graph. Rephonic, rephonic.com/DSM-2-12-Stereo. So, das ist so eine Seite, die wohl den was? Aber Interview mit Palk ist im Magazin. Oh Gott, der kennt auch keine Peinlichkeiten. Manchmal wird aber auch Debody genannt. Wo? Ist ja geil. Debody, sagen die immer. Auf jeden Fall komme ich hier auf so eine Rephonic-Seite und die bereiten auf, was in Apples iTunes los ist. Ne? Und dann nehmen sie zum Beispiel, je nachdem, welchen Podcast du dir aussuchst, wir haben ja jetzt halt hinten DSM-Bla-Stereo und so hintergepackt, dann siehst du, wer uns hört, hört direkt auch den Geo-Spräche-Podcast, was schon schlimm genug ist. Ich weiß auch nicht, wie ich das kappen kann, dieses Style. Nee, das wird daran liegen, weil wir ja unheimlich viel über die geredet haben. Das habe ich auch schon vermutet. Und den Podcast, wie die Verschlüsselung kommt, das ist mir selber schleierhaft. Also die beiden sind direkt an uns angekloppelt und von da aus sieht man dann auch alle anderen. Ist so in der 3D-Grafik gemacht, sieht echt cool aus, das muss ich sagen. Ist zwar sehr nichtssagend eigentlich, aber es sieht immer cool aus. Achso, und auf der anderen Seite ist auch noch, wie auch immer das zustande kommt, der Coronavirus-Update vom NDR. Achso, da haben wir auch oft drauf verwiesen, ja. Ja, ja. Und ja, dann haben offensichtlich auch den viele über uns abonniert. Also. Ich glaube, der war es nicht Obi-Wan oder Palk, der uns darauf hingewiesen hatte? Und ja. Dass unsere Vernetzungen wesentlich kleiner waren als seine? Wo ich aber dann sagen möchte, ja, die hatten wesentlich größere Vernetzung. Da, also das war ein richtiger Virus, so mit ganz vielen. Abzeichen. Oh ja, sehe ich gerade, wenn man auf. Oh, da muss ich aber zu sagen, wer uns hört, ist halt gut informiert. Wer euch hört, muss viele andere Sachen auch noch hören. Wer alles hört, hört nichts richtig. ich habe mir so gedacht, also ja, deswegen, siehst du, wollt ihr uns wohl damit ärgern, wa? Ja, genau. Ja, das zieht aber nicht, Jungs. Da müsst ihr früher aufstehen. Ja, und vor allen Dingen, bevor euch die Sonne aufgeht. Also es wird auch in dem Moment ein Eigentor, wo man auf More Info klickt und man sieht das Ranking. Das deutschlandweite. Da sind wir, das fand ich allerdings auch sehr erstaunlich, da sind wir nämlich weit vorne. Da siehst du von den anderen Podcasts, die haben da ein ganz wesentlich weiter hinten stehendes Ranking. Was immer das auch jetzt wert ist, ehrlich gesagt. Weil das ist der, Knopf für die Weltherrschaft. Ne? Ja, genau. Grafische Darstellung der Weltherrschaft. Es ist nur iTunes und ja, also was immer das zu bedeuten hat, ich weiß es nicht. Ja, das stimmt. Wer uns hört, der braucht nicht viel anderes. Der hat alles. Ja, so kann man das auch sehen. Das habe ich gar nicht, siehst du, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das war mir so gleich eingefallen, wo ich dachte, ja, bei uns ist man... Ja, gesundes Selbstbewusstsein ist auch, das muss auch sein. Das haben wir uns auch verdient. Genau. Naja, es gibt da eine Verbindung zu Unterpfarrerstöchtern, aber nicht von uns aus. Doch, das hatte ich tatsächlich auch gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Unter Pfarrerstöchtern? Doch, doch. Ich glaube zuerst, ich musste erst mal ein bisschen ranzoomen, um zu gucken, ob das nicht irgendwie ein Porno-Podcast ist oder so. Wieso, was ist? Ja, hätte ich jetzt vermutet, ehrlich gesagt. Was ich, ist? Ich habe, weiß, keine Ahnung. Ach so. Ich weiß es nicht. Ich hab mich nicht getraut, irgendwie weiter zu googeln. Also Heike ist Beamtin und ihre Mutter ist Landwirtin. Was ist deine Frau irgendwie? Hat die was mit Fahrrad zu tun? Nee, eher was mit Büchern, ne? Das ist ja mal schräg. Unter Pfarrerstöchtern Podcast. Pfarrerstöchter, was ist denn das? Unter Pfarrerstöchtern, ja. Das möchte ich, glaube ich, gar nicht wissen. Die Schwestern, Chefredakteurin der Zeit, sprechen über die Bibel. Oha. Also das mit uns in Verbindung. Alter, dann hören die erst uns und danach hören sie einen Bibel-Podcast. Wie passt das denn zusammen? Nee, ach so, zum Reinwaschen vielleicht sozusagen. Oder vielleicht zum Runterkommen wieder. Ja. Genau, zum Reinwaschen, zum Selbstgeist. Also vom Titel unter Pfarrerstöchtern hört sich eher nach zum Runterholen. Naja, wollen wir nicht so ins Detail gehen, machen wir lieber weiter jetzt hier. Was haben wir da als nächstes? Ja, ab und zu hier Praktikum. Werkspraktikanten, ne? Genau. Gibt's auch beim Cashen. Klippo Boberg. Genau. Den hat uns auch einer durchgesteckt. GC 93191. Schofield 12 hieß der gute Mann. Da frage ich mich auch, was die Leute reitet, so eine Scheiße zu machen. Also am 24.11. gelegt. Oh, das geht aber noch. Und am 4.1. zugemacht. Noch fast 2 Monate. Ja, aber am 26. schon diserwählt. Ne? Da hat er schon ja, genau, 26.11., also noch nicht mal einen Monat. Der Cash war lediglich für mein Projekt im Praktikum im Jugendzentrum. Ja, das da ist so. Dann sagen, schön, dass ihr den Reviewern ordentlich Zeit beansprucht habt für die Kacke, die auch ja, hier anwesend sind gerade. Ja, da hätte der Pate gut getan. Genau, oder ihr hättet das einfach bei OC gelistet. Ja, das geht natürlich. Nee, aber das hat Rainer Willkür freigeschaltet. Und dann denke ich halt, ich meine, das kannst du ja machen, aber dann musst du doch kein offizielles Listing anlegen. Dann kannst du doch quasi ein Listing anlegen und das ausdrucken und dann. Den Jungs im Jugendzentrum geben. Genau, genau. Hört sich auch so. Also, das ist mir auch nicht ganz klar. Aber ich sehe gerade übrigens im nächsten Heft des Geocaching-Magazin, Teil 2, welche Blogs, Podcasts, Facebook, Instagram und Internetseiten lohnt es sich zu folgen? Wir klären auf. Ich denke mal, dass schon die Praktikantin dafür sorgt, dass wir da drin nicht auftauchen. Die hat uns ja sehr lieb gewonnen, kann ich mir jetzt sinnen, an die Mail, die ich da bekommen habe. Ja. Meinst du die Kommentare mit den verschiedenen Pseudonymen? Ja, genau. Die Schizophrene. Auf die Mails und ihr Instagram-Auftritt. Ja. Das ist alles gelogen. Ich höre mir den nachher noch an. Ich habe noch gar nicht reingehört, aber das ist alles gelogen. Wo ich auch so dachte, Mel, merkst du nicht, dass du dich gerade lächerlich machst? Ach, ja. Ach, ich finde das auch immer eine gewisse Ehre, wenn wir irgendwo nicht genannt werden. Dann sehe ich ja, ach, dann sind wir nicht so auf dem verkehrten Weg. Genau. Dieses Einschleimen, das ist mir immer, weiß ich auch nicht. Ja, dafür gibt es genug Blogs. Ne? Und Podcasts. Ja. Anders kann man es eigentlich gar nicht sagen, als einfach, ja. Immer weiter. Genau, dann haben wir, das ist schon mal gut, also wenn du ein Praktikumsprojekt legst, ist das ja schon mal ganz gut. Doof ist halt nur, wenn du einen Cache legst und ihn nicht wiederfindest. Ja, das stimmt. Und zwar ist das GC8V2EP, GC8V2EP, ein Nano in der Natur. Und da ist der Name ja schon quasi Programm, um nicht zu sagen, scheiße, Nano-Natur ist halt immer Kacke. Ne? Ja, sehe ich auch so. Wobei ich sagen muss, also der hatte jetzt gut 44 Logs, dann hat er ihn archiviert, weil er ihn mit dem Archivlog aufgrund von nicht sorgsames Zurücklegen des Nanos musste ich ihn jetzt archivieren. Kann nicht sein, dass ich den nicht finde. Die Großen sollten bitte mitgucken, von die Kleinen den Cache auch wieder richtig platziert bekommen. Ja. Ach Gott, der liegt auch hier in Hamburg. Ja, und ich sag mal, das Listing an sich war auch schon schwierig zu lesen. So Satzzeichen ist so ein bisschen. Also ich hatte das gar nicht weiter, das fällt mir jetzt gerade auf, weil ich dachte, wo ist der eigentlich? Guck mal rein. Und jetzt sehe ich gerade, ach Mensch, der liegt sogar in Hamburg. Habe ich den auch noch gefunden? Nee. Nee, gefunden hast du den, glaube ich, nicht. Nee, habe ich nicht. Gucke ich gerade nach. Aber das Listing ist auch nicht so gut. Hallo, ja, ihr Cash. Diese klemmenden Shift-Lock-Tasten. Er schreibt dann nur klein und dann nur noch groß. Erst kommt alles in klein. Hallo, ihr Cacher. Hier mein erster Geocache für euch an diesem schönen Fleckchen. Gesucht wird von euch, wie es der Name verrät, ein kleiner Nano-Cache. Cache hat er dann aber groß geschrieben. Bitte passt auf, wo ihr parkt und geht, die Eingeborenen fahren doch recht zügig. Ach so, passt auf, wo ihr parkt und geht. Die Eingeborenen fahren doch recht zügig, zusammengeschrieben, hier auf dem Deich. Auf dem Deich? Die Straße muss nicht verlassen werden. Es muss nicht den Deich runtergegangen werden. Lasst die Natur, wie sie ist. Schönes Suchen. Schönes Suchen. Ja. Ist cool. Ich gewesen stets bemüht. Also, ja, ja, gut. Ganz viel, das ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Verlust ist, dass er ihn selbst archiviert hat. Ja, das habe ich auch schon gerade so gedacht. Ja, wenn man seinen eigenen Cash nicht wiederfindet, ist auch schon scheiße. Wäre ich auch deprimiert, glaube ich. Ja, ich meine, stimmt schon, da ist wohl mal ein Pate fällig. Ja, das vielleicht ein cashender Deutschlehrer. Also das ist auch noch so ein Punkt. Ja, Stellinger habe ich schon gelesen vorhin. Den Cash muss ich auch mal erwähnen, den hat er vorhin schon mal gezeigt. GC95W3T. GC95W3T. Habe ich vorhin gelesen, habe ich reingeguckt, habe ich schon auf Ignore gesetzt. Der heißt irgendwie schon, hier werdet ihr bespannert oder so ähnlich. Also wirklich. Ah, super. Genau, ich will euch suchen sehen, heißt er. Ach, da, ja. Da weiß man doch schon, was man geboten kriegt. Nach 12 Jahren Göttingen muss ich irgendwie zurück in den Norden. Hamburg sollte es sein. Siehst du, das ist schon das, wo wir gut drauf hätten verzichten können. Bin ich glücklich, hier zu leben, bla bla bla. Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich schon einen Multi adoptiert. Toller Typ. Und jetzt muss er selbst einen verstecken. Ich wollte schon immer mal vom Küchenfenster aus Kescher beobachten. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Ah. Bitte gebt Acht auf Muggel. Ja. Ne, yes, ignored. Zack. Das, und das ist auch sowas, das kannst du auch am besten gleich über den Namen schon. Ja. Ich will euch sehen ja. Oder. Ja. Ja. Ne? Ja. Das fehlt mir. Das ist das Einzige, da habe ich Groundspeak tatsächlich schon mal gefragt. Da kam keine vernünftige Antwort. Warum es immer noch kein Owner-Ignore gibt. Das würde ich mir wirklich wünschen. So bei manchen, das ist aus verschiedensten Gründen. Und guck mal, so selbst wenn ich ihn mag hier, unser Hamburger Original, ich schieb sowieso alles, was von ihm kommt, auf Ignore. Zack, ja. Ja, theoretisch, ohne Ignore wäre gut. Ja, ja. Dass du Ignore quasi auch in der Liste auswählen kannst. Ne? Dass du gleich sagen kannst, hier komm, zack, überall ja. Haken ran. Ne? Ja, dass du genau. Direkt beim Haken sagen, ja. alle Caches weg. Genau. Ne? Ja, das würde mir wirklich gut gefallen. Aber gut, auch was wir wohl so schnell nicht kriegen werden. Bis dahin müssen wir einfach die Nanos immer wieder in die Tonne schmeißen, bis der Owner sie nicht findet. Ne? Das finde ich immer noch zu geil. Ach, dann haben wir so Caches Bunter Bahnhof, GC131HM, also GC131HM, das kam, glaube ich, von Harald Stellinger, genau. Ich fasse das immer nicht so. Am 16.05. kam der erste Didn't Find It und dann am 5.06. der nächste, am 13.06., am 22.09., am 22. Ja, vielleicht ist der ja mal weg, also ernsthaft, da muss dann am 11., am 17.11., also irgendwie 3 Monate später, muss dann Stellinger mal überhaupt mal ein Need Maintenance loggen. Ja, das ist aber ein halbes Jahr nach dem ersten DNF, ne? Ein halbes Jahr, ne? Das ist doch, also ganz ehrlich, haben die alle keinen Arsch in der Hose oder was? Und dann ging es auch ganz schnell, der Hellscore hat gezogen, ne? Am 4.12. dann, der, ne? Wurde sozusagen unwillkürlich, genau. Wurde der dann auch rausgeschmissen. Aber es geht noch besser. Bei der Holzkoppel, das ist GC20664. Oh. Moment, wieso? Da habe ich doch 9 NAs gehabt. Sind die da alle raus oder was? NMs sind da drin, ne? Ja, aber da hatte ich doch mehr. Neun Need Maintenance da drin. Ja. Nicht ein NA, nur immer Need Maintenance und immer Non-Founded, aber. Die Dose sollte mal trockengelegt werden. Kann man schon nicht mehr drauf schreiben, bla bla, ist alles egal. Und ein Need Maintenance nach dem anderen. Keiner kommt mal auf die Idee, dann NA zu. Zwischendurch auch eine Write Note, Logbuch ist nass. Ja. Das ist auch, verstehe ich nicht, ehrlich. Also da, dass ich nicht gleich beim ersten Mal einschreibe und mir das gut überlege, kann ja alles verstehen, will man sich auch nicht gleich Ärger machen und so. Aber irgendwann, also. Aber da ist es dann natürlich mal drauf gucken, der war ja lange nicht aktiv, der Owner. Oh, jetzt geht's hier, ist aber auch heute auch wieder schnell hier. Aber gut, seit 2009 Geocacher, ne? Also durchaus einer, der jetzt nicht dann damals in dieser 2012er Aktion, wo alle auf einmal cachen wollten, kam, ne? Ach, übrigens nochmal, weil gerade im Chat kommt, das geht doch mit GSAK, dieses Owner-Ignore. Ja, das geht, ich benutze das tatsächlich da, aber da muss man sich das halt selber programmieren und das muss man in GSAK machen und nicht jeder benutzt GSAK. Ich zum Beispiel auch schon langsam nicht mehr immer, weil es mir einfach die Mühe gar nicht mehr so richtig wert ist, weil ich das jetzt auch so zusammenkriege auf dem Android. Also ja, geht, aber nicht einfach. Ja, aber wir wollen ab und zu auch was Positives vermelden. Genau, und wenn halt viel Müll in der Gegend rumliegt, ne, dann wird manchmal auch Müll eingesammelt. Ne? Erstaunlich, oder? Genau, GC2QFX9. GC2QFX9, Krümel. Grüße an Holger an dieser Stelle. Übrigens absolut. Und der Cache ist von KSK Magic. Und wer hier aus der Gegend kommt, der weiß auch, da brauchst du nicht drauf warten, dass der sich um irgendwas kümmert. Also, die Dose wurde nämlich am 17.10. archiviert und dann kam am 15.11. jemand und sagte, Geocaching ist ein schönes Hobby. Aber wenn die Dose nach der Archivierung in der Landschaft bleibt, finde ich das gar nicht mehr schön und das ist ein schlechter Ruf fürs Geocaching. Daher habe ich die Dose heute eingesammelt, weil sie immer noch im Versteck lag. Ende. Das hat Baumau gemacht. Wundert mich schon fast, dass nicht schon der erste rumpöbelt, dass das ja aber gar nicht seiner ist und so. Das ist ja ohne Sache, ne? Ja, und bei KSK Magic kann sich darauf verlassen, dass dann passiert da gar nichts. Und da müssen wir mal darauf hinweisen, auch diesen Cache hat zur Archivierung getrieben der Kollege Stellinger. Ja, man merkt, ne? Dass er ein kleiner Terrorist langsam, ne? Naja, ich finde es gut, konsequent, ja, wo Kacke ist. Irgendeiner Kacke muss, ich mache das auch meistens, weil irgendwann reicht es mir dann, wenn ich schon sehe, 5 NAs und so, dann was soll denn das? Also, ich mache das mittlerweile auch. Ich habe neulich auch irgendeinen Cache gehabt, dann hatten schon die Vorlogger geschrieben, dass das irgendwie kaputt war. Ich habe ihn dann gefunden, also das Band war abgerissen, er steckte im Pfosten ganz unten drin, im Beton quasi. Ja, der war auch schon seit 2 Jahren nicht mehr aktiv, weg damit. Da kommt auch nichts mehr. Das ist doch alles. Nee, krank. Kannst du sicher sein. Ja. Dann haben wir unser Eiercache. Immer wieder schön. Als Abschluss sozusagen von dem, wir hatten das ja beim letzten Mal ausführlich. Der Cache Eier muss man haben. GC8JV2M. GC8JV2M haben wir ja beim letzten Mal besprochen. Wurde dicht gemacht. Hast nicht gesehen. Und es gab halt eine abschließende Write Note. Die wollen wir euch natürlich nicht ersparen. Da hat nämlich der Owner geschrieben, das ist ja spannend. Da liegt ein Cache knapp ein Jahr und über 200 Loks lang auf einem öffentlich zugänglichen Grundstück, dessen Eigentümer die Ortsgemeinde ist und es ist Frieden. Auf einmal zieht jemand in ein benachbartes Schrottauto ein und es gibt Trouble. Mails von Fake-Accounts, sogar eine auf Afrikaans, NA-Loks, Nötigungen, da war schon einiges dabei, aber hey, it's just a game. Nun haben sich sogar die Jungs aus Übersee eingeschaltet. Leider wurde somit der Guideline-konforme der beiden Caches archiviert. Was soll's? Geocaching ist ein Spiel und Spiele um des Spielens willen und nicht um zu gewinnen. Danke und viele liebe Grüße an die Watchlist von Rand Redi. Ja, der ist damit dann endgültig Geschichte. Als kleiner Nachtrag. Ja, braucht man eigentlich nicht. So, kann auch nicht viel zu sagen. Aber. Ich wollte sagen, aber es ist ja nicht so, dass wir nicht müde werden, uns mit unserem Lieblingsstiftungsgründer zu beschäftigen. Ja. Denn auch der Kollege Staubfinger hat natürlich nicht lange auf sich warten. Genau. In Eier muss man haben. Da gibt es das Log aber nicht mehr, glaube ich. Genau, ne? Das wurde gelöscht. Wir haben es aber noch. Ja. Das Internet vergisst nichts. Lesen wir das jetzt in ganzer Länge vor. Ich mach das mal. Ja. Weil da relativ viel Content drin ist. Ja, okay. Genau. Er hat eine Write Note geschrieben und zwar, können wir kurz archiviert wurde, am 12., am 13. hat er sich gleich geäußert. Da wir mehr oder weniger subtil als Schuldige dafür gehandelt wurden, möchten wir an dieser Stelle auch etwas zu der übrigens auch für uns völlig unerwarteten und überraschenden Archivierung dieses Tradis schreiben. Zunächst möchten wir uns aufrichtig dafür entschuldigen, dass Besucher unseres Caches teilweise unschöne Logs geschrieben haben. Das war nicht in unserem Sinne und nicht gewollt. Ich hatte darauf schon vor ein paar Wochen reagiert und einen Hinweis in unserem Cache hinterlassen, mit der Bitte, keinerlei negative Logs zum Eiercache zu schreiben. Seitdem ist auch unseres Wissens nichts derartiges mehr gepostet oder gemeldet worden. Den Owner hatte ich darüber informiert. Schade, dass es in dieser Not vergessen wurde zu erwähnen. Na gut, Eigenlob kann man dann natürlich selbst nochmal erwähnen, ne? Ja, auf jeden Fall. Warum der Eiercache nun aus dem Nichts archiviert wurde, wissen wir nicht. Es ist uns auch gar nicht einmal besonders recht, da wir mit unserer Absprache mit dem Headquarter aus den USA gefundenen Lösungen gut klarkamen und daher bisher gar nicht mehr vorhatten, zur alten Location umzuziehen. Aber mehr noch, weil natürlich der ganze berechtigte Ärger auf mich zurückfällt, ohne dass ich in irgendeiner Weise direkt oder indirekt mit dieser Archivierung zu tun hatte. Andererseits, Braunspeak archiviert nicht grundlos einen Cache. Und da ich die genaue Begründung nicht kenne, unterlasse ich hier jede Spekulation. Sollte die Archivierung des Eiercaches jedoch Bestand haben, nutze ich selbstverständlich die Gelegenheit, wieder einen offiziellen Cache auf dem von mir gemieteten Grundstück zu veröffentlichen. Wenn nicht, auch gut. Denn wie gesagt, Dexter Reloaded hat und hätte auch problemlos in Koexistenz neben dem Eiertradi funktioniert. Nebenbei bemerkt, hatte übrigens auch der neue Dexter schon eine Androhung aus den USA bekommen, dass er archiviert würde, was wir durch Anpassung aber noch abwenden konnten. Puh, haben wir mal Glück gehabt. Ja. Aber zum Abschluss möchte ich noch klarstellen, dass der von Randredi erwähnte LKW nicht plötzlich da stand. Seit Sommer 2019 habe ich dort einen geländesamen Parkplatz gemietet und viel Geld investiert, was er natürlich auch irgendwo herbekommen hat. Was ich damit mache und wem ich es zur Verfügung stelle, ist meine Sache. Ich habe den Owner zweimal freundlich gebeten, im Sinne einer friedlichen Koexistenz seinen Cache zu verlegen. Sein Nein habe ich jedes Mal akzeptiert. Warum auch nicht? Genau aus diesem Grund hat Dexter Reloaded jetzt auch dieses neue, zwar ungewöhnliche, aber von Groundspeak genehmigte Konstrukt erhalten. Unser Cache entspricht den Guidelines, denn warum ist es verboten, am Ende eines Caches Leute irgendwohin einzuladen, was privat und kostenlos ist? Oh, Entschuldigung. Und vor allem anderen Spaß bereiten soll. Und hier sind wir zum Thema Spielspaß, Hobby und Ehrenamt. Randredi hat es selbst gesagt, es ist nur ein Spiel. Beim Lesen der Vorverurteilung, Lügen, Gehässigkeiten und Spekulation in den sozialen Medien kommt man leider doch auf die anderen Ideen. Bitte vergesst nicht, Owner sind keine Dienstleister, es sei denn, die geben Geld dafür. Wir sind Privatleute, die Zeit, Geld und Ideen in Abenteuer stecken, um euch ein Erlebnis zu machen. Ja. Leute, ihr könnt doch auf diesem armen Jungen nicht immer so rumhacken. Ja. Der meint es doch nur gut. Ja, auch die Seite, die er zwischenzeitlich eingerichtet, verlorene Orte, wo das alles bezahlt werden sollte, das war ein Versehen. Also es war einer gedrängt. Da war die Werkstudentin und sollte mal eine Homepage entwickeln. Ja, Randredi hat ihn dazu gedrängt, glaube ich. Sonst hätte er das nie gemacht. Er hat immer versucht, das umsonst zur Verfügung zu stellen. Das ist so glaubwürdig, dieser ganze Post, dass Wir müssen uns zutiefst entschuldigen, die letzten Folgen. Also wenn er das sagt, wie kann das gelogen sein? Komischerweise, also was ich auch unfair fand, ne, dass wirklich alle, also jeder Blog und Podcast gesagt haben, klingt jetzt nicht so glaubwürdig, bis auf einen, das war der Podcast, der möchte nicht so genau drüber reden und das muss man ja nicht aufbringen, da kann man ja auch mal so sein lassen. Na gut, wenn man natürlich davon lebt, besondere Caches zu machen, mal auf dem Kalender nach vorne zu rutschen oder möglichst auch noch Beta-Tester zu sein, dann muss man den Kopf natürlich in andere Körperteile von anderen Ownern rammen. Aber alle anderen waren sich ziemlich einig, dass das mehr als unglaubwürdig klingt. So würde ich es mal zusammenfassen. Naja, ich sag mal, also man muss ja einfach sagen, er hat ja da eine Note geschrieben und die ist wahrscheinlich aus Versehen gelöscht worden von irgendwie, wahrscheinlich von Randredi bestimmt. Ja, bestimmt, ne? Auf jeden Fall. Es wäre jetzt natürlich blöd, wenn man jetzt sagt, naja, aber vielleicht nutze ich das Gelände ja doch nochmal neu irgendwie. Ja, das ist ja auch, und nachdem man sich denn da jetzt schon, also, wie soll ich sagen, leicht lächerlich gemacht hat, also mal ganz ehrlich, wir waren mit dem, wie es da, ja, heißt Kotzcast, hab ich gesagt, oder nicht? Ach, Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen, das war natürlich keine Absicht, oh Gott, das glaubt ihr nicht, nein, Podcast, also mein Gott, also, oh, aber da spricht man ja auch nicht drüber, also sowas, von daher, ja, wo war ich jetzt? Ach so, nachdem das schon mehr als unglaubwürdig, also alleine, wir waren mit der Regelung so eigentlich ganz glücklich. Ich kann mich entsinnen, dass ich einem hier noch dreimal zuposten musste, was da eigentlich passiert, bevor der das verstanden hat. Und das nicht, weil er doof war, sondern das muss ja einem aufmalen, was die sich da gebastelt haben. Also um es nochmal so kurz zusammenzufassen, ein Traddi, der aber eigentlich nur ein Witz ist und da kriegst du dann die Koordinaten von dem Multi, der aber ein ganzes Stück entfernt liegt, zu dem du dann hinfahren sollst und den du dann machen kannst, den du aber nicht loggen kannst, weil es den gar nicht mehr gibt. Aber den Traddi wiederum kannst du vor Ort finden, darfst du immer nicht loggen, wenn du nicht den Multi... Sollst du nicht loggen. Und sollst du den Kalender auch noch eintragen. Ja. Hast aber nicht verstanden, warum, weil der Multi ja ein ganz anderer... Also absurder ging es gar nicht und damit war er zufrieden. Ich glaub's auch. Also man hätte ja auch den Arsch in der Hose sagen können... Ja, das haben wir irgendwie scheiße gemacht, das stimmt, das machen wir nächstes Mal besser. Aber man kann natürlich auch versuchen, den Leuten echt zu erzählen, dass das alles nur für die Community war. Das war natürlich, also Owner sind ja keine Dienstleister. Also Dienstleister sind ja für mich Leute, die einem etwas bieten und dafür zum Beispiel Geld nehmen. Nee, das macht er ja nicht. Nee, nein, nein. Deswegen ist er auch nur Scheine, ne? Hartgeld wollte er nicht. Das war zu wenig, so glaube ich, war das. Ach ja, naja. Ist auch langsam, wird's auch langweilig. Also, was willst du da noch? Na, macht sich jeder seine eigene Meinung drüber. Wie gesagt, wenn ich die Resonanzen da im Netz und so gelesen habe, wir haben ja einen ziemlich scharfen Artikel geschrieben. Ich glaube, einer war noch beide, sagte, na, glauben wir mal jetzt im Zweifel für den Angeklagten. Und wie gesagt, der Podcast hier, der so nach dem Motto, ja, da muss man ja jetzt nicht drüber reden, ist klar. Wir reden drüber, wir wollen keine Beta-Tester für irgendwelche Owner machen und auch sonst in keiner Weise schuld sein, so, sondern unsere Meinung so vertreten. Vor allem kriegt er ja nicht genug, es kommt dann der nächste Log von ihm, bei welchem Cache hat er den eigentlich? Also beim Dexter. Kommst du da gar nicht hinterher. Genau, bei seinem Dexter 4 Reloaded, also bei dem Tradi Dexter 4 Reloaded, das muss man ja dazu sagen, nicht bei seinem Multi, den gibt's ja nicht mehr. Das ist GC 7Y. Nein, das ist ja nur die Überschrift. Nein, stimmt, das ist ja der alte. Genau, GC 91JB1, da hat er dann wieder ein Note rausgehauen. An alle Interessierte, also am 14. Januar, das ist ja wieder ein Tag später, also so täglich kommt was Neues, an alle Interessierte beziehungsweise Hallo Randredi. Unser Cache bleibt so, wie er ist. Das heißt, wir werden die Archivierung des Caches GC8JV2M nicht nutzen. Wir werden also weder verlegen noch unseren Cache neu herausbringen. Wir sehen da auch keine Vorteile, weil der Cache so gut, wie er ist, sehr gut funktioniert. Zweitens, wir bitten dem Owner Randredi an mein gemietetes Grundstück, beziehungsweise am Zaun einen neuen Eiercache zu platzieren. Hier sollte es unserer Meinung nach keine Probleme geben, weil wir Mieter des Grundstücks sind und der Eigentümer auch sein Okay gegen wird. Oh mein Gott, der hat aber auch Schreibfehler. Den Kontakt mit unserem Vermieter, der auch Besitzer des Eierautomats ist, stellen wir gerne her. Am Zaun könnte dann auch, falls gewünscht, eine schöne Holzbox verwendet werden, die wir aus früheren Tagen von Randredi kennen. Dieses Angebot gilt 3 Tage, dann explodierst du. Nee, also da steht nur, dieses Angebot gilt 3 Tage. Falls Randredi das nicht möchte, werden wir selbst einen kleinen Tradi an unseren Zaun hängen, der aber nichts mit Dexter zu tun hat. Einzige Bedingung für uns ist, dass der neue etwa Eiertradi dann verlegt oder archiviert wird, wenn wir irgendwann in ein paar Jahren auf dem Grundstück etwas ganz Neues für die Cacher bauen wollen. Wir betonen ein letztes Mal, dass wir von Beginn an keinen Ärger wollten. Die Nichtverlegung des Eiertradis haben wir immer akzeptiert. Da wurde immer höflich kommuniziert. Diese Archivierung, auch wenn die Gründe haben wird, ist letztlich ein Bärendienst gewesen. Also von Randredi hörte ich da anderes, davon mal ab. Ist aber auch jetzt egal, haben wir lange genug drüber geredet, aber also erst übertreibt das in die eine Richtung, jetzt genau in die andere Richtung. Jetzt ist er auf einmal der Robin Hood der Geocacher, ehrlich. Also ja, aber es ist doch gut, weil es ist jetzt nicht so, dass er jetzt sagt, komm, dann überleg dir mal in Ruhe, wollen wir es nicht zusammen machen? 3 Tage hast du ja, ne? Ja, das allein das auch schon wieder. Also, naja, Moment, aber ich sag mal, jetzt, wenn er dann in ein paar Jahren da mal was Neues machen will, dann kannst du ja auch schön was hinzimmern da. Ne? Also ja, eine richtig schöne edle Holzbox machen, die so ein paar Jahre hängt und wo die Leute sich drunter freuen können, das wäre doch ganz cool gewesen eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also keine Frage. Ich weiß gar nicht, ob Randredi diese Note überhaupt gelesen hat. Also ob der überhaupt bei dem Dexter 4 Reloaded da steht, weil der ja gefühlt 20 Kilometer weg ist. Oder die Frage ist ja auch, wie lange hält das immer, was der sagt? Weil im Moment bringt er ja jetzt erstmal Teaser über Zurück in die Zukunft Cache. Mit allen Urheberrechtsverletzungen, die er mal so mitnehmen kann. Also Bilder und so alles aus dem Film, Grafiken. Also schon mal reichlich gewagt, das so offen zu posten. Also will er offensichtlich jetzt einen Zurück in die Zukunft Cache legen. Es sei denn, also man weiß es alles nicht, weil dann gibt es schon wieder das nächste Post von ihm. Und wir haben jetzt gerade Anfang Februar, also es ist gerade mal 14 Tage her. Ne? Wir reden also immer noch nicht von irgendwie viel Zeit dazwischen. Hallo an alle. Es sind seltsame Zeiten. Vor allem Corona macht uns allen das Leben schwer. Als Owner dieses Caches ist es deshalb umso schwerer, euch nun mitzuteilen, dass es Dexter 4 nicht mehr geben wird. Die Lesung mit dem inoffiziellen Teil war für uns zu Beginn gut. Sie war mit dem Reviewer und dem HQ abgeklärt. Dennoch kam es zu Schwierigkeiten, Problemen und Missverständnissen, die das ganze Projekt einfach, vor allem für uns Owner, nicht rund gemacht hat. Dennoch ist das für uns kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken oder unsere Idee komplett hinzuwerfen. Im Gegenteil, wir möchten diese gemietete Lokation nach einer Pause zum Luftholen ganz neu als Cache gestalten, dann auch mit einem ganz neuen Thema. Ideen sind schon genug vorhanden. Bis dahin ist es mit Corona hoffentlich auch besser und es können auch mehr Besucher ohne Sorge den Cache spielen. Abschließend sei gesagt, dass wir den jetzigen Dexter 4 Tradi verlegen wollen, damit der Cache ganz offiziell wird, mit Kalender im Listing etc. Das wurde uns leider nicht erlaubt. Aber ich dachte, er war so glücklich mit der Situation. Ja, und er wollte auch jahrelang jetzt nichts ändern. Und jetzt wird aber Dexter 4 schon dicht und der neue soll gebaut werden. Also zu Ende und Dexter 4 ein drittes Mal zu publishen war besonders für mich keine Option. Seid also bitte nicht traurig, sondern freut euch auf das, was kommt. Der Kalender wird dann auch die Tage gelöscht. Da haben sich also Leute schon wieder für Monate eingetragen, die werden jetzt alle gelöscht. Wir können noch ein zweites Bonbon dazugeben. Es ist ein weiterer, ganz neuer Cache in Planung, der momentan Zurück in die Zukunft heißen wird. Hierfür konnten wir einen weiteren Helfer mit dem Team, die viel technischen Spaß für euch bauen. Also so wöchentlich sind das auch irgendwie, das also widerspricht sich doch auch alles oder täuscht mich das? Oder? Also es ist jetzt halt nicht so, dass die Leute vielleicht auch Monate im Voraus schon geguckt haben, wo sie dann vielleicht Urlaub nehmen. Ja. Also, na gut. Manche können halt machen, was sie wollen mit den Leuten in der Community. Ja, die Frage ist, wie lange, ne? Also, ich finde das auch irgendwie, also. Also, und jetzt mal zurückgeblickt, das alles, diese vier Entwicklungen, gab es dann quasi im Zweitagestakt und die letzte dann quasi nach 10 Tagen. Ja. Also von die Erde dreht sich links rum und zur Erde dreht sich gar nicht mehr und der Nordpol und Südpol sind auf Äquatorhöhe. Ja. Ne? Das weil ich möchte nicht sagen, dass der Nordpol am Südpol ist, weil ich glaube, das ist die letzte Geschichte, die wir darüber schreiben. Obwohl, ja, stimmt, die Erde ist eine Scheibe, wie der steht. Das könnte es auch noch. Das wird wahrscheinlich wird das nächste Woche kommen. Vermutlich also, ist er nächste Woche zurück aus der Zukunft und dann hat er sich wieder was Neues ausgedacht. Das kann so ein sorry. Also es kann sich jetzt, wir können das ganz wertungsfrei sagen, es kann sich jeder so seine Meinung bilden über den Wahrheitsgehalt dessen, was dieser Kollege ins Internet schreibt, dann manchmal auch wieder selbst, also was aus Versehen gelöscht wird ja. Durch irgendjemanden. Man weiß es nicht so genau, ja. Aber ist, also wirklich, das kann ich doch wirklich nicht mehr ernst nehmen. Also sorry, aber also diese Logs am Stück gelesen und die sind innerhalb von 14 Tagen sind die geschrieben. Das ist doch absurd. Also das ist doch völliger Schwachsinn. Also erst ist er zufrieden, dann ist er doch nicht zufrieden, dann läuft das gut, dann doch nicht so gut. Jetzt wird Dexter dicht gemacht. Super. Ja, weil man da was Neues, Schönes vorhat. Ja, was ein Aufriss. Also, jetzt, dass man auf die Idee kommen könnte, dass irgendjemand dahinter steckt, dass er archiviert wird, da würde ich jetzt auch nicht drauf kommen. Also, das, was er jetzt geschrieben hat, alles ist ein bisschen fragwürdig, aber dass die Archivierung irgendwie erzwungen wurde, das Headquarter archiviert hat, das glaube ich. Gottes Willen. Und auch nicht einer seiner Fans in seinem Auftrag oder so, das glaube ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, er hat einen Parkplatz gemietet. Ich meine, jeder mietet einen Parkplatz. Also, eigentlich, wenn der einläuft, müsste die Nationalhymne gespielt werden. Guck mal, hier ist der Robin Hood, der, also ohne ihn, ich hätte keinen Cash-Spaß ohne ihn. Also Podcast hätte ich zumindest weniger Content. Also ich glaube tatsächlich so im Rheintal da, so zwischen Frankfurt und was liegt da unten noch so alles am Rhein und ich sag mal Baden-Baden wird demnächst alles umbenannt. Das heißt dann nicht irgendwie Dietmar Hopp Arena, sondern SS Arena. Ja. Stift vom Staubfinger. Stimmt, die ist also schon, naja, aber wir werden bestimmt noch wieder berichten, da bin ich mir sehr sicher. To be continued in der nächsten Folge. Ja, es nimmt wirklich absurde Züge an. Ne? Irgendwer sagt ja auch mal, ja, interviewt ihn doch. Ja, wozu denn? Ich muss doch schon während des Interviews damit rechnen, dass sich wieder irgendwas ändert. Also da komme ich ja gar nicht hinterher. Ja, also ich glaube, er hat sich ja auch teilweise beschwert, dass Leute ihn nicht gefragt haben und nur über ihn berichten. Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir die Richtigen sind. Also die ihn interviewt haben, sind schon die Richtigen, die das mal gemacht haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Die kommen ja jetzt auch schon wieder. ja, der Geheimpunktchef und die Grasenreporter haben tatsächlich wohl jetzt mal so eine Live-Plattform gemacht. Fand ich grundsätzlich gar keine so schlechte Idee. Ob man das nun unbedingt auf Clubhouse hätte machen soll, ist die Frage. Also da will ich Ihnen jetzt gar keinen anhängen oder so, ne, um Gottes Willen. Ich glaube nicht, dass das böswillig ist. Die haben gesehen, oh, neue Möglichkeit, probieren wir mal aus und so. Aber man hätte vielleicht vorher mal 3 Minuten gucken können. Also Clubhouse. Ich weiß, ich habe bis jetzt nicht begriffen, warum das überhaupt in aller Munde ist. Selbst die CT hat einen großen Podcast darüber gemacht, wo ich auch in die Kommentare erstmal reingeschrieben habe, sag mal, ihr berichtet darüber, ihr seid doch IT-Spezialisten. Guckt doch bitte mal auf die Pod-WG-Seite und erklärt mir mal, warum ihr über Clubhouse überhaupt einen Bericht macht. Also wirklich, das ist doch ein Witz. Also man muss das mal klären. Clubhouse ist rausgekommen nur für Apple, auf dem Handy, und im Prinzip kann man sich da in Räumen treffen und sich live miteinander unterhalten. Aufzeichnen kann man es nicht. Weil die halt so eine Aufzeichnung, Art. Aufzeichnung, achso, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Also, okay. Naja, klar, kannst du mitschneiden, aber nicht aus der App raus. Weißt du, du könntest das jetzt, ein Handy nimmt auf und das andere legst du davor. So könntest du das natürlich machen. Aber anders geht's nicht. Auch auf die Kommentarseiten kann ich von Heise nicht, dann kriege ich einen Fehler. Das ist ja auch sehr stabil. Jetzt, also der Einwand, wir sind jetzt auf Telegram. Naja, das ist aber jetzt nicht miteinander zu vergleichen, was die. Clubhouse ist nochmal eine andere Nummer. Die sammeln alles an Daten, was sie kriegen können. Und du sollst, wenn du Einladungen zum Beispiel auch verteilen willst, musst du dein gesamtes Adressbuch hochladen. Wenn du Twitter nutzen willst, musst du Twitter, die kriegen Generalzugriff auf Twitter. Die dürften sogar deine Tweets löschen dann. Also das ist völlig absurd. Ja. Also ich kann nur jedem raten, lass da bloß die Finger von diesem Schrott. Also wer sich da ein bisschen genauer mit darüber informieren will, es gab die Tage, irgendwo habe ich einen relativ informativen Podcast dazu gehört, die haben sich da mal richtig miteinander auseinandergesetzt, was da so alles geht und was die App dann kann und nicht darf. Und also eigentlich darf die alles und hat kaum Einschränkungen. Und also wer sich da wirklich ernsthaft mal mit auseinandersetzen will, guckt mal ein bisschen bei den Fachpodcast, das ist schon der Hammer, was die. Also das einzig Kluge, was die gemacht haben, ist, sie haben sich ganz viele Prominente da reingeholt. Und dadurch haben die so einen Hype überhaupt. Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, ungefähr eine Woche her. Ne? So 10 Tage würde ich jetzt mal irgendwie schätzen. Mittlerweile ist es auch schon extrem ruhig geworden um die ganze Geschichte, finde ich. Ja, ne? Also, naja, die sind ja auch durch die Prominenten. Ich meine, da haben sie, also du musst dir jetzt wirklich auch die Podcasts dazu mal anhören. Da haben sie sich Gottschalk geholt und den, wie heißt denn der Interneterklärer? Der ist auch ganz bekannt, der ist eigentlich ein guter. Der Interneterklärer? Ja, der macht schon, der hatte diesen Irokesenschnitt, der war auch beim ZDF mal eine ganze Zeit und so. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Und der hatte dann Sascha Lobo, genau. Ach, der, ja. Der sollte mit Gottschalk da auch in so einem Raum das machen. Und dann haben die wirklich wohl 40 Minuten lang das nicht geschafft, dass der Gottschalk, mein Gott, das ist ein alter, verkalkter Rentner, der hat das nicht geschafft, sich zu entmuten. Das heißt, Lobo hat immer geredet und Gottschalk hat wohl nur gesehen, er hat das nicht geschafft, die Mute-Taste zu finden, um zu reden. Der war die ganze Zeit stumm geschaltet. Das muss wohl die Krönung des Ganzen gewesen sein. Aber das ist vielleicht auch nicht verkehrt, weil sonst hätte das nie aufgehört. Ja, und da war da dieser linken Politiker, der da halt richtig einen rausgehauen hat, dass er Merkelchen nennt und dass er während das da um Corona geht, hat er sich hingesetzt, genau, Ramelow, und hat er sich hingesetzt, schafft er immer so 10 Level bei Candy Crush. Ja, ja, ja. Wie, ich weiß auch nicht, wie ein Politiker so doof sein kann. Also, mein Gott, auch wenn er keiner aufzeichnen darf, er sitzt da mit Journalisten in so einem Raum und erzählt solche Storys. Und mal abgesehen davon, das Einzige, was Clubhouse bietet, ist, du gehst da rein und kannst dich in einem Raum unterhalten. Und der, der den Raum eröffnet hat, hat das Recht, dir Rederecht zu geben oder eben nicht. Und wer jetzt mal genau zugehört hat und hier gerade live vor allen Dingen zuhört, dem fällt vielleicht auf, ach, das ist das Gleiche wie die Pod-WG, nur dass die Pod-WG schon 10 Jahre gibt oder nee, ich weiß nicht wie lange, aber dass die Pod-WG schon jahrelang gibt, genau das auch kann, und zwar nicht nur für Apple-Geräte, sondern für alles. Selbst mit Linux kommst du hier rein. Also, und aufzeichnet. Genau. Und aufzeichnet auch noch. Ja, also wirklich, das ist so absurd. Also es geht gar nichts. Was soll da gehen? Also, wo soll der, geht echt an mir vorbei. No. Ja. Ja. Na gut, auf jeden Fall gab es jetzt auch die erste Geocaching-Raum nochmal drin. Ich weiß nicht, was dabei rausgekommen ist. Geheimpunkt und die grasenden Reporter haben das wohl irgendwie zusammen gemacht. Keine Ahnung, was sie. Ja, ich glaube, es war noch einer dabei, ne? Irgendwie, ich glaube, dieser Vlogger war, glaube ich, auch mit dabei. Ach, Scheiße, der taucht im Moment auch überall auf. Ich kenne ihn nicht mal. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ein Video habe ich von ihm mal gesehen. Und das ist so, das ist dieser Amerikaner, ne? Ja, genau. War er nicht mit ihm auch da auf dem Geotour mit den drei Sien, ne? Ja, ich glaube, er bewirbt den ja wohl auch laufend. Und der Typ ist so, der ist so, das ist so amerikanisch. Ah, da alles toll, jetzt habe ich ein Ei gelegt. Genau das. Und dann bei diesem Video von der Geotour, ich erinnere mich, dass sie nachher beide quasi fast nackt auf den Dingern saßen, weil sie sich gegenseitig, glaube ich, so toll finden. Also, ja, so wirkt das auch, ehrlich. Ja, habe ich nicht gesehen, aber dieser Vlogger, den kann ich nicht länger als 3 Sekunden ertragen. Und ich glaube, wenn ich es richtig weiß, war der auch mit dabei. Ja, das geht gar nicht, ey. Naja, auf jeden Fall wollte ich mal vermelden, es gab also auch mal was auf Clubhouse. Und auch wenn es jetzt eine blöde Plattform war, finde ich es ja gut, dass auch mal hier der Geheimpunkt und die Grase Reporter mal eine Idee für was Neues hatten. Also wirklich, das ist jetzt ohne Hebel oder so, sondern. Neue Wege sind immer gut, ne? Ja. Es geht letztendlich, oder ich glaube, sie wollten das so machen, so Open Mic, als wenn wir hier allen Redeberechtigung geben. Also wie der Raucherbalkon zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Ich habe auf dem Raucherbalkon, als die Pott-WG damals anfing, das ist ja schon Jahre her, das auch schon mal versucht und so und habe mich da auch so mit reingesetzt. Also ganz ehrlich, meins ist das nicht. Das ist mir tatsächlich zu sehr wie Kneipe. Da kommt nicht wirklich viel mehr raus und alles brummelt so ein bisschen vor sich hin und ja, kann man machen. Also will ich gar nicht schlecht reden, aber ist für mich fürs nix. Ich sag mal so, diese Clubhouse-Geschichte mit solchen Talkrunden würde es auch nicht geben, wenn wir jetzt nicht eine Pandemie hätten und keiner kann raus. Weil dann wird es sich tatsächlich einfach mal vor Ort treffen und einfach mal ein bisschen schnacken. Ja. Von daher, also, ja. Na gut. Wenn es wieder Events gibt, können wir sowas auch machen. Ne? Wenn es wieder Events gibt und jetzt hat gerade wieder der nächste... Naja, abgesagt ja nicht, sondern verlegt, die verrückte Geolausitz. Genau, die ist mal stumpf auf 2022 verlegt worden. Datum steht noch nicht fest. Nö, ist auch, ich würde jetzt auch keins festlegen an der Stelle. Also grundsätzlich, das ist mir schon öfters jetzt aufgefallen, es wird halt jedes Großevent wird hin und her geschoben. Und ich bin der Meinung, also ich fand das schon vor der Pandemie nicht so geil, in so riesengroßen Veranstaltungen rumzuhüpfen, weil man sich so auf den Füßen steht, fand ich schon mal kacke. Ich kann mir jetzt echt noch nicht vorstellen, auch nächstes Jahr noch nicht, auf großen Veranstaltungen mit vielen Leuten dicht an dicht zu sein. Ob geimpft, hin oder her. Ich glaube, ich würde dazu tendieren, langsamer zu sagen, die Events werden einfach abgesagt. Echt? Weil ich bin der Meinung, gerade diese, sollte man einfach mal sagen, wir verschieben nicht immer von einem Jahr zum nächsten. Das ist ja ähnlich so wie Maßnahmen verschieben, immer um 2 Wochen. Sondern einfach mal sagen, nee, wir machen es nicht. Wenn wir alle mal Klarheit wissen, dann reichen wir neue Events ein und dann machen wir die in 3 Jahren. Oder vielleicht auch nächstes Jahr. Aber im Moment dieses Hin- und Hergeschiebe immer, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr große Events haben in der Art und Weise. Ich sag mal, Bremerhaven, so an der Seeluft mag das gehen, aber Groß-Events, wo du in der Halle bist, glaube ich nicht. Ja, hätte mich überhaupt nicht interessiert. Also ich gehe sogar fast aus, dass man das ab Juli wieder machen könnte. Wenn da durchgeimpft ist, sehe ich das Problem nicht mehr. Nee, theoretisch nicht. Ne? Aber da weiß ja bis jetzt auch noch keiner. Musst du dann dich jährlich impfen lassen? Ne? Ja, aber irgendwann muss der Scheiß ja mal vorbei sein. Selbst wenn die Impfungen alle nicht helfen, muss man sich ja irgendwann dann mal doch damit abfinden, dass man dann doch durchseucht. Was willst du denn sonst machen? Also kannst du das, was wir jetzt machen, können wir ja nicht 10 Jahre weiter betreiben. Also ohne jetzt ins Corona abrutschen zu wollen, aber jetzt gerade auf Events bezogen, dann ist mir irgendwann egal. Also sorry, aber das muss ja jetzt irgendwann ein Ende nehmen, in welcher Form auch immer. Ne, also... Ja, entweder nimmt es mal ein Ende oder man arrangiert sich endlich mal damit. Ne? Und das meine ich ja, aber selbst mit Arrangieren wirst du ja trotzdem, also dann ist es egal, ob ich auf eine Großveranstaltung oder auf eine Kleinveranstaltung gehe, dann werde ich es irgendwann kriegen. So, Punkt. Das kommt ja nicht drum rum. Ja, Ich hab nur ich glaube, irgendein Blog hatte mal so eine kleine Auflistung gemacht, welches Event dann jetzt irgendwie quasi auch für 2021 dann quasi schon verschoben, abgesagt oder so ist. Und da habe ich nur gedacht, es sind so dermaßen wenig, die einfach absagen, sondern alles ist irgendwie verschoben. Ich meine, da hängen auch Kosten hinter als ganz. Ja, ich würde es auch eher absagen und dann mal abwarten, wenn es dann ist und dann neues aufsetzen. Da gebe ich dir recht, ja. Einfach ja. mal Sinn macht zu sagen, komm, wir stampfen dieses Listing mal stumpf ein, komplett. Und gucken einfach mal ab, wie es jetzt mal entwickelt. Und dann sagen wir, okay, und jetzt wird Neues eingereicht. Weil du kannst ja jetzt nicht auch 35 Mega-Events auf 2022 schieben. Ja, ja, ja. Also es wird geschoben und geschoben. Ich sehe das hier so im Bekanntenkreis. Wir sind zu 3 Hochzeiten eingeladen seit letztes Jahr. Ich bin mal gespannt, wie das so werden wird. Also die eine ist für uns schon gegessen, weil die jetzt in unsere Urlaubszeit fällt, wo ich hoffe, dass wir nach Dänemark können Ende August. Aber es wird ja in allen Bereichen große Familien feiern und so. Man muss mal sagen, tut mir leid, wir feiern in 5 Jahren einfach nicht Silberhochzeit, sondern 30-jährige Hochzeit oder so. Ne? Also das denke ich bei Events auch. Vielleicht ist der richtige Weg, einfach mal zu sagen, so Cut, wir schieben nicht mehr, sondern wir machen mal ein neues Listing. Ja, das wollte ich sagen, das habe ich sowieso nicht verstanden. Ich hätte es komplett dicht gemacht und dann irgendwann neu, weil das ist ja sinnlos so. Aber also einmal schieben kann ich noch verstehen, ne? Dass man sagt, hier komm, jetzt einmal haben wir geschoben, aber jetzt dann nochmal wieder ein Jahr weiterschieben, da muss man irgendwie sagen, also. Ja, vor allen Dingen, dann würde ich es nicht ein Jahr weiterschieben, denn ich sehe gerade im Chat hier, Prag ist auf September 2021. Mhm. Ja, das finde ich auch viel sinnvoller, weil das sehe ich so gar nicht mal als unrealistisch an. September 20. Wenn das normal, einigermaßen normal läuft, dann garantiere ich dir, ist das im September erledigt, das Thema. Ja, nach den jetzigen Planungen denkt ja auch zumindest unsere Regierung auch, dass es so ist. Ja, ne? Und du kannst dann ja auch, also die Events, auf denen ich war, egal welche Größe, also in der Halle war ich eigentlich noch nie, doch in Bremen das erste damals, aber ansonsten waren die immer draußen und da war eh das Problem nicht so gegeben. Nee, wenn es draußen ist, dann geht's halt, aber es gibt ja auch einige Events, die halt dann auch in Hallen mit stattfinden. Ich glaube, Kassel war auch in der Halle zum Teil, ne? Das weiß ich, da war ich nicht. Gut, die Geocoin-Events und so natürlich, da musst du ja schon, aber da bist du auch einmal nur ab und zu in der Halle, also eigentlich läuft man ja meistens draußen rum, also das würde ich noch nicht mal so. Ja, das außerdem, war mir halt, wie gesagt, nur war irgendein Blog, ich war es nicht, der Geocaching BW oder so, der hatte, glaube ich, so eine Liste drin. Und da habe ich dann so geguckt und habe gesagt, warum wird hier geschoben und irgendwann. Ja, das Schieben verstehe ich auch nicht. Ja. Weil du hast ja das Publikum dann auch immer nicht mehr, ne? Also es kommt dann, wenn du, ich sag mal, statt 5 Mega-Events hast du 15 auf einmal in einem Quartal. Wo willst du denn überhaupt noch hin? Ne? Ja, das stumpft dann auch ab, das sehe ich auch so. Ja, ne? Also deswegen die wirtschaftliche Betrachtung da, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Aber gucken, wir sind mal gespannt. Ja. Ich hoffe, dass wir auch nochmal ein Event dieses Jahr wieder machen. Das sehe ich auch so. Aber August. Es wird kein Mega. Ne? Nö, August auf dem Berg oben wieder. Ja, also ich tendiere sogar eher dazu, dass man sogar ein bisschen früher noch irgendwie. Also sobald es im Sommer und warm oben, dann geht das. Wollte ich gerade sagen, man muss das zweite Quartal abwarten. Ja, das dann mit dem ganzen Impfen und so voranstatten geht, wenn dann tatsächlich die ganzen Lieferungen kommen, dann würde es ja funktionieren. Im Moment habe ich gerade gelesen, bei uns fängt das jetzt im Buchholz an am 8. Februar. Mit 2000 Dosen. Ja, mein Vater ist ja im Moment, der krüppelt ja quasi seit vor Weihnachten mit Herzproblemen rum. Ja. Der hat jetzt sein Schreiben gekriegt, dass er geimpft werden kann. Ja, jetzt ist er 86, ist jetzt nicht mehr so gut auf die Beine aufgrund seiner Erkrankung im Moment, muss 45 Kilometer nach Zefen zur Impfung. Ne? Ja. Und hat versucht, einen Impftermin zu kriegen, ne? Und nix, also die sind auch jetzt dann mit Internet nicht so, die haben sie erstmal ins Telefon gesetzt, ne? Ja, Internet vergiss mal ganz eh. Also das, und da denke ich halt, also gerade so jemand, der jetzt in den letzten 8 Wochen 3-mal im Krankenhaus war, da würde ich auch nicht lange fackeln, da würde ich sagen, der ist definitiv mal, ohne dass er einen Termin kriegt, der kriegt einen Termin, dann ist er hier. Ne? Ja, aber du musst ja erstmal jemanden erreichen. Ja, das ist das Problem. Ne? Also ich weiß das von meinen Eltern, die haben mich auch, du Donnerstag ist das, kannst du das für uns machen? Ich sage, nee, das mache ich nicht für euch. Ich sage, ich kann euch so sagen, was ist, ab 11:59 ist der Internetserver platt und die Telefonhotline überlastet. Ich sage, das kannst du vergessen, ich muss arbeiten, das kriege ich nicht hin. Dann habe ich ihnen erklärt, ja, aber wenn wir da im Internet was falsch anklicken, ich sage, ist doch nichts, mach doch nichts. Dann holst du dir 30 Termine. Ich sage, wenn die dann anrufen und sich beschweren, sagst du, du bist 85, was sollst du machen? Und Mama hat das dann genauso gemacht, hat morgens geguckt und wie ich ihr gesagt habe, Internet war erst platt und als es dann endlich ging, stand da auf der Seite gleich, nö, Termine gibt's doch nicht über Internet. Das war mir so klar für Niedersachsen. Und dann habe ich ihnen gesagt, wie sie es machen. Und dann hat Mutter, ich sehe das ja, ich habe ja die Fritzbox bei mir, an die 200 Mal an dem Tag da angerufen. Das sind ja, die Rentner haben ja auch echt Durchhaltevermögen, da muss ich auch mal sagen. und hat tatsächlich einen Termin. Oh. Also jetzt irgendwann, ich glaube nächste Woche oder was, müssen sie zum ersten Mal hin. Ich lese gerade hier, Tina hat auch geschrieben, ihre Mutter 86 hat es auch übers Internet? Ach so, ja, die ist ja auch nicht von hier. Hier in Niedersachsen wirst du übers Internet immer noch nichts, da musst du immer noch anrufen und da ist auch Dauer besetzt. Ja, also ich bin mal gespannt. Ja, wie gesagt, meine Eltern müssen jetzt bald das erste Mal hin. Ich rechne so im Mai, Juni. Das reicht mir vollkommen. Da kann ich mit leben. Ja. Na gut, wollen wir die Leute nicht Corona, haben wir genug im Ohren. Das kann genau, keiner mehr sehen und hören. Das ist ja schrecklich. Wir wollen ja niemanden drohen damit. Ne? Das ja. Ne? Drohen sie mir nicht, genau. Die haben wir mal mit reingenommen. Es gab tatsächlich mal einen Drohnen-Cache. Das habe ich wirklich überrascht fest. Das wusste ich auch. Doch, ich kannte den tatsächlich. Ich habe das, das Video habe ich davon schon mal gesehen gehabt. Ja. Ah, okay. GC546BH. Auch ein schöner Code. GC546BH. Das ist die BH-Größe dann 546. Der ist auch schon irgendwie im 4.4.2015 irgendwann so dicht gemacht worden. Nee, 10.1.2015. Nee, was ist das? 1.10. oder 10.1.? 10.1., ne? Ich weiß immer nicht, wie rum das ist. Doch, 10.1. muss es sein. 10.1.2015 ist da archiviert worden. Ja, 10.1. Ja. Da musste man wirklich mit einer Drohne hochfliegen, um sich den da abzugreifen. Ja, und der hatte oben in so einem Totholzbaum, hatte der quasi einen großen Eimer hängen. Ja. Einen großen Eimer mit so einem Bügel dran und den konntest du tatsächlich mit der Drohne auch relativ gut dann greifen. Ne? Aber der muss doch leicht gewesen sein dann. Ja, das war ja so ein kleiner Wischeimer, so ein 10-Liter-Eimer, ne, irgendwie. Und da drin lag, glaube ich, auch noch ein Paddling oder so, ne? Da sind aber hauptsächlich Notes drin, ne? Wenig. Naja, wer hat denn schon eine Drohne in der. Ja, zu der Zeit vor allen Dingen auch noch, ja. Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Da gibt es auch so einige, die dann stumpf oben Baum hängen geblieben sind mit ihrer Drohne. Das ist auch schön, ja. Aber ist echt cool. Also die Fotos muss man sich mal angucken, da sieht man halt so ein bisschen. Genau, dass der Eimer da quasi, der Eimer wurde dann halt über Kopf, also mit der offenen Seite nach unten über die ehemalige, also die Spitze vom Baumstamm da gehängt, ne? Ja, coole Idee eigentlich irgendwie, also. Finde ich richtig cool. Ne, aber es ist jetzt aber Reviewer Willkür, hat mir auf der Telegram-Kanal, hier auf dem Telegram-Kanal, dann gleich auch mal erzählt, dass es heute nicht mehr durchgehen würde. Definitiv ist der nicht mehr. Erlaubt. Aber die Frage ist ja tatsächlich eigentlich da fast ein bisschen warum, ne? Ich meine natürlich zu sehr Special Tool wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, weil du einfach was wirklich sehr Spezielles brauchst. Also da glaube ich, hört das dann irgendwann mal auf. Ich meine, klar, sie machen immer mal so ein paar Ausnahmen, aber das ist dann ja mehr so für Werbezwecke. Also wie jetzt da auf ISS das Ding oder so oder Mars, diesen Quatsch da. Ja. Aber das ist ja wirklich dann Werbegag von und nichts anderes. Das hat ja ein bisschen andere, das ist ja halt Werbung, ne? Das, ja, genau. Ja. Also das, Dann haben wir, wo wir gerade von Reviewer Willkür reden, ja. Ich habe ja erstaunt festgestellt, die sind ja richtig unter Beschuss gekommen. War aber auch ein bisschen, also musste ich erstmal nachfragen. Und zwar, irgendwann. Waren die Leben, Katrin und Görwin, dann hier mal in Buchholz? Ist ja hier bei mir um die Ecke. Den Cache kenne ich auch. Den habe ich auch schon zweimal verzweifelt gesucht. Aber weil immer Wochenmarkt war. Ach so, ich hatte den damals sogar gefunden. Also 2013 habe ich den aber schon gemacht. Zwei Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Kein Logbuch, kein Cache. Da der Cache-Owner die Bilder nicht mochte, er wollte, dass ihr in eurem Listing mindestens zwei der folgenden Wörter unterbringt. Kriegerdenkmal, XXX, Bürgermeister, Ostring, Große Koalition. Dieses Log ist gegen das Löschen des Cache-Owners gesperrt. Da hat er dann sehr zickig drauf reagiert. Jetzt mal gleich auf dieses Log eingehend, habe ich extra mal nachgefragt. Also die haben nicht irgendwie versucht, einen Found zu loggen und zwei Bilder eingereicht, sondern die haben direkt dieses Log so geschrieben. Ne? Mhm. Und da wohl das erste gelöscht wurde, hat ein anderer Reviewer das gegen Löschen gesperrt. Also man hätte sonst so nach dem Text habe ich erst gedacht, Moment, ihr habt erst versucht, den Found zu loggen und als er das nicht gemacht habt, dann habt ihr den, das hätte ich ein bisschen komisch gefunden. Das ist aber eben nicht so. Und sie haben auch nicht selber das gegen, ich erst gedacht, und dann als Reviewer gegen Löschen zu sperren, das ist natürlich auch so kleine Machtdemonstration, ist aber auch nicht so gewesen. Also, haben sie nicht gemacht, genau. Nee, das ist also völlig okay, was sie gemacht haben. Und dann ging's los, ey. Das erste Log schon von, also Kanne und Siki haben das Ding dann dicht gemacht, ist klar. Und dann kam Systemsprenger. Ja, ist erschreckenderweise noch eine Frau. Die benehmen sich eigentlich sonst besser als Männer, aber naja. Was geht denn hier ab? So ein hinterfotziges Verhalten, wie Katrin und Görwin hier an den Tag legen, habe ich bisher nicht ansatzweise erlebt. Na gut, sie ist ein halbes Jahr dabei. Hiermit wurde dieser tolle Cash und die Idee dahinter zerstört. Warum eigentlich zerstört? Sehr schade. Warum man sich so verhält, ist mir ein Rätsel. Nur weil man selber scheitert, diesen Cash zu loggen, muss man seinen Frust nicht am Owner auslassen und alles melden. Das grenzt daran, eine Dose zu zerstören. Bleibt bitte in eurer Homezone, verschont uns bitte mit diesen Stasi-Methoden. Sowas braucht wirklich keiner. Und der Nächste dann, ja, spricht mir aus der Seele und so geht das weiter. Ja, ja, ja. Ich denke mal, ja, kann man sich darüber ärgern, das kann ich sogar verstehen, weil man, wie gesagt, man kann auch das Lock ein bisschen falsch aufpassen. Aber wenn man jetzt objektiv drauf guckt, ja, der hat einen Cash geleakt, der nicht in Ordnung ist, weil er kein Logbuch mehr drin hatte. Den wollte er sich sparen. Und ja, dann wurde der archiviert. Also erstmal ist das alles in Ordnung. Achso, das ist GC3YV7X. GC3YV7X. Buchholz versus Political Correctness. Ich glaube ja nicht mal, dass er sich ein Logbuch sparen wollte. Glaube ich, also wie ich das gesehen habe. Die ist ein paar Mal weggekommen. Ja, okay. Ich dachte, die Idee dahinter wäre, du kriegst wahrscheinlich da gar kein Logbuch unter. Doch. Achso, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher das war. Also ich habe den ja auch gemacht. Wenn das der ist, den ich da im Hinterkopf habe, dann war der, glaube ich, unter dem Sofa. Kann das sein? Das ist so irgendeine Statue, ne? Da muss man sagen, da liegt so ein Bürgermeister auf dem Sofa vorm Rathaus. Nee, das hier muss eine Figur sein mit der Frau und einem Kind auf dem Arm. Ah, okay, dann ist es ein anderer, weil da war auch mal einer unten drunter magnetisch. Mhm. Aber okay, also auf jeden Fall aus irgendwelchen Gründen hat er halt gesagt, kommt zu oft weg, ich mach das jetzt. Ihr müsst ein paar Worte nur nennen. Ja, damit du weißt, du warst vor Ort und so. Ja, ich habe genau. So ein Ding habe ich auch schon mal in der Hand gehabt. Ja. Gut fand ich dann tatsächlich Bayab, das muss ich echt mal loben, ist ja einer von unseren Hörern hier. Dafür heute Abend ein Nachtcash im blablabla. So auch bei diesem Cash, den wir nach kurzer Suche so finden konnten. Schön, dass es hier ein echtes Logbuch gibt und schade, dass hier Cacher und Reviewer beschimpft werden. Sowas gehört sich nicht. Das fand ich auch mal ein gutes Statement. Ja. Der hätte sich auch einfach raushalten können. Von daher fand ich das echt gut. Wie gesagt, das Log ist jetzt auch weg. Das liegt aber nicht an Katrin und Görwin. Die haben da ja nichts gemacht. Die haben wohl ein dickes Fell als Reviewer. Das liegt an mir. Ich habe bei Groundspeak mal nachgefragt, ob diese Art der Kommunikation wirklich so die richtige ist. Und die haben relativ schnell reagiert, um das mal so zu sagen. Stimmt, das ist nicht mehr drin. Ja, ja, ja. Ja, das ist also, davon mal ab, der stand da halt auch. Sie waren ja nicht in der Lage, den Cash zu loggen, sondern haben erfahren gemerkt, dass das nicht Sinn und Zweck der ganzen Aktion ist. Ja, also ich habe nochmal die Stellungnahme von Gerwin, ich hatte ihn wie gesagt gefragt. Wir waren im Buchholz, hatten eigentlich Lab-Caches gemacht und sind dann am Cash vorbeigekommen. Da kein Logbuch, sondern nur ein Laminat mit Loganweisung vor Ort war, haben wir einen NA geloggt. Sanne hat den Cash dann einige Tage später disabled und daraufhin hat der Cash-Owner unseren NA gelöscht. Unser Log hat dann einen Review-Account wiederhergestellt und gegen weitere Log-Löschungen gesperrt, da der CO in seinem Enable-Log klargestellt hatte, dass er kein Logbuch vor Ort lassen würde und weitere die Keywörter als Log zulassen würde. Also, die haben vollkommen korrekt gehandelt. Ja, ja, ja. Und wie gesagt, kann man sich darüber ärgern, kann ich sogar verstehen. Also, kann ich gar nicht von der Hand weisen. Aber man kann sich dann ja auch mal hinstellen und sagen, ja gut, aber es verstößt halt gegen die Regeln, Ende. Aber du musst halt immer davon ausgehen auch mal, dass Leute kommen, die sich mit den Regeln auskennen, ne? Ja. Weil sie sowieso gerade in der Gegend sind, weil sie neue Caches freigeben müssen, ne? Und die vor Ort kontrollieren, das machen sie immer, ne? Vom Publish. Ja. So, und dann hast du halt Pech, wenn sie deinen Cache dann auch nochmal kontrollieren, aber noch so ist wie früher, ne? Ja, das kann man. Also ich weiß, wir haben damals hier in Hamburg eigentlich auch gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, direkt am Hafen unten. Und da gibt es diesen alten Tunnel, der zum Altonaer Bahnhof hochführt, Schellfischtunnel. Mhm. Und da musstest du halt ein Kettenglied aus so einer Kette drehen und dann kamst du durch dieses Tor. Das heißt, die haben die Kette aufgesägt und haben. Ach, ich erinnere mich, das ist da beim das war das nicht der Bismarck-Denkmal da eben? Ja, da? Ja, genau. Diese grobe Richtung, ja. Und da kommst du dann oben am Hauptbahnhof, am Altonaer Hauptbahnhof tatsächlich an den Gleisen raus. Also das ist schon vom Allerfeinsten gewesen, das Ding. Ja, da sind dann leider, haben sie das kurz vor Silvester gepublished und dann waren Sanne und Kiki wie üblich zum Silvester hier und habe dieses Cash gemacht und der war dann auch sofort gelockt. Und so sehr mich das geärgert hat, fand ich das völlig okay. Ich habe dann das Listing genommen und Zibalba hatte mich eingeladen und dann sind wir da irgendwann, obwohl der schon gar nicht mehr lockbar war, hingegangen und haben den trotzdem gemacht, weil der einfach sau cool war. Du musstest dich echt an so einer Wand lang drücken, damit der Wachdienst von dem Gebäude nebenan dich nicht sieht und die Bewegungsmelder nicht anschlagen. Ach du Geil. Dann hast du dich dieses Tor gedrückt und bist dann praktisch, du läufst dann in U-Bahn-Schächten rum. Also neben dir hörst du, wie die U-Bahn 2 Meter neben dir ist, nur eine Wand zwischen, vorbei donnert, ey, ich sag dir. Ja, aber das ist ja dann auch schon mal, denke ich mal, bestimmt schon mal 6-7 Jahre her, ne? Ja. So, das kannst du heute, also heute wäre das Ding sofort. Ja. Ne? Huja, naja, kommst du ja nicht raus. Huja fragt gerade, ob der noch liegt, die Koordinaten. Ja, der liegt noch, der wurde nie abgeräumt, aber den kannst du heute nicht mehr machen. Der ist 5-6 Jahre alt. Du musstest praktisch erst bei diesem, da gibt's so ein Salino-Haus, da musstest du eigentlich rüber zu so einem, das sind so 2 riesige Dinger, wo die Schiffe dran festmachen, so Poller, ne, die so 10, 15 Meter aus dem Wasser gucken. Und da war, Reflektoren dran. Und da hat versucht, sie mal ein paar Eisgang rüber zu laufen. Die mussten wir da halb wieder aus dem Wasser rausziehen. Und dann haben wir uns aber die Startkoordinaten geben lassen. Und die war das Entscheidende. Du musst also wirklich, da ist so ein Gebäude, daneben ist so ein kleiner, so eine Art alter Kanal, der aber ohne Wasser ist, ne? Mhm. Und da geht man durch und da drückst du dich an eine Wand und dann kommst du zu diesem Eingangstor. Das Eingangstor kennt auch jeder. Das ist ein riesiges eisernes Eingangstor vor. Das ist mit einer Kette gesichert. Und jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst dieses Tor aufdrücken, da passt du, wenn du nicht zu fett bist, da durch. Und bei Frauen wurde es irgendwie feststellen. Wir hatten eine, die etwas größere Oberweite, da war schon etwas schwierig, da durchzukommen. Und ansonsten kannst du dieses Kettenglied rausdrehen und dann bist du hinter diesem Tor, musst das Licht noch ein bisschen auslassen, damit dich jetzt nicht gleich jeder sieht. Mhm. Und dann bist du da im Schellfischtunnel. Das ist schon ziemlich cool. Weil so Fotos von diesem Tor kenne ich halt, ne? Das habe ich schon mal gesehen. Ne? Ja, okay. Und dann, ja, siehst du, wenn du dieses Tor siehst, dann weißt du auch, wie du da hinkommst, weil da führt nur ein Graben hin. Mhm. Und in diesem Graben musst du immer an der Wand weg von den Gebäuden bleiben. Und zwar wirklich dich an der Wand gedrückt halten. Wenn du da einen Meter nach vorne gehst, geht sofort, dann stehst du da unten in Festbeleuchtung, weil da Bewegungsmelder sind. Mhm. Und wenn du dich aber an der Wand hältst, dann geht kein Licht an. Dann kommst du bis zum Tor, immer noch kein Licht, dann musst du das Tor noch schnell aufschrauben, zack, bist du drin. Krass. Ja. Und dann läufst du so 1,5 Kilometer durch einen alten Eisenbahntunnel. Ich sag ja, das ist nur eine Mauer. Daneben hörst du die S-Bahn fährt. Da vibriert, da scheppert alles. Da ist ein Staub drin. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und der war auch, der war nur 3 Tage offen oder so, der Cache, dann war der zu. Ja, da weißt du, ja. Na gut. Was mir auffiel, Lab-Caches. Warum ja, das? Das, was du geschrieben hast, das liegt mir auch am Herzen. Das müsste man tatsächlich haben, ne? Eine Ignore-List. Ja, das fehlt mir wirklich noch bei den Lab-Caches. Vielleicht, die sollten doch mal irgendwann auf die normale Seite kommen, oder nicht? Hat das Groundspeak nicht mal irgendwann gesagt? Ja, ich habe das irgendwo neulich mal gehört. War das in einem anderen Podcast? So werden wir auch mal genannt. In einem anderen Podcast, da war es wohl vor 3 Jahren oder so, dass Groundspeak mal gesagt hat, ja, die werden integriert. Ne? Ja, ne? Also Labs kommen, ja, und das... Ja gut, jetzt hat es ein Tool gemacht, ne? Mein Gott. Ja, wir nennen doch die Podcast. Welcher war das? Weißt du das? Ich glaube, die Cash-Frequenz war es. Also ich habe noch nie ein Problem, andere Podcasts. Nein, alles Gott, gut. Also, ja. Das ist schlimm genug, dass das andere war. Ich finde das mal so albern. Ein Mitbewerber. Mein Gott, habt ihr Angst, ihr bricht einen Zacken aus dem Kronen, jeder wenn Podcast, den Namen nennt oder was? Jeder Podcast in Deutschland, der zum Thema Geocaching ist, hat sowieso sein Publikum, weil er eine spezielle Machart hat. Ne? Ja, wir sind auch so, wie wir sind und die sind so, wie sie sind. Ja, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Cache-Frequenz war es. Da kam das mal vor, dass das erwähnt wurde, dass es schon irgendwie seit Jahren rumgrassiert, dass es dann integriert wird und es passiert halt nicht. Ah, okay. Vielleicht muss mal jemand fragen von den Hörern, einfach mal eine nette E-Mail schreiben, wann das denn immer soweit ist. Ja, ob das jetzt mal langsam. Das könnten die grasen Reporter machen. Die haben ja mal gute Connections und dann. Da hatten wir noch Schirp, hatten wir mal kurz angesprochen, beim letzten Mal auch schon. Die benötigen keine Ausweichstation mehr. Irgendwer schrieb mir, das kam auch über einen Telegram-Channel, eine Ausweichstation musste es früher geben, wenn der Schirp-Cache als Multi und nicht als Mystery gelistet werden sollte. Diese Einschränkung gibt es nicht mehr. Also Service-Tweet. Einschränkung gibt's nicht mehr. Schirp kann Schirp. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Ich wüsste gar nicht mehr, ob hier überhaupt noch einer liegt, ehrlich gesagt. Also ich glaube, einen einzigen Schirp gibt es hier irgendwie. Und den habe ich auch nie gemacht. Also ich habe das mal versucht und es ging irgendwie nicht. Und dann habe ich es gemacht. Die sind ja auch nicht billig, ne? Nee. Ne? Und ich habe das aber dann irgendwie, das war aber auch ganz in meiner Anfangszeit, vielleicht habe ich mich auch nicht genug damit beschäftigt. Es ging nicht und mir war es zu blöd. Also, ja, aber eigentlich ist es mir seitdem nie wieder über den Weg gelaufen. Ne? Der Benebelte verkauft einen. Ja, das glaube ich. Oh, Kalte Hofe von mir kostet 25 Euro. Von Stellinger habe ich den schon gemacht. Ist das ein Alter? Dann habe ich ihn bestimmt schon gemacht. 16 bis 20 Euro kostet ein Scherb. Das geht ja sogar noch. Ich würde sagen, die sind ja auch relativ wartungsfrei quasi. Ne? Stimmt, stimmt. Aber Attribut Wireless Bacon, Beacon notwendig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wireless Bacon wäre auch nicht schlecht. Ne? Ja, ne, gerade noch rechts. Ja, mein Englisch ist, ich bin alt. So, dann haben wir noch einen Cache. GC1PHFF. GC1PHFF. Da gibt es ein interessantes Log vom 13. Januar von Pyro 1. Ich lese das einfach mal vor. Ja. Hallo, ich habe gerade Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF angesehen. An diesem Lost Place fand am 23.05.2019 ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Hobbyfotografen, der den Lost Place fotografieren wollte, statt. Der Hobbyfotograf wurde mit Waffe bedroht. Es wurde eine hochwertige Fotoausrüstung plus Handy gestohlen und dabei auch ein Schuss abgegeben. Warum die Täter da dort waren, was sie dort gemacht haben, weiß man nicht. Die Polizei könnte sich Drogenhandel und vieles mehr vorstellen. Vielleicht hat ein Geocacher, der damals dort war, es waren einige im Mai 2019 dort, eine Beobachtung gemacht. Also Meldung bitte an die Polizei in Görlitz oder ein Aktenzeichen XY ungelöst. Da ist so ein Cacher indirekt, hat er mal ist bis zu Aktenzeichen XY geschafft. Cool, ne? Ja, und ich finde es auch gut, dass er da hier die Note reingeschrieben hat, das auch erkannt hat. Ja. Das ist auch nicht immer so, dass man das dann auch gleich weiß. Ne? Stimmt. Fand ich eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Ja. Ne, also, ja, und gerade, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht jemand was mitbekommen hat oder vielleicht nur einfach nachher noch Liegenschaften davon gesehen hat oder so, irgendeinen Hinweis geben kann. War ich so klein, ja. Ich wollte gerade sagen, das kann ja mal passieren, weil ich in Lost Places durchaus ja auch mal abseits der Route mal ein bisschen gucke, ne? Ja, wir haben schon viel. Es gab mal mitten in Hamburg so ein Lost Place, ich glaube, mal der Obi oder so war das. Haben wir uns das da angeguckt. Und dann kamen uns auch so ganz komische Typen. Ich glaube, ich schätze mal, dass das Metalldiebe waren. Ich weiß es bis heute nicht genau. Aber es ist ja auch absurd. Du läufst so, die kamen uns, man guckte sich so an und schätzte, was machen wir jetzt? Und dann ignoriert man so aneinander vorbei. Das war eh vollkommen geil. Ich mit Pixel war ich da, glaube ich, unterwegs. Und ich glaube, zwei oder drei kamen uns entgegen. Das war echt, das ist ja wirklich eine absurde Situation dann auch. Also ganz, ganz merkwürdig hatte ich das. Ja, die Begegnungen, die man teilweise beim Hobby hat, sind schon skurril manchmal, ne? Das ist ja krass, ja. Also in Lübeck gab's mal die alte Brauerei, hieß die, glaube ich. So ein alte, fünf- und siebenstöckiges Gebäude nebeneinander. Also fantastischer Spielplatz für Lost Place Cache damals. Und da haben wohl mal welche 3 Stunden auf dem Dach gesessen, weil drinnen welche Metallabklauen waren, aber so eine richtige große Gruppe. Und die drei sind auf dem Dach gesessen, haben sie nicht rausgetraut. Oh, scheiße, ey. Das ist ja... Ja, das kann ich mir mal vorstellen. Im Gebäude war echt... Das war echt cool. Da haben wir einige Meter zurückgelegt. Na gut. Alte Zeiten. Alte Männer erzählen vom Krieg. Ja. Lübecker Brauerei, genau. In Genin. Ja, genau. Ach, das war schön. Lübecker Brauerei war das. Ja, nee, der war auch... Also, der war auch... Also, es war ein 5-5er, war schon alles okay und so, aber... Du bist praktisch in 100 Quadratmeter Raum gekommen und solltest dann suchen, was dir die nächsten Koordinaten dazu gibt. Wenn es hochkam, stand er mal mit Edding an der Wand was geschrieben irgendwo. Ja, ja. Aber das Ding war vermüllt, der Raum. Also nicht ein leerer Raum, wo du suchst oder so. Richtig. Also das war zu viel des Guten. Ich wollte sagen, das ist schon ein bisschen hart. Also ich ja, vor allen Dingen musstest du immer, der hat einmal 5 Stöcke, einmal 7 Stockwerke gehabt. Ja, ne? Ja. Dazwischen gab es aber keinen Übergang. Da musste es mal durch so einen Keller, in dem Reifen verbrannt waren. Oh. Also da war alle Luft drin. Das war schlimm. Obwohl, das selber ist natürlich Abenteuer pur gewesen. War schon ich wollte sagen, das sind aber Caches, an die erinnerst dich halt immer. Ne? Das ja, ist, absolut. Und sowas findest du ja heute, wo findest du hier bei uns in Westdeutschland, muss man leider sagen, denn auch Lost Places so richtig. Ne? Also selbst die Ivia ist ja nicht mehr so das, was sie mal so vor 10 Jahren war. Ne? Nee, und jetzt während Corona sind alle auf Entdeckungstour sowieso nicht. Ja, ja. Na gut, dann haben wir Geocaching-Rundgänge in und um Friedberg. Warum habe ich die eigentlich rausgesucht? Ach genau, die wurden von Schülern der Q12, also was ist eigentlich Q12? Q12? Naja, des staatlichen Gymnasiums Friedberg entwickelt. Ich meine, so Schülercaches finde ich sowieso immer eine Sache. Und nach dem Jahr, was ist dann? Muss die nächste Klasse die dann pflegen oder wie haben sie sich das so in etwa vorgestellt? Ja, wahrscheinlich muss das so sein, ne? Musst ja, wirst du verpflichtet als nächste Klasse und ihr beschäftigt euch auch damit, ne? Ja, finde ich aber schon. Aber gut, wenn die Stadt das macht, muss das ja irgendwie in Zusammenarbeit sein. Also das, da, dann werden die ja wohl hoffentlich drauf achten. Ja, es ist halt dann, ja. Was ich ein bisschen dämlich fand, ist, laden Sie die jeweilige Tour mit den entsprechenden GPS-Daten und dann ist da ein Link auf geocaching.com, wenn du da draufklickst, ne? Ja, dann kommst du auf die Hauptseite von geocaching.com. Also, wie immer du da das finden sollst. Oder wahlweise, das fand ich erstaunlich, opencaching.de. Oh. Kommst allerdings an die gleiche Stelle, nämlich auf die Startseite. Und dann musst du suchen, ne? Ja, das ist wirklich, das ist ein bisschen absurd, aber fand ich erstaunlich. Also, das haben sie tatsächlich für beide gemacht. Beide verlinkt. Warum sie jetzt nicht auf die Caches selber verlinkt haben. Ja, aber wenn du jetzt hier, warte mal, da unten drunter steht die knallhart knifflige so, Knobeltour und da komme ich auf eine OC-Seite. Geil, die sind mit OC verlinkt alle. Ja, ja. Ich glaube es nicht tatsächlich, kein einziger bei Groundspeak. In der Stadt vor unserer Zeit? Ja. Ja. Alles OC. Die knallhart knifflige Knobeltour Neuauflage. Alter, wenn ich das schon lese, knifflige. Ja. Q12 ist Qualifikationsphase der Oberstufe Jahrgangsstufe 12. Jawohl. 5-mal gefunden bei Groundspeak. Und die haben doch aber einen Linkzug zu Geocache. Ah, guck an. Das läuft gut. Da kriege ich dann, den gibt's nicht. Was ist das denn? Nee, das läuft gut. Also, das muss ich sagen. Nee, den Cache gibt's gar nicht. Dann dürfte ist die Verlinkung wohl von Arsch. Ja, herrlich. Ja, läuft also. Ja, aber bei solchen Projekten ist halt immer ein bisschen schwierig, ne? Also es gibt ja so diverse dann auch so Kinderferienprogrammrunden, ne? Die werden dann irgendwie ausgelegt und also das ist wie mit dem Praktikumsding vorhin da. Dann lieber einfach ein Listing erstellen und ja, aber was kriegen die denn für eine Note? Jetzt versuche ich da drauf zu klicken. Jetzt gehe ich auf in einer Stadt von unserer Zeit, hatte ich glaube ich gerade. Der rätselhafte Bierweg. Mhm. Und dann ist da ein Geocaching.com-Verlinkung, die ins Nirvana. Ah nee, die geht so. Der rätselhafte Bierweg geht. Ich meine, da ist der Link, funktioniert wenigstens. Bei dem anderen schon nicht. Da frage ich mich schon, das wäre keine gute Note denn. Aber warum wie viel haben die denn? 59 Funde und 12 DNF. 12 DNF ist aber auch viel. 59 Funde und bei OC. Bei OC, wo sehe ich da auch mal, wie viel das sind insgesamt? Ich gucke mal hier. Da sehe ich das nicht. Da. Ach doch, da, 7 Funde. Naja, 59 zu 7. Aber 7 ist schon ganz schön viel für OC, finde ich. Ja. Mika ist da, der können wir lästern. Nee, Mika ist da, wie könnte ich sagen. Und die, ich sag mal, die Final Form, die geht sogar noch. Also für 10 Stationen haben sie jetzt nicht so eine Wurzelziehen-Aufgabe reingemacht. Ne? Ja, aber warum haben sie denn manche den nicht gefunden? Ah, der wurde schon was transfert von to User sowieso. Mm. Ah, okay. Ja, ah, sie hat den vernachlässigt, deswegen hat sie den weitergeben, bla bla bla bla bla, ja, alles klar. Und das ist immer das Problem dann, wenn du dann halt dann offiziell von der Stadt und so. Das ist für mich alles so wie Hund kaufen, da muss man sich auch später drum kümmern und das vergessen sie, glaube ich, immer dabei. Ja, ich habe das schon mal erwähnt, hier diese Camp Rhein-Seelen-Runde hier ist ja auch mit der Stadt gelegt, ja. Ne? Und die hat ganz klar gesagt, 12 Jahre sind die zu pflegen. Ja, aber hier geht's ja nicht um Geld. Und wenn die Schüler sagen, oh, kein Bock mehr. Oh, naja, also Geld wird das Ganze ja auch gekostet haben. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Höhe da Gelder geflossen sind, aber meinst du? Ne? Aber da das ist auch die Frage dann, ich meine, einen Vertrag wirst du auch nicht unterschrieben haben, ne? Wenn die halt sagen, 12 Jahre sind sie zu pflegen und du machst es dann nicht, was wollen sie machen? Ja, ne? Eben. Da gehe ich auch von aus. Naja, ist ja auch übergeben worden, wird ja wohl jetzt weiter gepflegt. Ist ja auch mal eine Projektaufgabe. Dann vielleicht sind die auch Werkstudenten mittlerweile. Ja. Ja, Gudi. Alter, wir sind schon wieder 2,5 Stunden. Ich dachte heute immer 2 Stunden, aber es wird wieder nichts. Nee, ich habe ja gesagt, 90 Minuten müssen wir machen wir und dann ganz knapp. Genau. So, dann haben wir noch den nächsten. GC6A8MN. GC6A8MM, das Tor zur vergangenen Zeit. Das ist einmal, wo ich so denke, ja, da hättest du auch mit dem Paten nichts gerissen. Ach, das bin ich mir sicher. Also, ja, da wurde viel gefunden und wo geht das Ganze los, das Gebügel? Ach ja, am 11.10.2020. Hallo, der Cache war heute leider weg. Wir haben einige Meter weiter das Rohr gefunden, bla bla. Dann kommt der Owner, Loctus 108. Ja, es ist wirklich deprimierend. Ich habe langsam keine Lust mehr auf Geocaching. Als ich anfangs nur bei Open Caching gelistet hatte, für genau Hinbieger, gab es diese massiven Probleme nicht. Allerdings ist da auch deutlich weniger los. So, dann kommt das nächste. Dann hat er von Eigengott langsam mal einen auf den Nüsse gekriegt, dass er sich nicht gekümmert hat. Dann kam wieder Loctus. So, Cache, also CASH, ist mal wieder repariert. Mal sehen, wie lange es dauert, bis die ersten Gestörten wieder alles ruinieren. Da wird Gestörten dann aber groß geschrieben, egal. So, dann wurde schon wieder gemeldet, dass der nicht in Ordnung ist. Dann kommt wieder Loctus, 5 Tage später. Der aufmerksame Leser wird bemerkt haben, dass es hier kein analoges Logbuch mehr gibt, sondern nur noch online geloggt werden kann. Dann kam natürlich das entsprechende, du bist aber nicht ganz dicht. Genau, Mettbrötchen hat dann, der hört uns auch mal hier, ist er hier? Ja. Mettbrötchen hat's versaut. Der hat geschrieben, leider kein Logbuch vor Ort und need maintenance. Dann kam Loctus wieder am 23. Ja, dann viele Ausrufezeichen, genau, noch mehr Ausrufezeichen. Es gibt kein beschissenes Papierlogbuch, weil die Dosen nie richtig geschlossen werden und es dann gammeln. Ganz viele Ausrufezeichen. Deshalb online noch mehr Ausrufezeichen. Achso, Mettbrötchen hatte aber auch schon eine Menge Ausrufe. Also das ist ein richtiges Ausrufezeichen-Battle gewesen. Da kam Mettbrötchen mit dem Need-Archiv hinterher. Hat sogar vernünftig begründet, warum. Da kam Loctus wieder. Hast du keine Freunde? Nerv mich nicht mit deinen Richtlinien. Da steht bestimmt auch drin, dass man die Caches nicht zerstören oder nur halb verschließen soll. Interessiert Chanchi einen auch keinen. Außerdem ist es pandemiebedingt unzumutbar, wenn Dutzende, und da fehlt das T, Leute auch noch an gammeligen Papierfetzen rumfingern. Und jetzt lass mich in Ruhe und freu dich, dass der Cache gerade mal nicht zerstört ist. Und dann hatte OB Lodalix ein Einsehen, hat ihn dicht gemacht. Nee, erstmal hat er ihn noch disabled. Genau, erstmal disabled. Da hat Lokotos wieder gesagt, ich mache das hier, damit Leute Spaß haben. Leute, genau. Die alles zerstören, sind ja schon schlimm, aber die möchte gern wichtigen, sind noch viel schlimmer. Logbuch ist drin und hat es enabled. Und dann war man vorbei. Dann hat irgendwas hat er da wohl falsch gemacht bei Lokotos, genau. Nicht Loctus, Lokotos. Lokotos ist, glaube ich, hier irgendwie, das glaube ich aus Star Trek. Ja, also Lokotos 108 hat also nicht mehr viel Freude am Cachen, habe ich das Gefühl. Ach, herrlich. Ich finde das schön. Das ist so, das ist für mich so ein Paradebeispiel von einem, was will man mit den Männern. Ich muss ja mal gucken, seit 2016 ist der dabei. Ja, hat aber nichts gefunden. Nee, und 2 versteckte. Aber 5 Favoritenpunkte auch immerhin. Die Profilinformation bei ihm steht humanoid und das möchte ich bei dem, was er schreibt, in Frage stellen. Ich wollte sagen, das kann man ernsthaft bezweifeln. Was ist denn mit seinem zweiten Cache eigentlich? Ist der auch irgendwie. Aber guck mal, das ist, was habe ich im Schreibt, meine ich ja auch. Und solche fängst du auch nicht mit Paten ein. Nee, da brauchst du. Nee, da würde der Pate vermutlich dafür sorgen, dass das richtig liegt. Und danach würde er das dann verlegen. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Also wenn du einen Paten da haben kannst, dann kann das nur der Pate sein. Der wird da ja noch helfen, aber alles andere dazu, ja. Ne? Ich gucke mir gerade seinen anderen Cache an, der hat ja 2 versteckte. Das ist. Ja, der andere ist auch disabled, ja. GC69RXB. GC69RXB, der wurde beendet mit den Worten, und mal wieder waren die Idioten zu Besuch und haben den Cache zerstört. Ja. Ich meine, also bei solchen Fragen, die haben nun offensichtlich wirklich überhaupt keinen Spaß mehr am Hobby. Warum macht ihr eigentlich weiter? Also, ich glaube, dann hätte ich schon aufgegeben, wenn ich mich schon so, also, ja. Ich gucke gerade nochmal so einen anderen, also, ihr hättet mit eigenem Gott das öfter auch zu tun, auch bei dem Cashier. Ja. Auch hier, wie bei meinen anderen Cash, wo da ist, 100%, habe ich mir für diesen Cash auch eine neue Position ausgeguckt. In den Ferien würde ich alles neu und heile machen und wieder online stellen. Ja, doch, das ist ja offensichtlich, waren wieder Arschlöcher unterwegs und haben eine Cash-Tasche. Das ist echt frustrierend zu sehen, wie viel asoziales Volk unterwegs ist. Ich hoffe langsam, diese Leute werden von Corona dahin gerafft oder vom LKW überfahren. Oh Gott, der Typ. Ich glaube, du brauchst einen Boxsack, Junge, echt. Er hat so klare Ansagen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein echter Sympathietrick. Vielleicht macht er mal ein Event, da fahre ich vielleicht sogar hin. Das wird sich lohnen. Ja, es gibt schon Gestalten, da staunst du immer wieder, ey. Ja, das Hobby wird immer, die traurigen Momente überwiegen halt nicht. Es gibt immer noch die lustigen. Ja, ich finde auch, also man muss das so mit Humor nehmen, dann passt das alles. Was ich nochmal nachreichen wollte, wir brauchen ja gar nicht dahin gehen, wir haben uns ja jetzt oft genug, haben wir uns ja aufgeregt über die bayerischen Publishern, von wegen Corona und dann machen sie nicht. Wir haben immerhin den Text jetzt mal gekriegt und deswegen können wir ihn ja wenigstens mal einmal vorlesen. In Bayerisch-Schwaben, Augsburg-Land, Grünsburg-Dillingen gab es bin ich ganz durcheinander. Augenblick. Das gehört nicht dazu. Ich wollte eigentlich nur mal den Text haben. Wo ist das denn? Du meinst die Ach nee, das war noch eine andere Geschichte. Genau, das passte zu Bayern. Jetzt war ich durcheinander hier. Da kriegt man nochmal den Tipp, dass da ein Cash mit Sockenpuppen-Account gelegt wurde. Und der wurde neu gepublished, weil man der hat wohl so ein altes Skript benutzt, mit dem man das Bundesland manuell auswählen konnte. Und dann hat er einfach Baden-Württemberg statt Bayern eingetragen. Ach, das war's, genau. Ja. Das finde ich ja ziemlich cool und er wurde dann halt freigegeben. Ist halt durchgerutscht bei den Reviewern. Ja, mein Gott, das kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Weil es ja in Bayern Publish-Stop gab. Genau, aber in Baden-Württemberg nicht und deswegen wurde er gepublished, obwohl er in Bayern liegt, aber eben falsch gelistet war. FDF und STF waren da natürlich schnell durch und ein Cacher merkte kurz darauf per Write Note an, dass das Land Baden-Württemberg angegeben wurde. So, und dann Miss Undercover hatte den freigegeben, las das mit, entschuldigte sich mit der gleichen Nachricht und so, dass sie den falsch freigegeben hätte, aber dass sie den jetzt als Silvestergeschenk für die bayerischen Cacher bestehen bleiben lässt, weil mein Gott, jetzt ist es schon passiert. Weil ich schon gesucht. Dann, ja, genau, eben. Zwei Logs drauf. Ja, ne? Ja. FTF ist weg und so. Und dann hat Sabbelwasser den zurückgezogen und löschte alle Logs. Das ist das, wo ich sage, schmeißt so einen raus, das ist ja völlig sinnlos. Solche Reviewer brauchst du nicht. Der möchte einfach nur zeigen, dass er Macht hat, weil das ist einfach dumm, was er da macht. Das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Nee, weil der grundsätzliche Sinn war ja irgendwie, sie wollten ja halt keine FTF-Aufläufe dann an solchen Caches haben und wie gesagt, es war ja dann schon durch. Was soll das denn? Eben, und an der Stelle macht es dann echt keinen Sinn mehr. Und dann doch die zu löschen, da können doch die Suchenden nichts für. Dann muss er ja hier die Miss Undercover sperren. Die ist ja eigentlich dann die Schuldige. Richtig. Also den Cache dann den Cache zu archivieren, ne? Okay. Ja. Also selbst hätte das man auch nicht dann machen müssen, ne? Ja. Aber die Logs zu löschen dann, ne? Ja, das, also finde ich völlig bescheuert. Also. Ja, also wie gesagt, und er selber, er ist aus Bayern und kennt auch genug andere, die cachen und er sagt auch, er kennt niemanden, der da unten wirklich dafür ist, dass die published gestoppt werden, weil das für sie, die sind keine Corona-Leugner, nix, sondern die finden das einfach hohl. Ja, eventuell sollte der Reviewer einen Partner an dieser Seite gestellt bekommen. Yes, ja. Coole ja. Idee. Ja, das gefällt mir. Was habe ich hier noch? Ach, du hast die rausgesucht hier, die nächsten. Genau, das wurde mir zugeteilt. Ich weiß nicht, wie hieß diese Veranstaltung jetzt noch am letzten Wochenende? Ach, Hurenbock in Seattle. Irgend so ein 24-Stunden-... Teamspeak-Konferenz, keine Ahnung, was das da war. Also ich habe zweimal reingeguckt. Geil, ich auch. Zweimal waren die drei Bärtigen da. Ne? Echt? Den haben wir zugleich reingeguckt. Genau. Ich habe auch diese drei Bärtigen gesehen und habe gedacht, ist das ein Zoo oder was? Oder haben die auch, dürfen sie nicht mehr rasieren da? Genau, der eine kam aus Kanada, zumindest hatte er ja kanadische Flaggen da irgendwie, ne? So, und dann habe ich zwischendurch nochmal geguckt, vielleicht eine halbe Stunde später, dann haben sie irgendwelche Videos gezeigt von einer Cacherin, die versucht hat, einen Tauchcache zu finden mit ihrem Schnorchelgerät. Und danach hat sie versucht, auf den Baum zu klettern. Also, ja, weiß ich nicht. Also die ganze Veranstaltung war so ein bisschen. Ach, dann ist die Qualität so. Ich hab auch noch ein zweites Mal tatsächlich reingeguckt, irgendwie eine Stunde später. Da hatten sie irgendwie so einen Holländer auf dem Lost Place mit seinem, ich hoffe, ich bete, dass das sein Sohn war. Weil der hat dir die ganze Zeit angeguckt, gleich steckt er ihm die Zunge ins Ohr, echt. So, der war so, der sah aus wie 15, 16, so mit Zahnspange und er wie 40. Und der guckte die ganze Zeit, ich habe echt gedacht, oh Gott, ist das ein Pastor und sein. Hoffentlich war es sein Sohn, ich weiß es nicht. Und die hüpfelten da auf dem Lost Place, völlig langweiligen Lost Place rum. Also gut, ich weiß nicht, vielleicht war es auch fürs amerikanische oder englischsprachige Publikum dann eher eine Veranstaltung. Ich fand's, also mir hat es jetzt irgendwie nichts gebracht, aber ich habe halt gehört, da haben die wohl eine Band vorgestellt. Bugsy Travels and the Ammo Box. Die kamen immer wieder, ne? Ich glaube, ja. Irgendwo habe ich da auch was von gehört oder gelesen noch. Also, so, und da habe ich den Link, stellen wir in die Shownotes. Die gibt's halt bei YouTube. Und also ich persönlich konnte mit den Dosenfischern halt nie so richtig was anfangen. Ich war auch vielleicht irgendwie zu spät dabei dann oder so. Also die haben mich halt nie so angegriffen. Aber die Musik hier fand ich jetzt gar nicht so schlecht, was sie machen. Die covern halt auch so ein bisschen Cash-Lieder, ne? Irgendwie Cash. Ja, aber wollte ich gerade sagen, das sind ja wohl berühmte Songs, die sie dann umtexten in genau. Cash-Lieder. Ne? Und, ja. So von der Qualität fand ich das gar nicht mal so schlecht. Also einfach mal reinhören, ist Geschmackssache. Ich fand es ganz cool. Weil irgendwer schrieb, das war ein bisschen lahm. Ich weiß, ich habe noch einmal reingehört. Ja, ich fand's okay. Ich fand die Dosenfischer am Schluss auch nicht mehr meins. Am Anfang, als er wirklich noch zu Hause alleine auf dem Sofa saß und Texte gemacht hat, da fand ich's cool, weil da hatte das so was von Liedermacher, weißt du, der so einsam und alleine so sitzt irgendwo und einen Song kriegt. Das fand ich cool. Als sie eine Band wurden, erledigte sich das für mich, weil das war für mich nicht. Ich habe nur den Bandstatus dann immer mitbekommen. Also mich hat das irgendwie nicht so. Nee, den Bandstatus, da war es für mich dann auch. Ich kann ihn ja verstehen, damals musste dann irgendwie der Kollege auch eingebunden werden, der dann da auf einer Flöte rumspielte, was für mich schon nicht passte. Aber so seine ersten, die hat er wirklich. Ich glaube, da hat er aber keine Zeit und dann hat er einfach da auf dem Sofa gesessen und so einen Song geträllert. Den hat er natürlich vorher auch geübt, ist ja logisch. Ja, klar. Aber das war das, wo ich so dachte, oh, das ist gar nicht schlecht, also das höre ich gerne. Aber danach, als das dann so, ja, das sollte so angepasst werden, damit das auch alle mögen, das war alles nicht mehr so mein, ja. Aber hier, wie gesagt, wir verlinken es auch, Bugsy Travels and the Ammo Boxes. Genau. Immerhin mal so wieder viele, Geocaching-Musik. Genau, gibt nicht so viele Geocaching-Bands und die hier ist mal wieder anscheinend eine neue. Ja. Von daher, hört zumindest mal rein. Müssen wir sie auch mal erwähnen dann, genau. Genau, genau. Den nächsten lassen wir wieder aus, den Punkt, glaube ich, die nächsten zwei. Die bewahren wir uns mal auf, weil das ist schon wieder 22.50 Uhr. Den letzten von den beiden kriege ich sowieso nicht mehr hier aus dem Tablet raus. Der hat schon eingebrannt. Der ist eingebrannt, Monitor, genau. Ja, machen wir so. Was haben wir da noch? Labcaches. Wenn man jetzt, also damit ich es nochmal richtig hinkriege. Ich habe es immer noch nicht ausprobiert. Aber irgendwer schrieb, er hat es ausprobiert. Wenn ich mit der Familie cachen gehe im Moment, wir haben die letzten Wochenenden oftmals Lab-Caches gemacht, weil der Junior gesagt hat, er möchte gerne seinen Roller mitnehmen, hier mit den Skateboard-Rollen und das ist im Wald so kacke. Also wenn die Stadt Lab-Caches, so. Und ich habe mir mal gedacht, das ist eigentlich blöde, weil er kann zwar den Bonus mitloggen mit seinem GC-Account, aber er hat ja kein Handy dabei, also die Labs kann er nicht machen. Jetzt ist es so, wenn du vor Ort warst mit deinem Handy, und hast die Lab vielleicht nicht lösen können oder so, dann kannst du jetzt von zu Hause sowieso nochmal dann die Lösung eingeben und der Lab ist erledigt. Der erkennt also, du warst bei den Koordinaten vor Ort, du warst da, dann kannst du halt im Nachhinein den Lab immer noch lösen. Du kannst aber auch, wenn du dich ausloggst mit demselben Handy und mit einem anderen Account einloggst, das habe ich nämlich mit dem Account vom Junior gemacht, kannst du die Labs nachloggen. Weil das Handy ja cool. Vor Ort war. Du musst halt nur wissen, wie die Antwort nochmal. Ich habe also drei Lab-Runden tatsächlich nochmal nachgeloggt für ihn, weil ich da die Antworten auch kannte. So konnte er jetzt seine Labs noch nachloggen. Ah, cool. Ja, die Antworten kriegst du ja auch noch auf eine andere Weite raus, wie wir gleich noch zukommen. Ja, genau. Also auf jeden Fall, du musst halt dasselbe Handy nehmen und darfst es halt auch den Cache, glaube ich, nicht leeren oder so. Ne? Aber dann funktioniert genau, das. Den Cache darfst du nicht leeren von der App. Und das geht auch nicht auf dem anderen Handy. Also es hängt nicht am Account, sondern es hängt am Handy. Genau, genau. Das ist wichtig dabei. Also irgendwie haben sie dann sozusagen einen Programmierfehler drin, der dafür sorgt, wenn du einmal in dem Bereich warst, dann brauchst du nicht nochmal da rein. Genau, das funktioniert einwandfrei. Ich habe es gemacht. Nach Ich glaube, nach, oh, keine Ahnung, 3 Wochen oder 4 Wochen habe ich den ersten Lap, den wir gemacht haben, für ihn nochmal nachgelockt. Es passt natürlich die Reihenfolge nicht von seinen Log-Einträgen, aber es ist ihm eh egal. Das ist ja aber was. Er hat die Punkte. Ne? Ah, okay. Ja, das geht. War nicht also einen guten Tipp? Das kam, glaube ich, in der Telegram-Gruppe, bin ich der Meinung. Ja. Das war also ihr seht schon, eine Telegram-Gruppe lohnt sich. Ne? Da kommen wirklich eine Menge gute Tipps. Und man muss auch nicht mal Mitglied werden. Man kann da auch so mitlesen. Also wie gesagt, wir haben da nichts von, wir kriegen da nichts für. Ja, aber ihr kriegt da was. Ihr habt da was von, weil die ersten 150 Mitglieder werden später bei unserer Weltherrschaft in den Ministerien sitzen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Im Kabinett. Ne? Na, ich finde diese Gruppe tatsächlich nicht schlecht, weil Facebook wollte keiner mehr hin. Ist ja mittlerweile auch, ach, Pike ist jetzt auch da, nachdem wir, jetzt haben wir schon gelästert, jetzt lohnt nicht mehr. Bei Telegram, das passt ganz gut. Das sind dann wirklich Leute, die jetzt alle nur in der Gruppe bei uns hängen. Es ist nicht Facebook, wo viele nicht hinwollen. Das hat sich bis jetzt sehr. Willkürministerium, was meinst du? Selbstverständlich. Sehr gut. Nee, ich bin von Telegram, also ich hatte vorher keine Telegram-Erfahrung. Ich hatte das schon drauf, weil ich ab und zu mal so in Geocaching-Gruppen mal ein bisschen geguckt habe, ob es ein bisschen Content für uns gibt. Ja. Es ist auch nicht so, dass wir da sitzen und alles animieren, sondern die Gruppe lebt von der Gruppe. Ne? So, und, ja, sollen wir nochmal sagen. Also wir sehen das auch ein bisschen mehr als Feedback-Kanal. Also für Tipps und Tricks immer, kein Problem. Ja. Und unseren Content holen wir uns da auch gerne raus. Aber es soll auch ruhig ein bisschen Feedback sein. Also wer da uns direkt was mal errichten will, gerne auch da. Also keine Frage. Auch weiterhin natürlich über die anonymen E-Mail-Adresse, die es auch gibt. Ne? Aber auch da kann man halt bei uns dann Feedback loswerden. Ne? Ja. Also von daher. Und deswegen, ich bin auch überrascht, es läuft sehr gut da. Also es ist sehr viel Bewegung drin. Es macht auch Spaß. Ja, es gab noch das andere, was ja angeblich noch Raum ganz viel toller ist. Signal. Hätte jetzt vom Namen her natürlich auch toll gepasst. Haben wir ausprobiert. Ist von Arsch. Ehrlich, die Gruppenbildung ist da so komisch, kompliziert alles, das ist alles nicht geschmeidig. Das letztendlich läuft das auch auf einem Server, das ist genauso unsicher wie Telegram, also so viel nimmt sich das gar nicht. Und als ich mich anmelden wollte, war der Scheiß auch noch gerade komplett zusammengebrochen und das nur, weil mal ein paar mehr kommen, wo ich schon dachte, okay, nee, lass mal. Also es ist ja auch so, wir haben jetzt bei Telegram, dadurch, dass es eine Gruppe ist, keine Verschlüsselung. Ja, wie schlimm, jetzt kann die NSA mitlesen, was wir über Geocaching schreiben. Dann soll sie das mal tun. Ich wollte sagen, das ist so. Ehrlich, das kannst du von mir aus doch aber auch Hauptbahnhof aushängen immer morgens. Also, naja. Genau. Das hätten wir zu. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen, jetzt wieder auf Telegram? Ich weiß. Achso, weil der Tipp nachher kam. Genau, weil der Tipp davon kam und da kam auch der Tipp vom. Von wem kam der Tipp? Graf Zahlf. Genau. Ja, wer kennt sich mit Statistik und Abgreifen von da? Wer kennt das noch außer Graf Zahlf? Da gibt es noch dieses Tool. HTTPS ist das da und dann GCUtils, also GCUtils zusammengeschrieben.de /lab2gpx, auch ein Wort. Also lab2gpx. So, und da kann man sich. Da gibt man die Koordinaten ein, dann kann man noch so ein paar Sachen anhaken, das könnt ihr euch selber angucken. Und dann kann man sich dort eine GPX-Datei generieren lassen, in der alle Lab-Caches sind und kann die direkt aufs Handy laden. Da braucht man kein GSAK, gar nichts mehr für. Und das geht auch gut. Ich habe das gleich getestet. Mit CGO funktioniert das wunderbar. Telegram ist der erste Kanal, wo einem Teilkörperbilder angeboten werden. Was ist das denn? Ist das bei Twitter nicht auch normal? Also, ich dachte mal, viele Frauen kriegen ja Teilkörperbilder ungewollt. Naja, zurück zum Tool. Also, da kann man das sich ein GPX-Datei holen, ohne dass man ein GSAK benutzt. Er zeigt dabei die Texte an. Ich habe das immer noch nicht ganz durchdrungen. Er zeigt nicht die Lösung an, sondern er zeigt nur die Texte an. Das hat den Effekt. Und genau, Pike, deswegen machen wir da Werbung für, weil das dann gar nicht so geheim ist, weil das ist dann einfach doof programmiert. Ich habe am Anfang nämlich gedacht, das Tool holt wirklich die Lösung. Das tut es aber nicht. Sondern es holt die Texte, die da hinterlegt sind, wenn man die richtige Lösung eingibt. Ist das so korrekt? Ich glaube ja. Und da viele das so programmiert haben, dass in diesen Texten dann die Lösung nochmal explizit genannt wird, ja, Eigentor. Deswegen hat man dann tatsächlich die Texte sozusagen griffbereit. ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt, oder? Ja, ich glaube, so wird das sein. Kraftzahl schreibt auch ja, das ist so. Ja. Ja, so hatte ich es auch verstanden. Also dadurch kriegt man natürlich auch viele, tatsächlich viele Bonuskoordinaten schon. Wenn die da hinterlegt sind, dann sind die da auch mit dran, wenn man übernimmt. Einziger Tipp, was man da, Moment, teilweise die Lösung, genau, für die Bonis drin, schreibt Stellinger auf 95 gelöste Boni in einer PQ. Das funktioniert gut. Das Einzige, wo man darauf achten sollte, wenn man jetzt GSAK benutzt, das ist jetzt nur so am Rande, wenn man das, es gibt ja auch von GSAK so ein Makro, das macht fast das Gleiche, holt nur nicht diese Texte. Ansonsten ist es eigentlich, glaube ich, sogar identisch, was da passiert, bis auf eben diese Zusatztexte. Und in dem GSAK-Makro ist standardmäßig als Kürzel für Labcaches LB vorne hinterlegt. Das heißt, die heißen dann alle LB und irgendwas dahinter, diese Codes. Ne? Mhm. Und bei dem Tool aus dem Internet ist LC hinterlegt. Also wenn man das abwechselnd oder so benutzen will, wie ich es auch mache, dann sollte man entweder das Tool oder sein GSAK-Makro umstellen. Sonst hat man das alles doppelt. Das nur so am Rande. Also ich denke halt auch nochmal, was Palk mit Heimlichkeit sollte nicht beworben werden. Also A ist das in der Geocaching-Community mit Heimlichkeit, wenn so ein Tool rauskommt, ja, dann stimmt. Ist das ratzfatz über den Ether. Also das ist totaler Blödsinn, davon ab. Nee, nein, was er meinte, ich hatte am Anfang schon gesagt, dass ich echt überlege, das geht sowieso rum, aber ob wir da wirklich was zu schreiben oder das nennen wollen, weil es am Anfang hieß, oder zumindest habe ich es so verstanden, dass wirklich die Lösung drinsteht. Und dann habe ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen, das überhaupt zu nennen. Und dann habe ich mir aber gedacht, egal, wenn ich drüber rede, das Schlimmste finde ich so, das machen auch so manche Podcasts oder Blogs, wo weißt du so, hier, ich weiß was, so und so geht das, aber ich sage euch nicht, wo das ist. Wo ich denke, ich sag mal, das ist das Allerletzte. Also dann bewerbe ich das lieber, weißt du? Nein, und der Punkt ist einfach, wer hier bescheißen will, ne, gerade bei Labcaches, ne, da gibt es so viele Möglichkeiten. Also ja, ne? Aber ich will jetzt nur erklären, also da hat Palk recht, die Überlegung hatte ich tatsächlich im Moment, also ja. Deswegen kommt er drauf, das hat er sich nicht ausgedacht, sondern ich habe selber auch gesagt, da muss ich mir echt überlegen, schreibt man da drüber oder schreibt man da nicht drüber? Nicht, weil ich es geheim halten will, sondern weil ich es nicht noch aufbringen will. Dass sich das rumspricht, ist mir auch klar. Aber wenn es jetzt nur zu bescheißen gewesen wäre, dann hätte ich das nicht gern unterstützen wollen. Das war so, da war ich ein bisschen hin und her gerissen. Nee, weil dann würden wir ja auch Werbung machen für irgendwelche Fake-GPS-Apps und so. Ja. So, und dann kam Graf Zahler mit der Erklärung, dass das eigentlich gar nicht die Lösungen sind, sondern eben diese Texte. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist es echt ein Programmier- oder Designfehler. Dann sehe ich das nicht mehr so als Problem. Aber nichtsdestotrotz ist das eine coole Sache, dass man halt die Labs jetzt auch auf der App mit in der PQ mit sehen kann, beziehungsweise gespeichert. Und wenn ich da jetzt mal ein Multi mache und gucke, Mensch, lässt sich der Lab integrieren da irgendwie, das ist schon echt cool. Ne? Das ist schon echt, Graf Zahl schreibt gerade, es ist nicht meine Seite, hatte schon Anfrage. Jetzt ja. Verkauf das doch. Ist doch klasse. Verkauf das Tool, aber das kannst du komplett haben, die Seite. Nein, also ich bin über das Tool auch sehr glücklich. Ich habe ja, wie gesagt, für mich war es jetzt nicht mehr so ein Vorteil, weil ich dieses Makro aus GSAK schon hatte, das das Gleiche letztendlich macht. Dies ist jetzt noch so ein kleiner Bonus obendrauf, den ich allerdings ehrlich gesagt bis jetzt noch gar nicht genutzt habe. Also ich muss das mal demnächst überhaupt erstmal probieren. Aber das werde ich auch nutzen. Dr. Ringling schreibt gerade, Tool ist toll, was kostet es? Dr. Ringling, du musst uns auf unsere E-Mail-Adresse eine Einzugsermächtigung geben. Ja, das reicht. Ne? Und das reicht, genau. Ne? Ein Blanko-Formular bitte und dann kriegst du auch. Fragen dann bei der Bank ab, wie viel wir abziehen können. Genau. Wie viel täglich geht und wie viele Tage nacheinander. Ne? Nee, aber das Tool ist wirklich Gold wert. Das Einzige, was natürlich immer noch ein bisschen doof ist, da kann das Tool natürlich nichts für, ist ja auch nicht zum Gehen. Wenn du natürlich so ein, das sind die Lab-Caches, die bei mir maximal 2 Punkte kriegen, 2 Sterne kriegen, wenn ich eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss. Ja, das stimmt. Bin ich angeschissen, das ist immer nervig. Aber gut, ich sag mal, die Labs an sich laufe ich dann trotzdem noch mit der offiziellen App ab, ne? Ich laufe die sowieso ab, aber ich kann dann halt auf meinem Locus nicht sehen, dass der Punkt zum Beispiel gar nicht geht. Gerade wenn das noch ein Verteilter ist, der so weit auseinander liegt, weißt du? Aber ist es nicht so, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ich hatte das, oder liegt es am Namen, den der Owner vergeben hat? Dass die eine Reihenfolge in der Nummerierung haben. Und dass du daran erkennen kannst. Nö, ich habe auch schon welche gemacht, die ich mit 4 und so anfangen kann. Ach so, okay, dann ist das nur Zufall. Okay, alles klar. Katrin und Görwin sind auch gut. Steht auch im Lab-Listing drin. Ja, ihr Lab. Ja, wer liest denn Listing? Wer liest denn Listing? Ja. Außerdem habe ich doch dann, ich habe dann mein Lokus, mache das auf und sehe, da kann ich jetzt hin. Und dann sehe ich, da ist noch ein Lab-Cache in der Nähe. Und in dem Moment gucke ich ja noch nicht ins Listing. Ja. Klar kann ich das machen, habt ihr vollkommen recht. Und es ist auch absolut eigene Schuld, wenn man dann an der falschen Stelle ist. Das ist aber trotzdem doof. Also das, ja. Naja. Also ich nutze das sowieso nur zur Orientierung, weil die Labs laufe ich dann eh mit der offiziellen. Das sowieso, anders geht's ja auch gar nicht. Du musst die ja eh auf wegen der Beantwortung und so, das ist ja keine Frage. Ja. Siehst du, Dr. Ringding hat recht, Listing, wir sind auch keine Amateure. Hat er gut auf den Punkt gefragt. So, 3 Stunden rum. Schon kommen wir zu den Cache-Tipps. Und das, ohne dass wir lange Kommentare gemacht haben. Wir hätten heute, ich sag dir, wir hätten diese 2 Stunden heute eingehalten. Das lag einfach an Old Death. Ja. Der hat einfach zu lange gebraucht. Wir müssen das von vorhin revidieren. Fragt uns gar nicht erst an, es kommt nie wieder einer als Gastkommentar hier rein. Ja, dann kommen wir zu den umfangreichen Cash-Tipps diesen Monat. Ne? Ja. Ich hatte tatsächlich wirklich einen, den man empfehlen kann. Also es ist tatsächlich nur einer diesmal drin. Und ich habe hier als Empfehlung GC9419V. GC9419V, das ist quasi dein GC-Code, Jörg, mit einer 9-Volt-Batterie am Ende. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Der Kliegelstreich, der ist ein kleiner Tratti kurz vor Walsrode. Ich will da gar nicht viel spoilern. Der hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin dahin, hab den gemacht und ich musste echt lachen. So, und aber dein Lock ist aber kurz geraten. Du kannst da nicht viel zu schreiben. Das ist einfach. Ach so, okay. Ja, der ist aber wirklich ist gut gemacht. Der ist halt von Team Alte Männer. Die basteln ganz gerne was. Das sind 2 Rentner, die dahinter stehen. Und der ist wirklich lustig gemacht. Ist auf dem Hinterhof so ein bisschen von so einer Kneipe oder so ist es, glaube ich. Aber so ganz wirklich hinten am Ende des Grundstücks an so einer Scheune. Zuerst dachte ich, komm mal hier, urban und so. Nee, da stört dich auch keiner. Ne? Also wirklich die Empfehlung, wer da in der Nähe ist, unbedingt mal machen. Ich fand den lustig. Wobei mir gerade auffällt, wieso ist denn dieser Dan Chris, wieso hat der das gleiche Bild wie du? Nein, der hat nicht dasselbe Bild. Der hat das Originalbild. Ja, und du? Ich habe eine Klopapierrolle und einen Tag. Jetzt sehe ich das erst vor genau hingucken. Stimmt, hast recht. So, auf den ersten Blick sehen die sehr gleich aus. Auf den ersten Blick habe ich auch schon manchmal gedacht, du hast ihn ja schon gelockt. Ach nee, das ist er. Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon mal bei ihm ein paar Mal gedacht. Den würde ich aber umhauen. Und ihr habt auch noch fast zugleich angefangen, ne? Ist das so? Ja, 13.24.10 steht bei dir und bei ihm stand 12.09. Ja, da warst du vorher dran, also hau ihm einen rein. Ja, aber er macht ja viel mehr. Ne? Ja, ich muss mal eine reinhauen, weil er nicht für mich mitlockt. Ne? Ja, das stimmt. Das könnte er wenigstens mal erledigen, den Mist. Ja, also auf jeden Fall, den kann man mal machen. Ne? Ansonsten ist es witterungsbedingt bei mir auch nicht viel gute Qualität gewesen, weil es viel Labs waren und die Boni sind ja nicht immer so cool. Ne? Also sind okay, aber nicht empfehlenswert. Ich gucke gerade, weil es gerade noch reinkommt über den Telegram-Kanal. Auf TripAdvisor findet man tatsächlich Geocaching Headquarter. Ja, das habe ich eben auch schon gesehen, den Link. Also sucht mal auf TripAdvisor, das ist ja so ein, da hat ja alle mögliche drin. Und dann Geocaching Headquarter, 32 Bewertungen, 5 Sterne. Das ist ja mal cool. Wusstest du, dass da drin ist? Nee, ich habe den Link auch gerade erst gesehen. Ach so. Ich muss den Gleiter nochmal hier, fehlt ein N. Das erklärt sich vor Ort. Das soll tatsächlich so in dem Namen. Okay. Was? Ist auch kein Spoiler, alles gut. Das erklärt sich trotzdem vor Ort. Ich wusste gar nicht, dass Geocaching Headquarter so bunt ist. Ich klicke da gerade mal durch, ich habe das noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ja, ich sag mal, wenn du schon mal jemals einen Frosch in den Mixer geworfen hast, ne? Da hast du die Farbe überall. Ja, das ist wirklich, aber insgesamt sehr. Das sieht nett aus, ne? Ja, das muss ich auch sagen. Also ist aber oft so, bei Sachen, die gut bewertet sind und auch gut aussehen, ist meistens fake. Ja, da sehe ich auch überhaupt nichts von unserem Podcast oder so. Also kann das ja nicht taugen. Ist da gar nichts von uns? Nee, auch von außen sieht es ja scheiße aus. Oh Gott, nee, das ist ein ganz schönes Bild. Ja, das haben wir jetzt noch mit aufgenommen, brauche ich mir das gar nicht reinschmeißen. Jetzt müssen wir wieder 4 Wochen fleißig sammeln. Genau. Damit wir wieder was für 2 Stunden haben. Ja, diesmal war es ein bisschen wenig, ne? Müssen wir Leute hier in Telegram ein bisschen zulegen, was ja, ja. ein bisschen Content abgreifen können und so, ne? Also sowas ja. wie mit dem verschissenen Vlog auf Papier, das hat mir gut gefallen. Ne? Das bringt noch ein bisschen Spaß ins Leben. Aber ich möchte auch mal sagen, wir sind jetzt trotzdem hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, über 20 Leute noch im Live-Chat. Ja, die Hälfte ist eingeschlafen. Müssen wir einmal ganz laut brüllen jetzt? Nee. Ja, also was ich am coolsten fand, ist tatsächlich, muss ich mal mit sagen, aber mit am coolsten fand diesmal ist tatsächlich dieses Tool für die Labcaches. Also gar nicht, weil ich es brauchen würde oder so, weil wie gesagt, ich bin so eh GSAK, aber das fand ich mal eine coole Idee. Also ich habe zwar auch GSAK immer mal bezahlt, aber ich nutze das eigentlich so gut wie nie, weil ich mich da nie so richtig mit beschäftigt habe. Da habe ich ganz am Anfang für mein Garmin halt immer die PQs mit runtergezogen und so. Ja. Aber jetzt so für CGO oder so, für auf dem Smartphone ist das der richtig gute Tipp gewesen. Ja, weil das ist einfach, also ja, so erleichtert das auch noch. Gerade im Urlaub brauche ich kein GSAK mehr, weil das immer so blöd war. Immer musste man ein Notebook oder irgendwas mitschleppen. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen erledigt. Das geht echt, da gibt es mittlerweile bessere Wege schon. Oh, jetzt ist der Chat aber aufgewacht, dass wir gesagt haben, wir schlafen alle. Ja, Leute, dann die nächste Sendung wird es in ungefähr 4 Wochen geben. 4.3., ja. 4.3. machen wir? Ja, okay. Wir nehmen den 4.3. Das hatte ich hatte mit Heike gesprochen. Muss ich mir mal eben schnell. Diesmal war ich nämlich so schnell, dass ich schon vor dieser Sendung den nächsten Termin an Jörg gehauen habe. Meistens vergesse ich das aber. Ja, der 18.3. war mir ein bisschen, das ist ja zu spät. Und dazwischen den Donnerstag kann ich leider nicht. Ja, deswegen, nee, das passt ja auch. Und genau. Von daher. Der 4.3., das heißt, Jörg, wir müssen uns auf den 2.3. die Erinnerung legen, dass unsere Graf Zahl und Hoher, asiatischen, ne? Freunde aufwachen. Ne? Die etwas langsamere. Ja, das kriegen wir hin. Genau. Und dann würde ich sagen, bis dahin übersteht den Schneetod am Wochenende. Ja. Wir werden alle sterben irgendwann. Ja, kann nicht mehr lange dauern. Genau. Bei einem geht es schneller, bei anderen geht es langsamer. Wir bedanken uns fürs ewig lange Zuhören. Genau. Und für den Feed, den ihr uns gebt. Wie gesagt, Telegram macht das ruhig publik. Das ist interessant. Wir können jetzt noch 10 Sekunden warten. Die braucht ja hier leider noch, damit er die Abspielmusik noch aufbauen kann. Ne? Ja. Hast du alles aufgebaut, leider, dass wir jetzt einmal stumm hören können alle? Oder soll ich singen? Ich kann auch singen. Da, da, da, da, da. Ach nee, wir können auch hier. Das macht eigentlich Tracer sonst. Tracer sei an dieser Stelle auch nochmal gegrüßt. Ne? Holger? Ja. Vielleicht schreiben wir ihm einfach mal wieder ein paar Karten. Ne? Ach so, jetzt habe ich leider schon extra mal Talk Power vergeben. Oh, er hat sich ja stumm geschaltet, weißt du, jetzt. Ah, jetzt. Ja, das war das Intro, das ist aber auch immer das Outro. Ach, jetzt wollten wir ihm mal die Chance geben, dann nix. Ey. Ja, also leider fürs nächste Mal bist du besser vorbereitet. Ja. Dass du hier, wenn du das Intro mit der Hand unter der Achselhöhle furzt, das ist mir auch egal, ob das wäre allerdings wahr. Das möchte ich dann aber mit Bild haben. Na gut, also wir wollen jetzt nicht noch länger aufhalten. Genau, dann genau. Sagen wir jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und dann hören wir uns bald wieder. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Jo, ciao. So, jetzt muss ich erstmal wieder überall die Aufnahmen beenden. Jetzt bin ich auch gespannt, wie viele Tracks er jetzt hat.